Die Welt ist ein Vampir, gesandt, um uns auszusaugen. Verborgene Zerstörer heben dich empor zur Flamme. Und was bekomme ich für meinen Schmerz? Betrogene Wünsche und einen Teil vom Spiel. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Ja. Das ist aber Ostern und nicht Halloween hier. Trotzdem kann man ab und zu mal einen Kürbis zerkloppen. Da ist überhaupt nichts gegen zu sagen. Ja, stimmt. Wenn in einer Reife ist zu der Jahreszeit. Ne? Ja, schönen guten Abend, hallo. Ich heiße euch willkommen zum Welt-Bla-Bla-Bla-Tag. Wie passend. Nein. Dieser Tag ist dazu da, um einfach mal alle guten Empfehlungen, die man so bekommt, ja, bring mal den Müll raus, nimm mal ab, hör mal endlich auf zu rauchen, die soll man in die Tat umsetzen. Oder ihr könnt einfach eierne Kreuze im Garten suchen. Das bleibt euch überlassen. Peinliche Stille am Ostersonntag. Muss nicht sein, damit Ihnen das nicht passiert. Immer die Weltraumaffen einschalten. Haben wir schon was, worüber wir reden können, oder müssen ja, wir noch Pausenklauen machen? Ich dachte, wir fangen gleich da an. Oder seht ihr die Einblendung nicht? Doch, ne? Doch. Ja, ich wollte gerade sagen. Der Spiegel ist zurückgetreten. Ja. Ostern ist auch ein doofes Thema. Ich dachte, wir fangen direkt da an, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Mit Frau Spiegel. Letzte Woche waren wir ja noch live, als parallel sie ihren merkwürdigen Pressestatement da abgegeben hat, wo die Leute alle ganz verwirrt waren. Und hier schreibt jemand, was wohl der Hintergrund davon gewesen ist. Und zwar wird hier jemand, ach ja, aus der FAZ ist das wohl aus dem Artikel, und hier wird jemand zitiert mit, sie dachte wirklich, die Menschen müssten doch dafür Verständnis haben, dass sie in einer schwierigen Situation Urlaub machen musste, sagt jemand, der sie schon seit mehr als 20 Jahren kennt. In der Parteizentrale sah man das anders. Was wollte sie denn erklären? Dass sie schon vor 2 Jahren heillos überfordert war und dann ein Amt als Bundesministerin annahm? Und Spiegel ließ das nicht gelten. Damals sei es zu viel gleichzeitig gewesen. Jetzt aber sei sie wieder in ihrem Fachgebiet, arbeite an den Themen, für die sie brenne, anders als beim Umweltministerium in Mainz. Spiegels Parteifreunde überzeugte das nicht. Alle 6 rieten ihr davon ab. Also die 6 in diesem Fall waren halt die beiden Parteichefs von den Grünen und die Leitung von der von der Fraktion von den Grünen. Ne? Also mit Vorsitz und Stellvertreter und so weiter. Ja, Privates öffentlich zu machen. Aber sie konnten einer Ministerin nicht verbieten, vor die Presse zu treten. Ihnen blieb nur der Versuch, den Schaden klein zu halten und Spiegel einen Berater zur Seite zu stellen. Sie bot an, dass der Kommunikationschef der Partei ihren Auftritt begleitet. Der schrieb ihr ein Statement, aber Spiegel hielt lieber ihre eigene Erklärung live den Tränen nah und besiegelte ihr Schicksal. Sollen wir das noch abbinden hier? So. Jetzt tut sie mir aber fast leid, wenn ich das so lese. Da ist wirklich jemand, der einfach zu naiv war für die Politik, ins offene Messer gelaufen. Also wie kann eine Partei das denn zulassen, dass jemand, der wegen so einer krassen Geschichte wie der Flut im Ahrtal schon so in der Kritik steht, dass die dann Bundesministerin wird? Vor allem müssen ja auch die Parteifreunde wissen, dass sie einen Mann hat, der nach einem Schlaganfall pflegebedürftig ist, dass sie 4 Kinder hat und so weiter und so fort. Da frage ich mich halt. Vielleicht haben sie gedacht, die kriegen das noch unter dem Teppich gehalten bis dahin oder so. Also, vor der Wahl hat man ja auch nichts von gehört, sozusagen. Ja, ich glaube nicht, dass es so großartig präsent ist. Also, so wie ich ja irgendwelche Kandidatenreden kenne oder so, stellt man sich da ja nicht hin und sagt irgendwie, was einen alles einschränkt. Da hätte man inspirierende Reden darüber, was man alles toll geleistet kriegt und so. Ja. Prinzip, ja. Und was ich auch glaube, wo ich mich aber wundere, dass das eigentlich in der ganzen Unterhaltung jetzt überhaupt nicht Thema war, weil es wurde ja immer quasi suggeriert, dass die Anne Spiegel sich quasi um alles irgendwie bemüht hat, aber ich sehe da nichts, keinen Anhaltspunkt dafür, dass das so gewesen ist. Ich glaube eher, dass das halt so läuft, weil so kenne ich das halt, ne, dass diese Frauen in irgendwelchen Rollen, die da irgendwo als Hoffnungsträger oder so gelten, dass man die ja die ganze Zeit auch sucht, ne, und denen diese ganzen Sachen ja pausenlos anträgt, weil man ja dann hinterher wieder, na, also das war ja auch dieses Dilemma, was wir jetzt haben, dass Scholz ja groß gesagt hat, ich habe hier mein paritätisches Kabinett, und dann reißt man sich halt beide Beine aus, um das dann so hinzubekommen, also diese ganzen Frauen zu haben. Sie ist ja auch längst nicht die Einzige, die da jetzt in der Kritik steht, ne? Also die Lamprecht und hier die Faeser, wo ja auch sämtliche Kommentatoren, die ich dafür jetzt so gehört habe, jetzt mal abgesehen aus dem Öffentlich-Rechtlichen, also irgendwie von der Bild oder so, die ganzen Leute haben ja alle halt gesagt, ja, die Faeser, die wird da jetzt irgendwie hingeschickt, um sich irgendwie zu profilieren, damit sie dann bei der nächsten hessischen Landtagswahl dann irgendwie die Spitzenkandidatin sein kann, ne? Und Leute, solche Sachen. Das sind alles so parteitaktische Erwägungen, die irgendwie getroffen werden. Und dann gibt es ja auch noch dieses Ding, das spielt jetzt zwar bei der Spiegel, glaube ich, keine Rolle, aber so Sachen wie Innenministerium und Verteidigungsministerium, die haben das ja schon so drin, dieses ganze, ja, die besten, am besten qualifizierten Leute sind eigentlich die, die am wenigsten da irgendwie mit zu tun haben, so von wegen Querdenker oder so, was man früher ja als positives Wort irgendwie hatte, also irgendwelche Leute, die einen frischen Wind reinbringen und neue Perspektiven haben und die Diversität, ne, was wir ja früh bis spät immer hören, dass das ja erst recht alles erfolgreich ist, wenn jetzt da Leute reinkommen, die irgendwie das noch nie gemacht haben oder so. Und das ist ja mittlerweile schon zum Wert geworden. Dann hast du halt diese ganzen Frauen, die da immer wieder antanzen und dann erstmal den Generälen da erzählen, dass sie zu wenig weiblich sind, und diese Generäle erzählen denen immer, ja, hör mal zu, ne, das ist halt die Laufbahn, die du machen musst, so und so viele Jahre, ne, seit so und so vielen Jahren überhaupt können die Frauen überhaupt diese Laufbahn überhaupt erst ergreifen. Mit anderen Worten, Unterdrückung findet nicht statt, so, ne, tut uns furchtbar leid. Und das haben sie ja sowohl bei der, wie hieß ihre Vorgängerin nochmal von der CDU, die Kramp-Karrenbauer, als auch jetzt bei der Lamprecht, soll das wieder so passiert sein halt, ne, dass sie da irgendwie aufgeschlagen sind, einen erzählt haben von wegen, ja, ja, hier zu wenig Frauen, und die denen halt erzählt haben, warum das so ist, ne, also. Habt ihr die Fotos diese Woche gesehen, wo sie in Pumps? Ja. Im Feld praktisch bei den Soldaten war. Nein. Es ist wirklich alles nur noch lächerlich, geil. Wirklich. Also in Kostümchen und Pumps da rumlaufen. Ja, das ist halt so die Optik, aber ich glaube halt eben dieses Ding halt wirklich von, ne, weil das erzählen sie ja pausenlos, dass ja angeblich diese ganzen Leute alle viel besser geeignet sind oder so. Aber ja, keinen Mann Familienminister werden lassen, das geht natürlich wieder nicht. Na, also. Der Anton Hofreiter hätte sich so gefreut. Ja, ich finde auch, dass eine Parallele auch ein bisschen übersehen wurde, nämlich zu dem Gutenberg. Der hatte doch damals auch irgendwie als Erklärung dafür, dass er seine Arbeit dann nicht alleine gemacht hat oder so, angegeben, dass ihn die Familie eben so belastet hat oder sowas. Ne? In mühevoller Kleinarbeit. Ja. Neben meiner Arbeit als Abgeordneter und Vater von zwei Kindern. Ja, genau, das galt eben auch nicht. Mit einem Milliardenvermögen im Genick. Ach, aber Mensch. Die Frau war eben auch arbeiten oder was noch nicht und nicht krank und bedürftig oder sowas. Und das kann man vielleicht noch anrechnen, aber insgesamt trotzdem eine ähnliche Erklärung und eine ganz andere Reaktion. Ne? Nee, warum? Beide sind doch zurückgetreten. Ja, und die anderen Sachen haben wir jetzt gar nicht dabei, dass natürlich das alles wieder so umgebaut wurde, so nach dem Motto, ja, das zeigt mal wieder, ne, jedem Mann hätte man das komplett verziehen. Ja, das meine ich ja, also das wird schon anders bewertet, finde ich, oder? Hassgruppe, bla bla bla. Also klar, im Endeffekt sind beide drüber gestolpert, ne, aber die Bewertung, das ist irgendwie die arme Frau Spiegel und ja, aber man kann das auch wieder nicht vergleichen. Man kann das überhaupt nicht vergleichen eigentlich. Also das nee, Einzige, was das sind, da... Das einmal ist Versagen im Amt und das andere war halt eine Unregelmäßigkeit bei einer Doktorarbeit. Das sind zwei verschiedene, komplett verschiedene Paar Schuhe. Ja, zumal die Doktorarbeit halt insofern mit seinem Amt zu tun hatte, weil er ja wohl auch den, wenn ich mich richtig erinnere, auch den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages benutzt hat, um für seine Doktorarbeit da irgendwie zu arbeiten oder so. Ja, ich meinte auch nur die Ausredeebene war sozusagen vergleichbar. Ne? Das ist auch ihre Familie. Ja, und dann ich weiß gar nicht, ob das bei der Spiegel, also beim Gutenberg glaube ich noch eher, dass das eine Ausrede war als bei der Spiegel. Ich glaube, die Frau Spiegel hat wirklich alle Hände voll zu tun. Aber wie schon auch in dem Ausschnitt gesagt, dann wird man halt nicht Bundesministerin. Da muss man dann irgendwie auch einsehen, dass man vielleicht, ja, nicht für beides die Kraft hat. Sollten Männer übrigens auch einsehen, wenn ihnen das, wenn sie merken, das wächst mir über den Kopf. Ja, wobei, also ich meine, ein Stück weit ist das ja richtig, dass sie da wahrscheinlich als Umweltministerin in diesem Zusammenhang mit dieser Flut, was ja auch keiner kommen sehen kann, dass es sowas gibt, sicherlich da mehr in Zugzwang war, als sie jetzt irgendwie sein wird, als Vorleserin für irgendwelche Talking Points von diesen Interessenverbänden, die sich das Familienministerium da irgendwie hält. Ne? Also, ich glaube nicht, dass das so ein... Da sollten Frauen die Situation die von der Leyen fragen. Die macht das ja, die wird das schon seit Ewigkeiten. Die hat das auch so viele Kinder, ne? Die kriegt das komischerweise hin. Keine Ahnung, wieso. Ja, weil sie Personal. Nicht alleine erzieht. Natürlich. Ja, gut. Aber die Möglichkeiten sind gegeben, natürlich, ne? Nee, ja, gut, aber wenn du aus einer Familie kommst, die vor Geld stinkt, ja, kannst du da ganz andere Dinge machen, als wenn du ein einfacher Mensch bist. Halt. Genau. Ja, die haben wirklich Personal in ihren Westflügel. Eben, die von der Leyen ist also echt Politikadel, ne? Also die taugt wirklich am allerschlechtesten als Beispiel für irgendwelche erfolgreichen Frauen in der Politik oder so. Weil ihr Vater war ja schon hier Minister. Die Deutschen wie meine Kinder. Ministerpräsident von Niedersachsen, ne, und lauter solche Sachen. Und ja. Und ihr Mann kommt aus einem der reichsten Häuser Niedersachsens. Also, da war einfach, die konnten eine eigene Schule betreiben, so ungefähr, wenn sie wollten. Der fähige Count sagt im Chat, er hofft, Markus Ganserer wird der Nachfolger. Aber ist ja schon entschieden, fähige Count. Ja, stimmt. Leider. Hast du schon, ne? Entschuldigung. Ja, genau. Das ist ja jetzt so eine Dame, die irgendwie vorher mit Finanzkram irgendwie zu tun hatte. Soweit ich aber auch habe. Hart links wohl. Ja, weil ein anderer geht ja auch nicht. Muss ja so. Was ich mich die ganze Zeit schon frage, was haben Dieter Bohlen und Luke Mockridge gemacht? Hoffentlich nichts zusammen. Und Waffen, ja. Und Waffen, ja. Oh je, oh je, oh je. Also die Trends, die da bei Twitter stehen an der Seite, ja. Stimmt, ich weiß gar nicht, wie weit. Ja doch, Luke Mockridge und Dieter Bohlen können die Zuschauer auch sehen. Ja, ja, aber es sind jedenfalls so diese Geschichten, ne? Also, und ich bin mir auch nach wie vor nicht so richtig sicher, was sie da jetzt noch hätte machen sollen, auch eigentlich als Umweltministerin in dieser Flut. Ne? Also das Hauptproblem. Ja, aber das Ding ist. Das ist eigentlich deren allen Problem, dass sie ja diese europäische Warnung halt ignoriert haben. Und ich weiß jetzt nicht, bei wem die da aufschlägt. Ne? Das Problem ist ja nicht nur, dass sie da nichts gemacht hat, sondern das Problem ist ja auch, sind ja diese Leaks, die rauskamen, dass es ihr im Endeffekt nur darum ging, halt ihr den Schaden fernzuhalten und ähnliches. Das ja, waren dann halt natürlich auch, dass sie dumme Züge. Dass sie hinterher noch gelogen hat. Ne, weil genau, es ist ja schon diese eine Ministerin darüber gestolpert, dass sie Urlaub gemacht hat danach. Und sie hat das ja quasi abgestritten. Und dann hat man es ihr nachweisen können, dass sie sogar 4 Wochen im Urlaub war. Und dann hatte sie ja noch behauptet, sie hätte an diesen ganzen Sitzungen irgendwie teilgenommen aus dem Urlaub heraus. Und das war ja auch gelogen. Na, und ja. Ja, und ich meine, wir haben ja hier auch schon diese eine Rede von ihr gesehen. Das ist halt eine typische linke Familienministerin-Rede gewesen. Mit dieser Zwischenfrage von Storch, was denn jetzt die Benachteiligung der Frauen wäre. Und die Antwort war ja, was ich gerade gesagt habe, ungleiche Löhne. Na, also, am besten hat mir die Rede gefallen, in der es um Fuck You Goethe 3 ging. Ja, das war für die Leute, die sich nicht mehr erinnern. Das war ja die erste, glaube ich, Rede von Frau Giffey als Familienministerin, wo sie uns von Fuck You Goethe 3 und Teil 3, das ist jetzt schon auch ein bisschen sehr speziell. Ey. Ja, weil doch bei Fuck You Goethe 3 gab es doch diese Anti-Mobbing Taskforce irgendwie an der Schule oder was sie da irgendwie meinte. Und das was wollte sie dann auch haben. Die Drachencrew. Wahrscheinlich, ja. Tja, Und auf der anderen Seite von den Politikern hatten wir hier 1 Live, hat hier so eine Zitatkachel verbreitet von dem SPD-Spitzenkandidat. Ja, wo eigentlich? In Nordrhein-Westfalen, ja. Und dann quasi der Betreuer oder die Betreuer von dem 1 Live-Account haben dann hier alle möglichen Sachen geherzt und so, die das halt positiv gesehen haben und parallel auch noch andere Sachen ausgeblendet. Das sieht man jetzt hier nicht, aber da gab es auch, wurde auch verbreitet. Also Kommentare, die jetzt nicht gesagt haben, dass sie den Typen toll finden. Und die haben sich auch später davon distanziert und gesagt, ja, wir müssen neutral sein und so. Aber ja. SPD, NRW, 1 Live gehört, glaube ich, auch zum WDR, oder? Ja. Hm. Das ist richtig, auf jeden Fall. Passt ganz gut zu 1 Live. Das ist mal wirklich eine gute Perspektive für NRW, sagt Leonie immer. Und sagt 1 Live dazu, auf jeden Fall. Genau. Was ist die Zitatkachel? Irgendwas mit sozialer Gerechtigkeit. Das ist auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Das kann man eigentlich da alles schreiben, was die SPD plakatiert. Das ist ja eh nur noch ein hohles Wort, soziale Gerechtigkeit. Bei uns haben sie geschrieben hier, Plakat, Bildung fängt mit Kita an. Wir wollen für Schülerinnen und Schüler einen kostenlosen Nahverkehr. Das ist auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, sagt Thomas Kutschaty, der SPD-Spitzenkandidat. Ah, ja, plakatiert hier auch tatsächlich bei uns. Oder für ihn. Ja, will ich sowieso nicht so Leute. Krass. Leute, schaut mal raus. Die Sonne ist da. Ah, Mann, das ist doch so schön. Da ist so einfach Ostern und man weiß gar nicht so genau, was man mit den Tagen anfangen soll und so. Dann kommt Malcolm. Der Schmerz auf der Erde. Wie privilegiert man ist. Verdammte Scheiße nochmal. Wo haben wir es denn? Hier haben wir es. Zippel, Blauzen, Achselhaare. Es wird wieder wärmer und sonniger. Reminder. Oberkörperfreie Cis-Männer in nicht queeren öffentlichen Räumen erinnern Frauen und oder LGBTIQ-Sternchen schmerzhaft daran, dass sie ohne etwas dafür getan zu haben, viel, viel weniger Scham für ihre Nippel, Plauzen oder Achselhaare erleben. Ah, so. Ja. Wenn Männer überall wahllos oberkörperfrei rumlaufen, beweist das Verhalten, dass sie genau spüren, dass es gesellschaftlich verpönt ist, Männerkörper erotisch zu begehren, sie sich deswegen auch kaum Sorgen machen müssen, sexualisiert zu werden. Sie kennen die Macht von Scham. Oberkörperfrei als Cis-Mann auf einer Parkbank ein Bier zu trinken, zeugt oft davon, dass man Homophobie und frauenfeindliches Slut-Shaming mindestens unterbewusst anerkennt und weiß, man wird kaum sexualisierte Sprüche bekommen, auch wenn Menschen welche im Hinterkopf hätten. Malcolm, was ist los? Können wir irgendwie helfen? Wink, wenn du festgehalten wirst und jemand unter deinem Twitter-Account irgendwie betrunken schreibt. Der Gedanke, dass nackte Männer ihre haarige Brust, ihre Bäuche und Arme ein verfügbares Objekt der erotischen Begierde sein kann, ist, wenn der entweder als ulkig oder eklig stigmatisiert oder einfach kein Gedanke, der aufkommt. Das schützt gleichzeitig die einen und hemmt die anderen. Wenn man so will, funktioniert patriarchale Diskriminierung wie eine Grenzpolizei für die Aufrechterhaltung von Macht. Anti-weibliches und anti-schwules Slut-Shaming erlaubt emotional unreflektierten Männern einfach im ignoranten Düsterland zu bleiben, wo man nie Rücksicht nimmt. Im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Ja, wahrscheinlich. Ich suche jetzt auch eine Frau ohne Brille, Bart und Bauch, ne? Viele Cis-Männer und Menschen befinden sich im Düsterland, einem Zustand, in dem sie nicht wissen, wie man sich emotional verständigt, wie man nonverbal zurücktritt und wie man Empathie für sein Umfeld entwickelt und nicht ganz selbstverständlich Unterordnung von anderen erwartet. Mal oberkörperfrei sein und Haut zeigen ist in vielen Kontexten sehr befreiend für Cis-Männer, wenn sie sehr dick sind, Grüße an Herrn Schauerberg, oder sie aus dem konservativen Haushalt kommen oder sich im Gay-Kontext sexy fühlen wollen. Es bleibt für sie aber leichter als für Menschen mit weiblicher Brust. Düsterland als Umschreibung für einen Zustand, in dem sich wenig reflektierte Cis-Männer befinden, habe ich als Konzept entwickelt, auch in Anlehnung an Happy Land von Tupoka Ojet. Im Düsterland fehlen vielen Männern die Instrumente, um Einfühlsamkeit zu entwickeln und zu leben. Bis Frauen und Gays nicht genauso aus dem Nichts einfach Sprüche rauslassen können wie sexy Brusthaare, Macker, ohne Angst zu haben, was eigentlich nicht uninteressant wäre, sollte es dann jedem verwehrt bleiben und Männer ihre Nacktheit Leuten nicht einfach so unter die Nase halten. Na, ist euer Gehirn. Ich soll jetzt nicht, also die Hälfte kleiner. Die Männer sollen jetzt auch angezogen bleiben, meint der oder was? Also, ja. Ich meine, ja, ne? Also, es stimmt ja nicht. Weil so, ich finde auch, man sollte Menschen verhüllen, damit sie die Sexualisierung. Also, vielleicht können wir alle Männer. Also, das. Ja, also, ich meine, was können denn die Männer dafür, wenn das Ordnungsamt kommt und sagt, den Frauen, die sollen sich anziehen, ne? Die sollen sich ins Ordnungsamt wenden oder sonst. Dass in der Politik dann umentscheiden oder die Bürgermeister machen, entscheiden ja sowas, glaube ich. Ne? Dass sich da an die wenden. Keine Ahnung. Ja, aber ich meine, es ist doch relativ klar, warum. Also ich meine, außerdem gibt es genug Frauen, die irgendwo auf Mallorca besoffen irgendwem hinterherpfeifen, weil er einen knackigen Hintern oder ein Sixpack hat. Ja, oder das sowieso auch klar. Ja. Das ist völliger Unsinn erstmal. Und ich denke mal, da, wo halt sich LGBTQ-Leute treffen, und vielleicht auch in Berlin, wo alles etwas progressiver ist, da ist das auch nicht unüblich, dass da genauso angebaggert und gemacht wird. Gab es auch die Geschichte von den schottischen Kellnern, die irgendwie keine Skills mehr tragen wollten, ne? Oder Kills, wie heißen. Ja, es ist schon. Es gibt sowas auch halt, ne? Nur, ja, ob die jetzt blank ziehen dürfen oder nicht, sich bräunen dürfen oder nicht. Wie gesagt, das entscheidet, glaube ich, der Bürgermeister. Und hatten wir nicht letztens sogar noch eine Geschichte irgendwo, dass dann eben so entschieden wurde, dass die Frauen da nicht, weiß nicht, irgendwo habe ich gesehen, das war auch wirklich dann so missverständlich formuliert mal wieder, dass es dann eben den Frauen tatsächlich verboten werden konnte. Ja. Das, oh je. Ja. Ich erinnere mich noch an die Coca-Cola-Light-Werbung. Wer erinnert sich noch? Ja, der ist so. Oh ja, stimmt. Ja. Der Coca-Cola Light Guy, ne? Ja, der Bauarbeiter, der ins Büro kam oder so, ne? Bei den Michels. Ja, es war halt immer so ein, ja, Typ, der irgendwie am Cola-Automat hat den rumgetragen oder was weiß ich, auf jeden Fall. Oder sowas. Ja. Chad, wie, ja, genau, der Incel sagen würde. Ja. Ja, noch ein Artikel, den ich eigentlich schon mit irgendeiner wahnsinnigen Stimme lesen müsste, aber ich glaube, einmal reicht. Ich liebe allein schon, bitte scroll mal ein Stück runter zu den beiden Gründerinnen des Magazins. Interessant, das hat dann ein Wort entfernt. Das ist ein Gastbeitrag von einer Person, die sich als Gast identifiziert. Ich gehe davon aus. Das ist das Online-Magazin für Liebe, Herzschmerz, Fummeln, Nachhaltigkeit, Politik, Spiritualität, Emotionen, Frisuren und Katzen. Das ist meine Zielgruppe, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also, da ist ja eigentlich jeder Ja? Nee, Spiritualität ist nichts für mich. Und Nachhaltigkeit. Ja, aber Fummeln oder Politik? Oder nee, nicht Frisuren. Politik. Nee, Frisuren ist auch nichts für dich. Zwischen nachhaltig und Politik ist das Gender Gap, oder wie? Ich hab gerade nachgeguckt, ob das im Original. Warte mal, ich muss mir nochmal. Geh mal hier hin, ob da was von Archive gelöscht worden ist. Nachhaltigkeit. Nee, ist einfach irgendein Hiccup. Vielleicht stand da intersektional, nur die haben das geweist. Nee, in der unarchivierten Form ist da ein Absatz. Ich mag das Wort normal nicht, denn das impliziert, dass etwas anderes als das damit umschriebene eben nicht normal ist. Und wer will schon unnormal sein? Lange Zeit wurden uns bestimmte Dinge als normal verkauft. Heterosexuelle Beziehungen, gerne auch nur eine Partner. Auf einmal ein bestimmter Figurtyp gilt leider immer noch als normal. Eine bestimmte Lebensweise und Liebesweise galten als normal. Jetzt ist es aber so, dass wir in einer Zeit und mit Berlin in einer Umgebung leben, in der das alles nicht mehr so selbstverständlich ist, wie man das vorher immer so glauben wollte. Ich habe FreundInnen, die non-binary sind und welche, die lieben mehr als nur einen Partner und führen auch mehr als nur eine Beziehung mit mehr als nur einem Gender und oder Geschlecht. Und all das, das ist sowas von hardcore okay. Wir leben im Jahr 2022. Dass man jetzt noch irgendwem das Konzept von Leben und Leben lassen erklären muss, sollte eigentlich überflüssig sein. Ich frage mich, ob ich, heterosexuelle Cis-Frau, noch dem Zeitgeist entspreche. Verpasse ich durch meine mit Sicherheit auch teils anerzogene Orientierung etwas? Verpasse ich mein wahres Ich? Wissen die anderen etwas über sich, was ich noch nicht weiß? Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, Zweifel an der eigenen sexuellen oder Gender-Identität zu haben. Ich kann mir den Struggle, den sowas privat und gesellschaftlich leider immer noch bedeutet, gar nicht richtig vorstellen. Ich will das auch nicht als Selbsterfahrungstrip hinstellen, den man mal eben so durchlebt, um seinen Horizont zu erweitern. Hell no! Sich im Hinblick auf heteronormative Vorgaben in Frage zu stellen, ist bestimmt keine easy Sache. Dieser Weg wird kein leichter sein. Lediglich stelle ich mir manchmal die Frage, ob das Cisgender-Modell nicht mehr und mehr ausgedient hat, weil es andere Dinge fernab vom Geschlecht und Genderzugehörigkeit gibt, die bei Menschen gerade im Hinblick auf Beziehungen irgendwie wichtiger sind. So be it. Denn das Ziel ist und bleibt ja für uns als Gesellschaft, dass alle so leben und lieben dürfen, wie sie es wollen und wie es zu ihnen passt. Zumindest stelle ich mir das so vor und finde die Idee ganz geil. Ohne Erklärungszwang, ohne Shaming, ohne Druck, in eine Schublade passen zu müssen. Was macht das mit euch? Und ich möchte nochmal auf das Titelbild hinweisen, wenn der Chris nochmal hochscrollt. Nur nochmal. Das finde ich, setzt dem Ganzen dann noch so die Krone auf. Die deutsche Realität. Frauen, die nicht mehr wissen, was wo oben und unten ist, weil sie in Berlin wohnen. Und ihre Partner. Das ja, ist lustigerweise schön. Ist dieses Ding, das Magazin für Katzen, Emotionen, Nagellack und Tubas, ist offensichtlich nichts weiter als eine Seite, die vom Verkauf von CBD-Öl lebt. Okay. So weit sind wir schon gekommen. Dieser Kackdreck ist auf irgendwelchen Werbeblättchen, damit Leute irgendwas kaufen. So weit sind wir. Das ist ein Artikel, der nur existiert, um Menschen dazu zu bringen, CBD-Öl zu kaufen. Alles andere wäre ja auch zu normal, glaube ich. Ja. Ich meine, früher, wisst ihr noch, früher war das so irgendwie 10 Fotos vom Prominenten mit irgendwie denen der Bikini verrutscht ist. Nummer 8 wird euch umhauen, so damit die Leute drauf geklickt haben. Heute, ich bin eine Cis-Frau und lebe in einer monogamen Hetero-Beziehung. Ist das noch zeitgemäß? Von Gast. Das ist gerade noch so eben zeitgemäß, ja, aber nicht mehr lange. Nächste Woche. Ja, so ein bisschen ist das so auch das Gefühl, dass er Artikel hinterlässt, dass wenn das so ein bisschen konzeptuell aufgebaut wäre oder so. Dass wenn man so ach, Mammon, du machst das jetzt wird. Echt easy, das war doch voll okay. Ich sage, so be it. Das ist schon wieder dieses Ding, dass die Leute halt meinen, das ist einfach zu simpel, um wahr zu sein. Ne? Das muss doch alles viel komplizierter sein und so, ne? Dass man zwei Geschlechter hat wegen Fortpflanzung und so weiter und so fort. Das ist doch alles viel zu einfach. Das ist doch nur Lüge. Also, ist doch nur Machtgefälle und tralala und schwubbeldiwupp. Ja, alte Vorstellungen, an denen man festhält und sowas. Ja, ja. Gesellschaftsspiel halt, wie ja die Kolumne schon sagt. Oder die ist Rubrik. Das, aber guck mal, ist das nicht die hier, das ist doch ein Springer. Vielleicht ist das ein Hinweis, wo uns die Spur wirklich hinführt. Ne? Springer. Ne? Die Springerpresse. Ne? Mach dir mal Gedanken drüber. Ja. Ich bin ein Cis-Hetero-Mann. Und das ist fucking Zeit. Kannst du in die Impressum gucken mal. Ja, ist schon lustig, dass das Seriöseste an dem Artikel die CBD-Ölwerbung ist. Ja. Ach Gott, du hängst ja hier die ganzen Knaller aneinander, einen nach dem anderen. Das hier ist ein April-Scherz. Der Titel lautet Trans people should get 2 free murders. Trans-Menschen sollten 2 Morde begehen dürfen, ohne dafür bestraft zu werden. April-Scherz. Lustig, oder? Wie findet ihr den April-Scherz so? Macht euch Spaß? Ja, normalerweise wird doch irgendeine überzogene Forderung in dem Artikel untergebracht, um zu zeigen, dass es ein April-Scherz ist. Modest Proposal soll das sein, oder wie? Das ist nicht die Überforderung. Die Forderung steht ja schon im Titel. Nicht ja. Und zwar, weil wir werden häufiger missbraucht, wir leiden häufiger an psychischen Erkrankungen, wir werden häufiger angegriffen und unsere Unterdrückung wird als gerechtfertigt dargestellt, da wir bestenfalls verblendet oder schlimmstenfalls räuberisch gesehen werden, also predatory. Trans zu sein bedeutet, ständig für seine eigene Existenz einzutreten, für seine grundlegenden Menschenrechte zu kämpfen und um sein Leben zu fürchten. Das wirft natürlich die Frage auf, wie können wir die Transphobie endgültig ausmerzen? Wenn Sensibilisierungskampagnen und Briefe an Gesetzgeber keine sinnvollen sozialen Veränderungen bewirken, gibt es nur einen Weg nach vorne, Mord. April-Scherz. Ihr wisst, was ich meine. Schauen Sie, ich plädiere nicht dafür, dass Transmenschen massenhaft töten können. Das ist ein rutschiger Abhang, der zu völliger Anarchie führen würde. Aber nur eine leichte Prise Schlachtung würde die Dinge ein wenig aufpeppen. Ich schlage vor, dass jede Transperson 2 Freikarten zum Töten bekommt und ungeschoren davonkommt. Auf diese Weise können wir besonders ungeheuerliche Frelle von Transphobie ausmerzen, wenn wir sie sehen. Warum 2 Kills, fragen Sie sich vielleicht? Ich weiß nicht, das fühlt sich irgendwie richtig an. Es ist eine niedrige Zahl, ohne eine einmalige Sache zu sein. Wäre es nicht scheiße, wenn sie ihren einen Schuss auf einen Kill richten würden, nur um jemanden später zu treffen, der wirklich einen verdient hat? Mit je 2 Kills kann jede Transperson die Chance bekommen, J.K. Rowling endgültig zum Schweigen zu bringen, während sie immer noch einen übrig hat. Nur für den Fall. Lacht ihr schon? Das steht da nicht echt, oder? Lacht ihr schon? Nach mich tot. Die haben nicht echt den Namen von der da reingeschrieben. Doch, oder? Natürlich steht das da drin. Alter Schwede. Ich meine, es ist nur ein Studenten-Newspaper, aber trotzdem, also ja, das hat mir übrigens, ich glaube, der Nick war es, vielen Dank, geschickt. Ähm, Wenn Sie sich wirklich einen Moment Zeit nehmen, um kritisch über die cis-normative Welt um uns herum nachzudenken, werden Sie feststellen, dass das, was ich vorschlage, ziemlich bescheiden ist. Auf der anderen Seite, wenn Sie es nicht für vernünftig halten, dass allen Transmenschen der rechtliche Spielraum für Mord eingeräumt werden sollte, dann schämen Sie sich. Sie haben eindeutig eine ungebremste Transphobie, an der Sie arbeiten sollten. Wenn Sie also auf der Seite der Rechte von Transsexuellen stehen, machen Sie sich bereit, für unser Recht zu töten, zu kämpfen. Wenn nicht, dann kommen Sie uns mit jeder Sekunde, in der du nicht rennst, kommen wir uns in jeder Sekunde, in der du nicht rennst, näher. Wahnsinn, so lustig. Dann möchte ich Ingrid Brot nicht zitieren. Wir müssen Humor wieder ernster nehmen. Ja, ich meine. Ja, nur weil es lächerlich ist, müssen wir uns nicht drüber lustig machen. Oder so. Das ist übrigens nicht Augsburg in Deutschland, ne? Das ist Augsburg irgendwo in. Echt? Okay. In Johannesburg oder so. Wenn ich das richtig verstanden habe. Copyright. Ja, doch. All rights reserved. Besser ist das. Ja, interessant so, was Leute so für lustig halten. Stellt man sich einfach vor, setze zwei andere gegeneinander gestellte Gruppen dort ein. Und das begründet dann jemand irgendwie und findet es lustig. Aber ist ja alles, die wollen nur lustig sein. Ja. Das. Achso, hier hatte ich mich gewollt, ne? Genau. Das war von Pink Stings. Der Nils Pickard hat sich mal wieder ausgelassen. In dem Fall über Männer als Kriegswerkzeug. Und ja, also einerseits redet er den Männern da so eine Kriegslust nach, die schon irgendwie, ja, finde ich schon irgendwie annähernd eklig so. Wie kommt man überhaupt darauf, dass die Männer irgendwie geil wären auf Krieg? Die würden sich darüber definieren und ihr Ego definieren und so weiter. Ja, und andererseits plädiert er eben dafür, dass genau das nicht irgendwie als Perspektive zu haben, sozusagen. Dass irgendwie, natürlich meint er dann, dass jeder das immer nur bei anderen so sehen würde. Er geht da von diesen Leuten aus, die eben geflüchtet sind oder als Geflüchtete hier ankamen oder jemand immer sagt, damit konfrontiert wurden oder wo da eben gesagt wurde, dass sie, warum die sind, oder gefragt wurde, warum die nicht zu Hause ihr Land verteidigen, sozusagen. Und genauso ist es jetzt zum Beispiel mit den Ukrainern auch und so. Ja, genau, Männer sind eben das Kriegswerkzeug. Und deswegen sind ja auch so Themen wie Feminismus in solchen Zeiten nicht so angesagt. Und er hat hier den Frauen aber auch mal ein bisschen so ins Gewissen geredet, dass sie das auch bitte nicht so zu sehen haben oder so. Aber das ist doch ein hoffnungsloses Geruf in der Wüste oder wie es heißt. Also irgendwie ein netter Versuch, aber man sieht eben, der männliche Autor bei Pink Stings sitzt da zwischen allen Stühlen und ja, in dem Fall so ein bisschen versucht, dass ich es auch zu versauen mit allen, oder versaut er sich es mit allen. Aber ja, das Verhältnis, das zerreißt eben irgendwie die Meinung in der Mitte, weil es einfach nicht klar ist, was er genau will. Finde ich jedenfalls. Ja, also kommen wir jetzt jedenfalls nicht davon runter mit so einem Gelaber. Ja, wer es mal lesen will, dann bei pinkstings.de, die ja eigentlich nur feministischen Kram machen. Ja, hier hat der Standard eine Untersuchung vorgestellt, der zufolge da die Männer eben 20 Jahre geringere Lebenserwartung haben. Das Ganze ist ein bisschen ein Rechenspiel und es hat mit Lebensgewohnheiten vor allen Dingen zu tun, die hier sich offensichtlich auch an Blutmarkern so zeigen und nachweisen lassen. Und da heißt es eben, dass die Menschen, die mit einem gesunden Lebensstil auch viel länger leben, sozusagen. Also es geht nicht nur um Männer gegen Frauen, sondern es sind auch Männer einfach, die gegenüber anderen Männern viel länger leben, weil sie sich gesünder ernähren, nicht rauchen, nicht saufen und das Programm keinen Sex haben und so weiter. so in der Art. Ne? Also ein bisschen auf sich achten lohnt sich. Ja, und dann bist du ein 102 Jahre alter Incel. Und dann? Ja, ist auch die Frage, ob sich das immer so lohnt. Ne? Lebe wild und gefährlich oder so. Naja, hier sind auf jeden Fall ganz interessante Sachen stehen ja halt drin, was du da alles irgendwie überprüfen und was das irgendwie alles anzeigen kann, wusste ich jetzt auch gar nicht so. Also Blutbild machen hin und wieder mal kann wahrscheinlich nie schaden, ja. Der Dan sagt im Chat, ungesunder Lebensstil wie zum Krieg eingezogen werden. Zum Beispiel, ja. Das meinen die da aber nicht halt. Glaube ich auch nicht, Ja, ich dass es weiß, mal ist. ja. Ja. Gendersternchen, immerhin ein Anfang. Geschlechtergerechte Sprache und Recht. Ja, hier mein Interview mit einer ja, Professorin, die ihre Fachkompetenz zum Thema Recht und gendergerechte Sprache zum Besten gibt. Ja, etwas problematisch, weil sie sich teilweise selbst widerspricht, aber gut, ich meine, sie ist Professorin und berät verschiedene Regierungsinstitutionen, wie sie im Endeffekt ihre Rechtstexte gendergerecht ausformulieren können. Beispielsweise, sie haben im vergangenen Jahr einen Vorschlag gemacht, die brandenburgischen Landesverfassungen geschlechtergerecht neu zu formulieren. Für welche Variante haben sie sich entschieden? Eine Doppelnennung, also Ministerin oder Minister, oder für Platzhalter wie Sternchen oder Doppelpunkt. In dem Gutachten für die Landtagsfraktion der Grünen habe ich vorgeschlagen, das Gendersternchen zu verwenden. Denn mit einer Doppelnennung würde man hinter das zurückfallen, was das Bundesverfassungsgericht 2017 in seiner wegweisenden Entscheidung zur dritten Option bereits für verfassungsrechtlich geboten gehalten hat. So folgt aus dem Gleichberechtigungsgebot Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz nicht nur die staatliche Aufgabe, bestehende gesellschaftliche Nachteile zwischen Männern und Frauen zu beseitigen, sondern aus Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz auch die Pflicht, eine positive Geschlechtsbezeichnung jenseits von männlich und weiblich für nicht-binäre Menschen zur Verfügung zu stellen. Okay. Also das dritte Geschlecht muss berücksichtigt werden, meinst du hier. Aber das Gendersternchen ist für sie nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern Formulierungen wie der, die Ministerin sind nicht nur sprachlich wenig gelungen, sondern sie verfestigen doch auch weiter ein binäres Geschlechterdenken. Und welche Bezeichnung fände sie passend? Gut eignet sich der Begriff Person. Aha. Ohnehin ein bewährter Rechtsbegriff. Also etwa vorsitzende Person oder Person of Vorsitz. Oder wie in dem Fall hier Bewohnerpersonen oder was? Oder Person of Minister, Bewohnpersonen. bewohnende Person. Leitungsperson oder Ministerialperson. Ja, also wer da jetzt irgendwie denkt, dass es direkt eins zu eins aus dem Englischen übernommen wird, ja, würde ich auch so sagen, weil Ja, sonst und kommt ist man halt nicht. geschlechtsneutral und damit ja, schmeißt du die Geschlechter dann praktisch einfach nur raus, ne? Ja. Wir sollten einfach. Das machen wie die Amis. Die machen ja jetzt immer öfter auch halt dann Officers und so in ihren Firmen. Dann haben wir halt auch wieder Sturmbannführer, sage ich jetzt mal, oder sowas. Ja. Nein, Sturmbannführende. Hallo? Ich bin Sturmbannführender für Marketing, zum Beispiel, könnte man auf Deutsch dann machen. Tja, natürlich, gewissen Gegenwind gibt es natürlich zudem auch. Interviewende Person fragt: Dem Sternchen wird von Behindertenverbänden entgegengehalten, dass es sich nicht für Vorleseprogramme eigne. Antwort: Das ist eine Programmierungsfrage und lässt sich ändern. Geschlechtergerechte Sprache bedeutet eben, dass wir auch technische Dinge anpassen müssen. Ja, wenn das so einfach ist, easy. Warum reden wir überhaupt darüber? Warum? Oh, wegen den heftigen Anfeindungen. Ihre Kollegin, Professor Dr. Ulrich Lembke von der Berliner Humboldt-Universität, hat für die Stadt Hannover ein Gutachten erstellt, das in der Öffentlichkeit für viel Aufregung gesorgt hat. Staatliche Stellen seien verpflichtet, geschlechterumfassende Sprache zu verwenden. Ist also jeder nicht gegenderte Text aus einer deutschen Behörde verfassungswidrig? Ihr Antwort: Die heftigen Anfeindungen, der die geschätzte Kollegin nach Bekanntwerden des Gutachtens ausgesetzt war, haben mich erschrocken und sind völlig inakzeptabel. Alles klar. Ja, ne, gute Antwort. So, noch einmal zurück zum Grundgesetz. Wenn man dort überall das generische Maskulinum liest, ist das ein Fall von verfassungswidrigem Verfassungsrecht? Antwort: Mit diesem Argument begibt man sich auf ganz dünnes Eis. Vertrete man, dass die Verfassung in ihrem eigenen Gebot nicht nachkommt, geschlechtergerecht zu formulieren, könnte man sich ja das Argument einhandeln, dass mit dem generischen Maskulinum tatsächlich nur Männer gemeint seien. Sag mal, Also, ist das generische Maskulinum also einschließend aller Geschlechter anscheinend, das sagt sie ja hier, ne? Frauen oder Menschen, die nicht binär sind, müssen sich auf diese Normen berufen können. Also mit so einem Argument begibt man sich auf ganz, ganz dünnes Eis, deswegen sagt sie ein paar Sätze weiter. Wenn wir unsere Gesetze geschlechtergerecht ausgestalten, könnte dies zu mehr Präzision und Klarheit führen. Ein großes Problem heute ist ja, wann sind nur Männer gemeint und wann liegt das generische Maskulinum als Genusbezeichnung vor, das auch Frauen umfasst? Ich meine, man kann das doch ziemlich deutlich beantworten. Es sind immer nur Männer gemeint, es stehen Frauen explizit dabei, zumindest ist doch im Strafrecht. Wo gibt es denn Ausnahmen? Nur Sachen, wo Frauen nicht belangt werden können. Zum Beispiel Exhibitionismus oder Ähnliches in Deutschland. Ansonsten ist doch gesetzmäßig immer klar, dass es für beide gilt. Also, ne, aber so darf man nicht argumentieren. Dann begibt man sich auf ganz dünnes Eis. Es sei denn, man kämpft natürlich für die gute Sache. Dann ist das Eis Titanic, Eisberg, Meter dick. Ne? Oh, ja. Und ihr Vorschlag ist, was könnte die Politik nun tun, um auf eine geschlechtergerechte Sprache hinzuwirken? Das Bundesjustizministerium sollte mit gutem Beispiel vorangehen und das Handbuch der Rechtsförmlichkeit anpassen. Dieses hat den Charakter einer Verwaltungsvorschrift und würde die Ressorts dazu verpflichten, Gesetze geschlechtergerecht zu formulieren. Aber der Souverän will das gar nicht. Und dann sagt sie in ihrer typisch professionellen Art, dort steht bislang nur, dass Gesetze geschlechtssensibel formuliert werden müssen, was auch immer das heißt. Ne? Ich meine, die Frau Professorin sollte wissen, was das heißt. Aber sie weiß anscheinend nicht, was das heißt. Also, ja. Einmal mit Profis, sage ich dazu. Ja. Wunderbar. Fällt mir ein, habe ich das nicht eingereicht. Habe ich vorhin aber gesehen, das Scrabble hat jetzt auch einen zusätzlichen Buchstaben eingeführt für Sternchen oder Unterstrich, glaube ich. Unterstrich, glaube ich. Heißen die nicht jetzt Gremlins? Scrabble? Nee, nicht, dass ich wüsste. Ach, Scrabble. Scrabble hat einen... Ah ja, okay. Oh ja, Mulla Barada, Optimistic about good decision on girls' schools. Ja, wenn ihr nicht wisst, wer das ist, das ist im Endeffekt der stellvertretende Premierminister von Afghanistan, also von den Taliban. Ja, das ist progressiver Typ bestimmt. Ja. Ja, und zwar ist es jetzt tatsächlich so, dass einerseits sind sie natürlich wieder dabei, die ganzen Opiumfelder zu vernichten, wie es die Taliban ja generell macht. Und dementsprechend braucht man ja eine andere wirtschaftliche Betätigung. Und deswegen wäre es doch gar nicht so schlecht, wenn Frauen zumindest ab der 6. Klasse dann doch wieder in die Schule dürften. Und da wird quasi gerade von den Taliban ein gesamtafghanischer Prozess vorgeschlagen, also quasi die Taliban-Regierung möchte den in Anführungszeichen Taliban-Ortsverbänden quasi dazu verpflichten, dass Mädchen ab der 6. Klasse wieder in die Schule dürfen. Das ist kein April-Scherz. Was heißt das denn? Ab der 6. Klasse haben sie die ersten 5 Jahre verpasst, sonst kommst du ja nicht mehr rein, irgendwie, ne? Ich weiß nicht, ich verstehe das falsch. Was heißt das denn ab der 6. Klasse? Ab der 6. Klasse, ne? Also 5 Jahre hinter den Männern, weil ne, das kann ja nicht sein, dass die Männer gleichgestellt werden. Ne? Okay. Gilt das jetzt nur für die, die schon in der 6. Klasse waren? Weil danach kann ja nichts nachkommen, wenn die nicht zur 1. bis 5. gehen dürfen. Das ist so wie Feminist Foreign Policy und Feminist Foreign Policy. Also ich habe das so verstanden, dass sie bisher nur bis zur 6. durften. Ah, okay. Und jetzt dürfen sie länger. Ah, okay. Ach so. Ah ja, stimmt, ich habe es falsch schon gesagt. We have sent the plan for the reopening of girls' schools to the leadership of the Islamic Emirate. So heißt das ja, die Taliban-Regierung. Am 23. März sind die alle angewiesen worden, girls' classes from grades 7 to 12 for a temporary period of time wieder zu öffnen. Ist eine generelle Sache gemacht wurde, ja. Wie gesagt, ich habe es falsch gesagt, die dürfen nicht ab der 6. Klasse, sondern die durften bislang nur bis zur 6. Klasse und dann dürfen sie auch bis zur 12. Klasse und das Taliban-Abitur machen, was auch immer das ist. Generell was für ein Lernstoff wird in diesen Schulen vermittelt, die von der Taliban-Regierung öffentlich propagiert werden? Es dürften ja Koranschulen sein. Ne? Stricken, Bauchtanz. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, ohne dass ich das afghanische Schulwesen jetzt so gut kenne. Aber ja, einfach nur eine kleine interessante Meldung, was gerade in Afghanistan vor sich geht. Ist nicht so ganz klar, was da vor sich geht. Würde ich als Schlussstrich drunter ziehen. Ja, also, dass da irgendwo auf dem Land die Mädchen wieder irgendwie in die Schule gehen dürfen. Mal gucken, wie lange sich das hält. Ja, aber wie gesagt, ist kein April-Scherz, hat der Deputy Prime Minister auf jeden Fall verlautbart. Ja, wunderbar. So, hier haben wir eine Kolumne aus dem Schweizer Tagblatt. Die Schweizer Presse ist, ja, hat einen guten Ruf. Westfernsehen nennt man sie immer noch mal. Aber hier haben wir mal was ganz anderes, auch in der Schweiz. Grüße an Abi. Gibt es komische Menschen, zum Beispiel Samantha Zaug. In der Jung- und Alt-Kolumne schreibt unser Autor Ludwig Hasler, 77, alternierend mit Samantha Zaug, Journalistin, 27. Diese Woche sagt der Titel schon alles. Alle weißen Menschen sind Rassisten. Ja, genau. Lieber Ludwig, ich wäre gern mit einem anderen Thema weitergefahren, aber sieht so aus, als müsse ich nochmals auf Rassismus reagieren. Zu Beginn ein ungemütlicher Fakt. Wir weiße Menschen sind alle RassistInnen. Wirklich alle. Ja, ich auch. Und zwar nicht deshalb, weil ich diskriminierende Begriffe benutze oder weil ich der Meinung bin, dass nicht alle Menschen gleich viel wert sind, sondern einfach deshalb, weil es rassistische Strukturen gibt und ich von denen profitiere. Nicht schön, sich das einzugestehen, aber notwendig. Denn nur durch das Anerkennen von Missständen kann man beginnen, sie zu verändern. Ich glaube, das ist etwas, was jüngere Menschen erkannt haben, dass wir Teil eines Ganzen sind, Teil eines Systems, dass es Strukturen und Machtverhältnisse gibt, die über dem Individuum stehen. Das habt ihr schon verstanden, Samantha. Das habt ihr, ihr seid Teil eines Systems, dass ihr Teil eines Ganzen, und dass es Strukturen gibt, die über den, Samantha. Du kannst aber gleich die erste Klasse überspringen, denke ich, wenn du schon so viel gelernt hast. Dieser Gedanke scheint euch Alten fremd zu sein. Say oh, what? Das Say Anmacht. What? Ihr, die mit der Vorstellung von Meritokratie aufgewachsen seid, dass alles gut kommt, wenn man sich nur genug anstrengt, dass jede des eigenen Glückes Schmiedin ist. Zurück zum Thema. Wenn es um Rassismus geht, haben wir Weißen den Reflex zu sagen, ja, das ist alles schlimm, aber ich bin nicht rassistisch, ich achte auf meine Sprache und mir ist Hautfarbe egal. Es gibt zwar Rassisten, aber ich bin hier ganz sicher das Problem nicht. Diese Reaktion ist verkürzt und auch ignorant. Denn jedes Mal, wenn ich mich als Individuum aus der Affäre ziehe, stelle ich mein eigenes vorübergehendes Wohlbefinden über die schmerzhaften Erfahrungen, die People of Color ihr ganzes Leben begleiten. Weil es mir in diesem Moment, in dem über ein Thema gesprochen wird, wichtiger ist, mich als Person von negativen Gefühlen zu entlasten, statt die unbequeme Realität auszuhalten, anzuerkennen, dass ich von Strukturen profitiere, die andere Menschen und ihre Bedürfnisse unterdrücken. Wir weißen Menschen haben diese egozentrische Perspektive, weil wir es gewohnt sind, als Individuum wahrgenommen zu werden. Weil es uns wichtiger ist, selbst gut dazustehen und das über den kollektiven Schmerz einer ganzen Gruppe zu stellen. Du siehst, ich bin einigermaßen genervt vom Thema, weil ich finde, wir Weißen sorgen mit unserer Borniertheit dafür, dass sich die Diskussion nicht entwickelt, dass wir am Ort treten. Das Gleiche gilt übrigens für Sexismus, Ableismus und andere Formen von Diskriminierung. Und nein, weiße Menschen können nicht rassistisch diskriminiert werden, genauso wie Männer nicht von Sexismus betroffen sein können. Jetzt ist es raus. Anstrengend. Aber wo wir schon dabei sind, wollen wir uns jetzt den Rundumschlag geben? Fühlst du dich diskriminiert von der Diskussion um den alten weißen Mann? Samantha. Ja, die wissen Bescheid. Das ist mal voll Bescheid. Wie kann man denn einfach so verfickt individualistisch sein, dass es einem egal ist, ob in Berlin jemand in einen Dönerladen nicht reinkommt, weil er polyamor ist oder so. Was weiß ich. Es ist mir egal, ob Hengame Hunger hat. Ich esse trotzdem. Und was möchte Samantha von mir? Dass ich in Sack und Asche gehe und für die Sünden der anderen irgendwie oder für den Nutzen der anderen irgendwie. Hast du überhaupt nichts kapiert? Glaubst du wirklich, dass die jungen Leute, von denen du sprichst, so sind, wie du das gerade darstellst? Dass ihr jetzt auf einmal die Generation sein sollt, die dieses soziale Experiment wagen können und bei denen wird dann alles gut? Das in Russland, da haben wir nur geübt, das in China, da haben wir nur geübt, das in der DDR, in Kuba, in Venezuela, da haben wir nur geübt. Aber jetzt mit uns, den besseren Menschen, jetzt geht's, wir jungen Menschen, das kommt mir wie ein Kult vor, wirklich. Es hat null Substanz. Aber Gerechtigkeit. Ich weiß, welche Ideologie wir brauchen. Humanismus. Da sind wir glücklich und zufrieden und kümmern uns um die Leute. Und denen würde so ein Bullshit, wie wir gerade gelesen haben, nie einfallen. Oder vielleicht doch. Hier aber die American Humanist Association, die Ibrahim X. Kendi Buch How to be an Anti-Racist in ihrem Podcast behandelt. Teil unserer antirassistischen Diskussionsserie, wahrscheinlich ARD für antirassistische Discussions. Aber ja. Ja. Die sind da halt auch voll drauf auf dem Scheiß. Amerikanischen Humanisten. Ja, wenn man mit strukturell kommt, dann muss man das irgendwie ein bisschen erläutern, finde ich. Ansonsten ist das zu dünn. Wenn da Werbung für ein Buch von Ibrahim X. Kendi nebendran ist, muss man mir eigentlich gar nichts mehr erläutern. Ja, dann weiß ja ich aber das so viel unterschiedlich zu den Humanisten hierzulande sind die leider auch nicht. Also, ich habe da ja auch schon so meine Erfahrungen gemacht. Früher war ich da mal ein bisschen näher dran an dieser Szene, auf jeden Fall. Und ganzen Feminismus-Kram und so hatten die da auch schon gefressen. Sowas habe ich jetzt noch nicht gesehen, dass sie es groß rumverteilt haben, aber es wird sicherlich auch noch in Deutschland auch noch kommen. Aber ansonsten sind die da schon ziemlich nah dran an diesen ganzen hyperlinken Ideen. Guck mal, wie der Link heißt schon. Ja. AmericanHumanist.org ARD. Ja, für Anti-Racist Discussion. Ich weiß, aber vielleicht auch nicht. Hm? Wer weiß. Muss man mal gucken, ob da Geld von Funk hinfließt. Hm? Hm? Hm? Zwinker, zwinker. Überall, Verbindung. Da kannst du dich registrieren. Als Rassist, oder? Dann kriegst du auch was ab. Ja, wen mögen sie so nicht? Ja, also, eigentlich keinen. Ne? Also in Book and Workbook. Okay. Die Sessions werden nicht recorded, aber sind ein Podcast. Hä? Und $25 pro Session. Wie lange geht die so? 2 Stunden. Oh ja, ich sehe es. Danke. Trotzdem. Nicht schlecht. Ja. Stell dir vor, da könnten wir am Abend, wenn genug Leute zugucken, was wir da, also sonntags. Ja. Boy. Vielleicht sollten wir echt Rassismus-Training machen, statt hier immer nur die Rebellenaffen zu bieten. Ja, wir wissen doch jetzt alles. Wir wissen doch, was wir den Leuten erzählen müssen. Wir können, wenn Blackfacing nicht ganz so outlawed wäre, dann würde ich mir das echt überlegen. Was dann zu machen? Das ist outlawed? So. Doch bei jeder Folge Blackface. Wenn das jeden Morgen vor der Arbeit machen muss, ist es so anstrengend. Ey. Ja, aber guck mal, $25. Dass du kannst ja unbegrenzt streamen, ich meine. Ja, das stimmt. Wenn da genug Leute kommen. Sollen wir unsere Sessions auch mal recorden, meinst du? Aber vielleicht, ich meine, im Internet weiß niemand, dass du ein Hund bist. Vielleicht musst du dich gar nicht anmalen. Mit diesem, es gibt ja jetzt die neue Unreal Engine 5, da kannst du doch mit einem Klick dir Menschen zusammenklicken, die dann für dich sprechen können. Die sehen fast echt aus. Muss ich mal gucken, hab ich doch gesehen. Ist ja auch ganz frisch erst. Ne? Should we get rid of the scientific paper? Oh mein Gott. Ja, kommen wir zu der Doppel-Plus-guten Idee vom Guardian. Seit 200 Jahren die besten Ideen. Ja, hier haben wir im Endeffekt einen Autor, der ja einige Probleme, die der Wissenschaftsbetrieb hat, auf die wir ja auch immer mal wieder eingegangen sind, aufgreift. Beispielsweise, chief among them is the issue of publication bias. Reviewers and editors are more likely to give a scientific paper a good write-up and publish it in their journal if it reports positive or exciting results. Also wenn es ein interessantes Thema ist oder das Resultat dieser Forschung in eine gewisse ideologische Kerbe schlagen, dann werden sie öfter publiziert. Ja, das kann man kritisieren, kritisieren wir hier auch. Maybe the decision to publish could be made based only on the methodology of a study rather than on its results. An sich kein schlechter Vorschlag. Könnte man so machen, machen ja auch sehr viele, war ja früher auch Usus. Scientists are obsessed with papers. Ganz schlimm, die wissenschaftliche Methode ist ja schlimm. Paradoxically, the sacred status of a published peer-reviewed paper makes it harder to get the contents of those papers right. Ja, wenn man irgendwelche populärwissenschaftlichen Publikationen hat, ja, ansonsten ist ja der Peer-Review-Prozess genau dafür da, um sowas zu verhindern. Außer aus ideologischen oder wirtschaftlichen Gründen wird das nicht gemacht, was man kritisieren kann. Aber hier wird es einfach so getan, als ob das generell der Fall ist. Und ganz schlimm, consider the messy reality of scientific research. Studies almost always throw up weird, unexpected numbers that complicate any simple interpretation. Nein, ist das kompliziert mit dieser Geschichte. Das haben die nicht wirklich geschrieben, oder? Ja. Das ist ja schon so ein bisschen, jo, wenn ich in die Küche gehe, wird es da manchmal ganz schön warm, ey. Und das kann einen echt, also weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ja, aber echt immer diese Wagen zu benutzen, das schränkt doch die Kreativität des Kochenden ein, ne? Das ist alles ja, und dann irre. Dann geht hier auf ein paar Punkte ein, die wir auch schon gesagt haben. We know that scientific papers regularly contain errors. Ne? Psychology papers had more than 50% of 50% of all psychological papers had statistical errors, and more than 15% of psychology papers had an error serious enough to overturn the results. Mhm. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ja, aber auch halt Psychology rauszusuchen, ist auch schon wieder ein bisschen unehrlich halt. Ja. Oder ein anderer Kritikpunkt, den wir hier auch angeführt haben. Papers still hardly ever have the data attached, preventing reviewers and readers from seeing the full picture. Ja, kann man kritisieren. Allerdings, welche peer-reviewed Papers geben die Quellen und die ganzen Methodologien nicht preis? Das sind auch wieder ideologisch geprägte Sachen. Ne? Stichwort Psychology, ne, zum Beispiel. Ja, okay. Und ja, die Lösung der ganzen Situation ist natürlich, wir müssen ein Living Document quasi machen. Ja? It would be a major improvement on the status quo, where the analysis and writing of papers goes on entirely in private, as of now, with scientists, then choosing on a whim whether to make their results public. Sure, throwing sunlight on the whole process might reveal ambiguities or hard to explain contradictions in the result. But that's how science really is. Ach so, ich dachte, das ist so schlimm, dass es immer so kompliziert ist und man das nicht so leicht verstehen kann. Okay. Ja. Some fields of science are already moving in the direction I've described here, using online notebooks instead of journals, living documents instead of living fossils. Ja, also jeder soll kommentieren dürfen und am Scientific Process mitwirken können, was ja an sich kein schlechter Vorschlag ist. Allerdings, da stellt man sich wieder die Frage, wer kontrolliert denn da, wer die guten Kommentare macht und die bösen Kommentare. Das ist die große Idee, den Peer-Review-Prozess abschaffen, damit die Sachen endlich vom Online-Mob gefact-checkt werden können, bevor es für gut befunden wird. Alles klar. Wer hindert irgendjemanden daran, seine wissenschaftlichen Publikationen öffentlich zu machen und genau so darzustellen? Hindert niemanden daran? Ne? Das Einzige, was halt so ein bisschen schwierig ist dabei, dass dann halt vielleicht andere Wissenschaftler das nicht so akzeptieren und dass man es halt nicht in seinen Lebenslauf schreiben kann, wie oft man zitiert wurde mit seiner peer-reviewten Studie. Aber wie gesagt, dieser Peer-Review-Prozess hat seine Schwierigkeiten. Die meisten Schwierigkeiten, die der Peer-Review-Prozess hat, liegen aber allerdings daran, dass es halt wie so viele Bereiche halt ideologisch unterwandert wurde oder halt aus wirtschaftlichen Interessen abgeschwächt wurde. Aber im Grunde genommen ist die wissenschaftliche Methode ja sinnvoll und ursprünglich sollte der Peer-Review-Prozess das ja gerade sicherstellen, dass da halt kein Blödsinn durchgeht und halt auch nur in der Wissenschaftscommunity anerkannte Themen halt auch wirklich hochgespült werden. Wie gesagt, die Kritik kann man teilen teilweise, aber den Lösungsansatz finde ich ein bisschen seltsam. Der Appell sollte sein, dass man den Peer-Review-Prozess wieder vom Kopf auf die Beine stellt. Aber nee. Abschaffen, alles online in einem Living Document machen. Doppelplus, gute Idee. Mit Vollab voraus in eine bessere Welt ist das Motto bei Activision Blizzard, die ja vor kurzem erst verkauft worden sind. Sie haben eine neue Chief Diversity, Equity and Inclusion Gauleiter-Officerin eingestellt, um sicherzustellen, dass diverse und inklusive Perspektiven in Game Design, Storytelling und mehr sich abbilden. Mit anderen Worten, nein, wir wollen euch eure Spiele nicht wegnehmen, wir wollen sie nur richtig scheiße machen und mit unserem politischen Dreck vollstopfen bis zum Rand. Ja, ich weiß gar nicht, was ich hier groß zu sagen soll. Du kannst die Dame ja mal einblenden, die ist ein Stück weiter unten in dem Artikel zu sehen. Sie sieht genauso aus, wie man sich von einem Inclusion und Diversity Officer vorstellt. Ich wette, die gibt auch Kurse für $25 die Stunde irgendwo. Oh, hätte ich mir jetzt aber schlimmer vorgestellt. Ein paar mehr Piercings oder so. Ja, aber ich finde, es gibt ja verschiedene Sorten von denen und das ist eine von denen. Also es ist so ein bisschen Anita Sarkeesian-Style, würde ich sagen. Hat die schon ein paar konkrete Vorschläge angekündigt, was sie implementieren will? Also sie will direkt mit den Entwicklern zusammenarbeiten. Alle Gaming-Teams sollen einbezogen werden, damit diverse und inklusive Perspektiven ins Game-Design einfließen, inklusive Storylines, Charakterentwicklung, Gameplay, und Community-Interaction. Das heißt, ja, aber wir wissen ja, dass Blizzard scheiße ist. Also das wissen wir ja schon länger. Wer das bei dem Warcraft 3 Remake nicht gemerkt hat, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Das Blizzard ist halt full retard gegangen, wie Dingens. Na, ihr wisst schon. Wie hieß der Charakter? Macintosh, nee. Ah ja, stimmt, Macintosh. Der ist ja auch immer full retard gegangen. Never go full Macintosh. Ja, die sind halt komplett woke inzwischen. Und da ist es ja nur richtig, halt dann auch noch jemanden einzustellen, der dann sagt, in einer Industrie, wo historisch Frauen unterrepräsentiert waren und Minderheiten, und wir sind froh, dass wir jetzt hier die Bemühungen des Konzerns halt unterstützen können, um einen Arbeitsplatz zu bieten, der Transparenz, Gleichheit und Inklusivität bietet. Ja, ich dachte, es geht um gute Spiele, aber da habe ich... Und das soll uns jetzt helfen, mehr Spiele zu verkaufen? Voll am Thema vorbei. Gute Spiele ist ja voll am Thema vorbei. Apropos gute Spiele, Hogwarts Legacy, drei Gründe dafür, es nicht zu spielen. Ich finde es schön, dass jetzt mal, auch... Darf ich mal raten, was... Also zwei der drei Gründe wüsste ich, glaube ich. Wenn ich da schon das Bild sehe, würde ich sagen, der eine Grund ist die antisemitischen Stereotype der... Das ist ja schon gespielt. Der hier Trolle, weil das ja angeblich ja Juden sein sollen. Und Goblins dann, sind das, glaube ich, oder? Oder ich weiß ja, ich ja, kenne diese, Harry Potter diese, und ich. Diese, ja, diese Figuren halt. Und der andere Grund war ja natürlich, dass dieser eine Entwickler früher YouTube-Videos mit Anti-SJW-Content gemacht hat und Gamergate sympathisiert hat und so. Das steht ja mal. Aber Chris, bitte, wenn du die zwei Gründe jetzt schon aus dem FF weißt, dann kannst du den dritten, der dritte ist doch der einfachste. Ist das so? Fällt mir jetzt aber nicht ein, weil er ein Mann ist. Wir haben eben schon drüber gesprochen, Chris. Nicht divers genug? Nee, denk mal zurück an diesen April-Scherz. Ach, transfeindlich. J.K. Rowling ist transfeindlich. J.K. Rowling, Chris. So. J.K. fucking ja, Rowling. Ja, stimmt natürlich. Ja, hast du recht. Das hätte man echt ja, und müssen, das Interessante ja. ist, dass wir hier einen deutschen Artikel haben von Nathan Nawrocki. Ich glaube, das Bild ist hier nicht dabei. Nee, da muss man auf seinen Namen klicken, um das Bild zu sehen. Das können wir vielleicht als Spaß am Ende nochmal machen. Ich dachte schon, das wäre so ein Möchtegern-Crow da im Bild mit der Panda-Maske da. Ich weiß auch nicht, was das soll. Frag mich bitte nicht. Die jungen Leute machen doch heute, was sie wollen. Die fragen uns Alten ja gar nicht mehr. Also, Grund 1. J.K. Rowling ist transfeindlich. In ihren Tweets geht es oft darum, Transfrauen als Gefahren für Cis-Frauen darzustellen und sie aus feministischen Diskursen auszuschließen. Uhu. Allgemein spricht sie Transpersonen oft ihr Geschlecht ab. Wie geht das in das Gespräch absprechen? Ja, die das sagt ist, halt, ja, dass sie keine nicht Frauen sind. Das dann ist das ab hinterher, oder was? Dass sie keine Frauen sind, ist das Geschlecht. Nein, das meine ich nur, dass das so... Ne? Also ist es auch nicht ab hinterher? Viele, die sich schon auf das vermeintliche Rollenspiel-Epos freuen, können J.K. Rowlings persönliche Ansichten ausblenden. Wenn sie die kontroversen Meinungen der Autoren nicht gerade selbst teilen, fällt im Diskurs darüber oft der Begriff Death of the Author, zu Deutsch Tod des Autors. Das Konzept beschreibt ein Phänomen, bei dem die Intentionen und Gedanken des Autors im Hinblick auf sein Werk keine große Rolle mehr spielen. Aber das ist nicht richtig. Das wisst ihr ja schon. J.K. Rowling nimmt damit nämlich Geld ein. Habt ihr davon. Mit dem Boykott wolle man ein Zeichen setzen, das wichtiger ist als reiner Spielspaß. Oft stammt diese Ansicht aus queeren Kreisen, also von direkt Betroffenen oder von Allies, also Leuten, die sich für die Gleichberechtigung von LGBTQ-Personen einsetzen. Auch der Phil war Teil der Community und großer Harry Potter-Fan und dann war er total traurig. Für ihn wurde immer klarer, dass J.K. Rowling es mit ihrer Transfeindlichkeit sehr ernst meint. Oh Mann. Ich war extrem schockiert, als die Sache mit der Transfeindlichkeit ans Licht kam. Allein durch ihre eigenen Tweets. Ich persönlich habe mich extrem verraten bzw. im Stich gelassen gefühlt. Weil jemand eine andere Meinung über ein Thema hat. Ich krieg die Tür nicht zu. Ja, sie müssen alle Menschen deiner Meinung schulden, sein, sonst sind sie Hitler. Ja, eben. Andere Menschen schulden mir doch, dass sie meiner Meinung sind. Das muss doch so sein. Grund 2, problematische Inhalte, antisemitische Stereotype, Kobolde, Schnickschnack. Kobolde, oh mein Gott. Ja. Wahnsinn. Weil man muss ja nicht, die wollen einen Aufstand machen und dann müssen die Protagonisten des Spiels müssen den Aufstand bekämpfen. Und dann gibt es ja auch noch die Hauselfen, die als Sklaven gehalten werden. Ich habe Harry Potter nie gesehen oder gelesen, das tut mir sehr leid. Werden da Hauselfen als Sklaven gehalten? Ja, aber der Hauself, der quasi so ein Protagonist ist, der ist quasi ein Freier. Haus 11. Also, so ist wie ein fester Freier. Gerechtfertigkeit für die Zusammenarbeit zwischen Zauberern und Hauselfen in den Büchern und Filmen nur damit, dass die Hauselfen es eigentlich lieben, versklavt zu werden. Ja, nein, kommen ja, die haben gesagt, immer einen Herrn, den sie dienen, und ja, das wird dann jetzt als Versklavung bezeichnet oder was. Die sind dann immer in den Raum. Das ist eine Geschichte, das sind keine Menschen. Also. Ja, das auch. Ja, das ist der menschliche Maßstab, ne, der angelegt wird, wo es gar keine Menschen sind. Drittens, Avalanche wusste von Gamergate-Entwickler. Troy Levitt, der ehemalige Lead-Designer von Hogwarts Legacy, vertritt auf seinem YouTube-Kanal ein paar sehr problematische Ansichten. So hat er dort die hasserfüllte Gamergate-Bewegung unterstützt und sich des Öfteren gegen Feminismus und andere progressive Bewegungen ausgesprochen. Ja, dann oh mein ist Gott, er erlästerte Gott auf unglaublich infame Weise. Warum? Ich habe doch nur gesagt, dass dieses Stück Heimut gerade gut genug für Jehova ist. Oh. Laut Levitt wusste das Entwicklerstudio von seiner Gesinnung, als er eingestellt wurde. Gesinnung! Wo sind wir denn hier? Gesinnung! Was? In welcher Diktatur bist du aufgewachsen, Autor von Spieletipps.de? Dass du hier mit dem Begriff Gesinnung um dich wirfst für jemanden, der andere Ansichten hat als du. Wenn wir es machen, das ist Haltung. Wenn andere es machen, das ist Gesinnung. Ja, gut. Ja, gut, du. Oh, schreib das mal an die Scheune, bitte. Im März 2021 hat der Lead-Designer das Team freiwillig verlassen. Das Studio habe ihn jedoch nicht dazu gezwungen und hat ihn weiter unterstützt und sogar vorgeschlagen, dass er lediglich eine Pause einlegt. Stellt euch das mal vor. Obwohl man wusste, dass der über Gamergate gesagt hat, man sollte denen vielleicht auch mal zuhören. Hey, sag mal, Nathan Nawrocki, wer hat hier den Hass gepachtet? Wer hasst hier irgendwen? Anscheinend Troy Levitt, weil er anders denkt als du. Du hasst J.K. Rowling, weil sie anders denkt als du. Und du glaubst, du bist der Gute in dem Spiel, oder was? In Diskussionen über das Thema wird es schnell unschön. Die Seite, die vorhat, das Spiel zu kaufen, fühlt sich bevormundet. Als ob ihr was von den Moralaposteln verboten oder weggenommen wird. Die Boykott-Seite hingegen fühlt sich nicht gehört und bekommt den Eindruck, dass aktive Transfeindlichkeit. Jetzt sind wir auf einmal bei aktiver Transfeindlichkeit. Die Menschen haben ihre Meinung gesagt. Ja, die Boykott-Seite ist auch überhaupt nicht reaktionär, ne? Das wir, ist überhaupt nicht die, reaktionär, nee. wenn ich meine 3-4 Triggerwörter höre und mir sofort denke, oh, boykottieren, problematisch. Das ist überhaupt nicht reaktionär, ne? Und das Geilste finde ich dann wirklich, die Debatte ist so aufgeladen an Emotionen, dass beide Seiten mehr damit beschäftigt sind, ihre eigene Meinung zu verteidigen, als dass sie der anderen Seite zuhören. Oh, guck mal, Einsicht am Ende. Und trotzdem ist das eine Debatte, die immer und immer wieder geführt werden muss. Diskriminierung muss angesprochen werden, in Fettdruck. Auch wenn gehypte Fans die Leute hören sich nicht zu, am liebsten dass aus ihren Spielen verbannen würden, ist es eben nicht immer möglich. Spiele sind politisch, genauso wie ihre Macher. Und es ist eben auch ein politischer Akt, wenn man ein Spiel kauft, das Diskriminierung indirekt finanziell belohnt. Ja, eben, die Debatte ist unmöglich, die Leute hören sich nicht zu, Übersetzung, wir kommen nicht da an, wo ich ankommen will, die Leute hören mir nicht zu und nehmen das als einzig wahren Zustand hin, ja. Vielleicht sollte es verschiedene Shops geben für Spiele, die einen für die Spiele und dann gibt es noch so einen kleinen irgendwo schimmligen Laden, das ist dann entartete Spiele oder was. Von Leuten, die ausgestoßen wurden aus der Gemeinschaft der Gutmütigen oder was? Seid ihr eigentlich alle verrückt? Jetzt komm, und jetzt klickt bitte nochmal auf den Namen Nathan Nawrocki auf der Seite. Ja. Ach. Ja. Schade, das Bild hat er geändert. Auf dem letzten konnte man auch sehen, dass er rosa Haare hat. Er ist ungefähr 20, würde ich sagen. Und der erzählt mir dann was über die Welt. Der sagt mir dann, was richtig und falsch ist. Der erzählt mir dann, ob ich was machen soll oder nicht und wen ich hassen soll oder nicht. Es ist wirklich erbärmlich, an welchem Punkt inzwischen die Internetmedien angekommen sind. Ach was, das ist Nathan der Weise. Nathan der Weiße vielleicht. Ja, kurzer Einschub, passend zu dem Thema nochmal unser Querbeauftragter der Bundesregierung, Herr Lehmann. Es ist immer wieder heftig zu sehen, wie sehr sich querfeindliche Accounts, in Klammern, die sich selber oft feministisch nennen, mit rechten Accounts verbünden, wenn es ihre Agenda nutzt. Bestes Rezept dagegen, wir machen weiter progressive und menschenrechtsorientierte Querpolitik. Ja, natürlich. Wir machen einfach weiter. Und ein für alle Mal. Selbstverständlich ist es nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht, Gesetzesvorhaben kritisch zu begleiten. Ihr seid dann nur Menschenfeinde. Habt ihr das verstanden? Selbst wenn euch Feminismus in euer Profil schreibt. Aber Feindlichkeit gegen trans oder queere Menschen, bewusstes Deadnaming und Bloßstellung. Das ist die Grenze, wo Dialog aufhört. Da habt ihr es, ne? Ihr könnt schon dagegen sein, aber ihr müsst auch dafür sein. Ansonsten seid ihr rechts. Das ist die Grenze, wo der Dialog aufhört. Nach unseren Regeln schon. Genau. Und da war ja diese Woche auch irgendwas mit Herrn Lehmann und so einem Gastbeitrag in der Emma. Habt ihr das mitbekommen? Die sich selber oft feministisch nennen, Emma. Genau, ich glaube, das könnte vielleicht sogar ein Seitenhieb dahin sein. Ja. Und zwar gab es einen offenen Brief an Sven Lehmann. Identitätsverwirrung junger Mädchen. Sie hofft auf Unterstützung. Von Beruf ist Stefanie Medienkompetenztrainerin. Sie weiß, was Medien und Politik anrichten können und wie groß die Ratlosigkeit im Bereich der Sexualität ist. So stand das bei der Emma drin. Und er hat dann, Herr Lehmann hat dann geschrieben, ich habe das Geschwurbel für euch gelesen und zeige euch im Folgenden die wichtigsten Zitate. Aus jeder Zeile dieses Briefes strotzt so viel Quer- und Transfeindlichkeit, Homophobie, Adultismus und elterliches Machtgehabe. Was ist das denn? Adultismus ist der Glaube, dass Erwachsene irgendwie bessere Entscheidungen treffen können als Kinder. Achso, genau. Also anmaßend auch. Ja, total. Das ist quasi. Ich meine, du würdest ein Kind mit 3 Kilo Schokolade und 3 Kilo Brokkoli irgendwo hinsetzen und ein bisschen später hat es halt Bauchschmerzen. Aber das kann natürlich entscheiden, ob es ein Männlein oder ein Weiblein ist, ist völlig klar. Ja. Oder was auch immer. Natürlich auch alles dazwischen. Ich will ja den Kindern hier nicht adultistisch einreden. Das ist ja auch nur ein Vorurteil, gesellschaftlich konstruiert, dass Kinder irgendwie vielleicht nicht so Das ist doch nur, weil wir die Sachen so groß bauen, Chris. Wenn wir unsere Häuser so bauen würden, dass Kinder sich damit drin zurechtfinden, ja, mit niedrigen hier Waschbecken, und allem, weißt du, dass Kinder halt, dass das in der richtigen Größe für Kinder, wir können uns ja ein bisschen bücken oder so, aber die Kinder könnten so das Gefühl haben, dass sie schon Erwachsene sind und dann können die vielleicht auch, keine Ahnung, bei der Steuererklärung mithelfen oder sowas, wenn die erstmal so weit selbstständig sind. Es ist so. Ja, auf jeden Fall schreibt wir hatten schon mal so eine Geschichte, wo Leute ihre Kinder in so eine Veranstaltung schicken mussten, wenn sie nicht gesellschaftlich ausgestoßen werden wollten und so. Und gerade deswegen haben wir gesagt, nee, bei uns im Land machen wir das so, dass die Eltern die Oberhoheit über das Wohl des Kindes haben. Außer in Fällen natürlich, wo das dem Kindeswohl entgegengeht. Ob das Vollstopfen mit Hormonpräparaten und die Amputation von Körperteilen eine gute Idee sind und ob die dann da irgendwie in das Entscheidungsfeld des Kindes reinzufallen haben. Wer das vertritt, macht, versündigt sich, würde ich an Ostern mal ganz vorsichtig sagen, gegen die Kinder. Ja, dann schreibt er hier weiter, dass Stefanie Moors, so heißt die Dame, die den Artikel geschrieben hat, noch so oft sagen kann, dass sie politisch klar links stünde, wie sie will. Der Text könnte so auch von evangelikalen ChristInnen und bürgerlichen Faschos stammen. Da habt ihr es. muss natürlich alles recht sein. Ne? Das ist ja klar. Ne? Also, da können die Leute noch so oft sagen, dass sie politisch klar links stehen. Wenn sie nicht dieser Meinung sind, dann müssen sie natürlich recht sein. Bürgerliche Faschos sehen. Und man muss sich nochmal vor Augen führen, das ist nicht irgendein durchgeknallter Redakteur vom Freitag. Das ist der Queerbeauftragte der Bundesregierung. Ja. Nochmal, das ist ein ganz wichtiges Detail, das bei dem Irrsinn, den wir hier runterrattern, vielleicht verloren geht. Wir haben es hier mit jemandem zu tun, der von der Bundesregierung bezahlt wird, damit er Leute als Faschos bezeichnet indirekt. Das ist schon heftig. Ja, und die Frau Kailani, ne, die Journalistin, schreibt dazu, Lehmann liest überhaupt nicht, was da steht, weil er alles nur noch durch seine Brille sehen kann. Fürchterlich. Oh, Frau die Sorgen Kailani. Von Frau Mörs teile ich. Das wird noch sehr viel Unglück, da wird noch sehr viel Unglück erzeugt werden. Und wenn man nach Amerika blickt, ist es ganz zum Verzweifeln. Fatina Kailani, meine Damen und Herren. So sollte Journalismus sein. Ja, das ist irgendwie überflüssig. Was er dann macht, also er hat die Regierung wohl einen Hang zu komischen Sachen. Ja, was er da macht, ist halt eben Großinquisitor der queeren Wahrheit, ne? Was macht er da? Ja, nur als Regierungsarbeit ist das doch überflüssig, ne? Das meine ich. Großinquisitor vom großen Luan. Ja, hier mal eine kleine Lokalmeldung, über die ich gestolpert bin. Und zwar der ZDF-Journalist Andreas Garbe wird H1-Geschäftsführer. H1 ist ja irgendwie der ehemalige offene Kanal, den sie irgendwie umgebaut haben vor ein paar Jahren, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und dieser Herr in Garbe... Hannover. In Hannover, ja. Ja. Und dieser Herr Garbe... der mir vorher überhaupt nichts sagte, ist laut diesem Beitrag hier wohl beim ZDF für so ziemlich alles mit Computerspielkram irgendwie zuständig gewesen. Also da soll wohl viel in seinen Bereich gefallen sein. Und das ZDF war natürlich nicht so besonders gut, was das Thema angeht. Also wir hatten da ja mit Frontal Unterstrich und diesen ganzen Geschichten so einige peinliche Geschichten. Und jetzt hat er hier halt schon angekündigt, dass er wohl bei H1 auch so ein Computerspielmagazin irgendwie aufziehen will. Und ich habe ihn auf jeden Fall ein bisschen gegoogelt. Er hat auch irgendwelche Gastbeiträge geschrieben für irgendwelche einschlägigen kulturkritischen Magazine, wo es größtenteils um Killerspiele und solche Geschichten ging. Und das war alles so ein Ja-Aber-Ding, ne, so wie wir das ja aus diesen ganzen Dokumentationen auch kennen, so nach dem Motto, irgendwas wird ja dran sein. Ne? Also es ist eigentlich nicht schlimm, aber irgendwie doch schlimm und so weiter und so fort. Ne, weil die Bilder, die transportiert werden und tralala. Und ja, und ich im Zusammenhang mit Gamergate habe ich aber nur dieses hier gefunden. Er hat mich übrigens bei Twitter geblockt. Ich kannte den halt vorher gar nicht, aber... natürlich sein, dass er schon mal in irgendwelchen Unterhaltungen drin war. Und das war ja irgendwie so ein Ding auch vom ZDF, wo sie, ich glaube, das war dieser Orbit-Fall oder so, und die hatten diesen Experten, der irgendwie von Doxing aus der Cracker- und Gamer-Szene irgendwas erzählt. Und irgendjemand schreibt dann hier, und die Cracker-Gamer- und SJW-Szene, und er sagt dazu, so SJW wie die aus der Gamergate-Bewegung. Ja. Ja. Also... leider brennt die andere Kerze auch nicht viel heller, weil sie sagt, Mike Cernovich sei gedoxt worden. Mike Cernovich ist ein Idiot und er hat sich selbst gedoxt. Hm. Ja, ist schon richtig. Ja. Aber ich bin mal gespannt. Und dieses hier ist eigentlich schon von letzter Woche. Es gibt hier irgendwie, die heißen jetzt nicht mehr Libertäre Julis, das hatten sie irgendwie, wie sie sich jetzt nennen, weiß ich nicht mehr, weil sich Leute halt darüber aufgeregt haben. Und die beschreiben sich halt selber als alle, sind wohl alle Mitglieder bei den Julis und halt libertär, aber es ist halt keine offizielle Juli-Gruppierung oder so. Und die haben halt dieses Infopost, warum Hitler ein Sozialist war, Ding rausgehauen. Und dazu halt so die üblichen Dinge geschrieben und das hat die halt alle möglichen Leute mega getriggert. Also und was ich als allererstes mal einwenden möchte, ist, man macht das doch nicht in seinen Parteifarben. Ich meine, wie blöd ist man denn, wenn man das in seinen Parteifarben macht? Naja, möchtest du dieses Bild mit deinen Parteifarben assoziiert haben? Ist einfach die Frage, die hier gestellt wird. Und ich denke, die meisten Parteien wollten das ungern haben. Also das finde ich einen kompletten Design-Fehlschuss. Ins eigene Knie. Auch die Schlange, meine Güte. Ja, das ist ja eh das falsche Blau und so. Ne? Also es ist schon ein bisschen entfernt davon. Aber ja. Und es gibt ja halt alle möglichen Zero-Covid und wir haben Hammer und Sichel in unserem Profil, die sich darüber aufregen. Also das ist hier so ein gesammeltes Quote-Tweets, habe ich hier mal archiviert. Und ja, das sagt eigentlich ziemlich viel darüber, dass sie da ziemlich ins Schwarze getroffen haben mit dem Kram mal wieder. Aber natürlich alles super Hammer und Sichel-Leute, die ja, die sich Sorgen um das Image der FDP machen. Ganz viel Sorgen um das Image der FDP. Und dieses oberste Ding war halt auch schon gut, von wegen, lieber Thierry Julis, gerade auf dem Entwicklungsweg aller NCAPs, wo sie denken, Nazis seien Sozialisten, drei Schritte weiter kommen sie dann bei, die Nazis waren keine Sozialisten, sondern hatten Recht an. Nee, das ist das, wo ihr ankommt. Oh mein Gott. Ja, wow, komische Vorstellungen, ey. Also. Wir können dann in die Zukunft gucken, ne? Ja, kommen wir nun zum progressiven FDP an. Die gibt es ja auch noch. Und hier gibt es Popcorn in Hamburg. Und zwar Hamburger FDP, 4 Juli droht ein Parteiausschluss. Der Streit in der Hamburger FDP zwischen Parteichef Michael Kruse und mehreren Jungliberalen in Klammern Julis wird heftiger. Wie die Partei am Freitag mitteilte, hat der Landesvorstand nun ein Parteiordnungsverfahren gegen 4 FDP-Mitglieder eingeleitet. Und was war da passiert? Dieser Herr Kruse, der Vorsitzende wohl von der FDP Hamburg, hatte angekündigt, dass er gegen die die wollten Hamburg zum Hotspot erklären und er hat angekündigt, dass er dann dagegen klagen würde, wenn das passiert. Und daraufhin hat ihn Karl, Kevin, Kay, wie heißt er? Der hat irgendwie so 4 verschiedene Namen, alle da. Karl, Kevin, Kay, Koste. Das ist der wohl ehemalige Chef, der oder immer noch? Heißt der wirklich Kevin? Mit C müsste doch Zevin heißen. Aber ja, ich glaube, der heißt straft auch sein Kind mit so einem Namen? Ja, ja, die hat dann noch einen Humor. Karl Zevin K. Koste. Ist böse, ne? Aber ja. Und das ist halt einer von den Progressiven auf jeden Fall. Und auch so einer, der von Konstantin Kuhle mehrfach, also als er da kandidiert hat in Hamburg, kommen wir auch gleich noch zu, für die Bürgerschaft, da wurde er da ganz stark unterstützt, halt eben als super progressiver, toller Kandidat. Und dann gibt es hier noch Nils und Gloria von den Julis und Theresa, die da jetzt auch ein Parteiausschussverfahren an der Backe haben. Und der Karl Kevin Kay, der hat halt eben gesagt, das wäre irgendwie, wie heißt das, rechtsstaatlich, Partei, die sich auf Rechtsstaat beruft, eine PR-Aktion und eine Rechtsstaatspartei unwürdig, hat er dazu gesagt, zu der Ankündigung, dass man dagegen klagen möchte, gegen diese Hotspot-Regelung. Aus meiner Sicht auch völlig überzogen, das so darzustellen, weil ich meine, gut, der Typ ist halt Jurist und wenn er jetzt irgendwie meint zu wissen, dass diese Klage nicht ausschlussreich ist oder so, dann kann man das ja sagen, aber ich meine, PR-Aktion, Rechtsstaatspartei unwürdig, ja, aber das war wohl der Stein des Anstoßes. Und da dachte ich so, okay, ja, ist vielleicht ein bisschen überzogen, weil Parteiausschlüsse, also ich habe da ja auch schon mit der Piratenpartei damals die ersten Dinge erlebt. Für Parteiausschlussverfahren musst du halt, da gibt es halt hohe Hürden dafür. Ne? Also ich erinnere nur noch daran, dass die SPD auch jahrelang versucht hat, den Sarrazin loszuwerden und so. Wenn die Leute erstmal in so eine Partei aufgenommen wurden, dann wird man die eigentlich schwierig wieder los. Aber wenn ich das hier schon lese, ja, also Costa hatte den Öffentlichkeitswirksam vorgetragenen Vorstoß Kruse als PR-Aktion und eine Rechtsstaatspartei unwürdig bezeichnet. Okay, ist parteischädigendes Verhalten auf jeden Fall. Weshalb ihm dann der Landesvorstand mit großer Mehrheit den Posten als rechtspolitischer Sprecher der Partei entzog. Und dann sagt die Tussi aber, gerade als junge liberale Feministin kann ich mir einen solchen Machtmissbrauch nicht gefallen lassen. Genau. Eine demokratische Abstimmung in einem Parteigremium ist kein Machtmissbrauch, Mädchen. Auch wenn das vielleicht anders ausfällt, als du dir das wünschst. Ja, da wollte ich auch gerade drauf ankommen, weil das war nämlich genauso auch mein Ding. Ich dachte so, ja, okay, ist vielleicht überzogen und so. Und als ich das dann aber wieder gelesen habe, gerade als liberale Feministin, habe ich mir gedacht, okay, diesen Typus Leute kenne ich. Und du kannst darauf wetten, dass sie da die ganze Zeit aufgestampft haben mit ihren Füßen und rumgezetert haben, dass sie sonst was anrichten. Aber das ist genau, ja, guck mal, die haben Saskia Esken, sage ich schon. Nicht wie heißt die getanzt hat? Das war nicht Saskia Esken, glücklicherweise. Diese die getanzt Tante da von den Grünen. Ach, Fester. Fester. Ja. Die haben sich gedacht, oh, guck mal, die kriegt Rampenlicht mit ihrer Position. Und dann haben die wahrscheinlich gesagt, nein, wir müssen jetzt hier das impfen und Maske und Scheißdreck. Die haben sich auch in so eine Rage geregt, sonst können wir wieder keinen küssen 3 Jahre lang. Und haben dann da genauso rumgezetert wie die und werden halt unerträglich gewesen sein für den Rest der Leute. Ja. Kann man sich gut vorstellen, ja. Ja, auf jeden Fall, dieser Kruse hat sich da auch als befangen erklärt und an der ganzen Abstimmung und Zeug halt auch nicht teilgenommen, was aus meiner Sicht auch erstmal vernünftig klingt. Also da habe ich halt auch schon ganz andere Dinge erlebt. Also das kennen wir ja auch eigentlich, dass sich die Leute ja meistens, wenn sie selber da irgendwie auf den Schlips getreten wurden, sich erst recht als Experte für ihren Schmerz oder sowas da inszenieren, ne? Und nicht sagen irgendwie, ja, dann trete ich jetzt mal einen Schritt zurück oder so. Und ich habe jetzt auch niemanden gehört, also ich folge da natürlich auch ein paar Leuten aus diesem Landesverband, gibt es auch ein paar vernünftige Leute auf jeden Fall, hatte ich schon in der Vergangenheit das Gefühl. Und obwohl der eine vorhin bei Twitter meinte, dass Hannover eine hässliche Stadt wäre, was natürlich wieder darauf hindeutet, dass die doch nicht so viel Ahnung haben. Ich war vorgestern bei einem Freund von mir, dem habe ich den Eurosport-Player eingerichtet, auch. Hat es auch an den Chris gerichtet. Und der hat, während ich da war, 1,5 Stunden lang The Scorpions live in Athen 2005 geguckt. Und ich habe mehrmals gesagt, dass das für mich ein Verstoß gegen alle Genfer Konventionsartikel ist und dass ich das für Folter halte. Ja, dann. Aber ich musste das ganze fucking Ding sehen mit Still Loving You und Hurricane und Big City Nights. Und hat er immer rumgekrischen, der Typ, als hätte man abgestochen. Ja, was hat denn das jetzt überlebt mit dem Thema zu tun hier? Hannover ist hässlich, war das Thema, oder? Also erstmal sind die Scorpions aus der Wedemark, ja? Das wollen wir schon mal festhalten, ja? Alter. Und dann müssen die Leute mal den verdammten Bahnhof verlassen, ja? Alle Leute rollen hier immer durch diese Stadt durch und meinen, das ist ja total hässlich hier. Wir müssen mal aus dem Bahnhof rauskommen. Das ist auch nicht mehr hässlich. Geht mal an den Maschsee, das ist schön. Geht mal in den Wald, in die Eilenriede, ist auch schön. Größter Stadtwald Europas. Ja, auf jeden Fall zurück. So lala. Zurück zu den Julis. Hier habe ich nochmal das ganze Statement hier von Karl Kevin. Der hat jetzt hier auch den Herrn Baum rekrutiert. Der übernimmt das Mandat, um ihn zu verteidigen. Also den Gerd Baum von ehemaliges. 93 oder was? Ja, aber er ist immer noch, scheinbar immer noch tätig bei der Anwaltskanzlei auf jeden Fall, die jetzt für den Arbeiter. Ob er selber das macht, weiß ich nicht, aber er ist da irgendwo Partner. Und die machen das jetzt wegen Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit in der FDP Hamburg. Ich glaube, Meinungsfreiheit, das sind doch nur Rechte, die sich auf Meinungsfreiheit beziehen, oder? Alle guten Leute würden doch das machen, was die Politikoberen vorgeben, oder nicht? Das ist doch hier untergräbt unsere demokratischen Prozesse, oder nicht? Hör ich doch bei anderen Dingen dann immer. Ja, egal was für eine Freiheit, ne? Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit. Und alles, die das wollen, die sind alle rechts, das ist klar. Ja, das waren hier Antifaschist in Gelb, war hier mal Überschrift in der Zeit, glaube ich, ne? Zeit Campus für den Karl Kevin. Und das war halt eben, als er für die Bürgerschaft kandidiert hat und da ja parallel die Sache mit Thüringen war und dem Herrn Kemmerich. Und da mussten sie ja dann alle hier unbedingt nochmal beweisen, dass sie halt die großen Antifaschisten sind und mit rechts natürlich überhaupt nichts zu tun haben. Und hier in diesem Ding schreiben sie irgendwie, ja, man könnte ja fast denken, er wäre irgendwie bei den Grünen oder bei der SPD, wenn er so redet. Ja, sowas war auch. Und er hat hier irgendwo gesagt, dass das ja nicht nur ganz links gegen Faschismus ist, sondern halt die Liberalen ja auch, ne? Wisst ihr Bescheid. Und ich meinte mich auch zu erinnern, dass wenn man Linda Teuteberg irgendwie auf den Pott gesetzt hat bei irgendeiner Veranstaltung wegen ihrer Distanzierung von Antifa, aber da hatte ich jetzt nur noch Sachen gefunden, wo er sie eigentlich zitiert hat und das als gut hingestellt hat. Also wenn sie jetzt irgendwie gesagt hat, dass zwar alle Demokraten Antifaschisten sind, aber nicht alle Antifaschisten auch Demokraten. Das war ja irgendwie dieses Ding, was sie auch beim Bundestag gesagt hat. Und wo dieser Uli irgendwie von der SPD meinte, das wäre irgendwie dasselbe oder so. Ja, aber ich meinte mich zu erinnern, dass er sie da irgendwie mal auf den Pott gesetzt hat und irgendwie meinte so von wegen, ja, aber Antifa, wir sind doch alle Antifaschisten oder so. Aber da kann ich mich vielleicht auch irren oder hat sich da wieder gefangen. Mich irritiert immer noch der Name. Ja, der ist auch furchtbar. Geil. Das ist ein türkischer Vorname, Cevinkay, oder nicht? Ja, seine Mutter oder sein Vater, einer von denen ist auch Türke, ja. Guck an. Ach so, deswegen heißt er Cevin. Ja, wahrscheinlich, ne? Das wäre eine Möglichkeit. Ne? Ja, das war ja halt auch, ne? Die haben ja die zu der Zeit irgendwelche Plakate beschmiert und da hat irgendwer drauf geschrieben, Nazi-Freund auf seinem Plakat. Ne, das war halt auch alles wegen Kemmerich und so. Und dass die Leute das halt nicht merken, das sowieso, ne? Wir haben es ja gerade. Warum einem Hamburger FDP-Mann die Tränen kommen? Wir haben das ja gerade erst gehabt von unserem Querbeauftragten, ne? Dass selbst die Leute, die sich Feminismus hinschreiben und so, die sind ja trotzdem alle rechts. Ja, und der Herr hier ist auch rechts irgendwann, ne? Also, wenn er den richtigen Leuten im Weg steht, dann ist er auch rechts. Wenn er die falschen Dinge will, dann ist er auch schneller rechts, als man seinen Namen sagen kann. Ne? Also, so gucken kann, ja. Ja, diese Geschichte war ja die Woche auch Thema, was kurz mal bei Twitter hochgegangen ist. Der einer in der U-Bahn von New York um sich geschossen. In den deutschen Medien ist es verblüffend schnell wieder leise geworden. Genau, ganz schnell wieder leise geworden. Und was wir dann irgendwie einen Tag später oder so hatten, ist, dass dieser Typ halt so ein bisschen verwirrt war und die ganze Zeit irgendwie darüber, ja, halt so eine Opferschiene gefahren hat aufgrund von seiner Hautfarbe. Man könnte sagen, er habe sich übers Internet radikalisiert, aber dann müsste man ja zugeben, dass es halt sowas nicht nur von rechts gibt, sondern auch aus anderen Richtungen. Und ich glaube, da, das war den deutschen Medien dann vielleicht ein doch zu heißes Eisen. Dann lass lieber so. Der hat doch selber Sachen verteilt, ne? Posted unhinged race obsessed YouTube Clips steht hier bei der Daily Mail. Gut, das ist halt eine Boulevardzeitung, aber. Ich habe mir einen ausführlichen Bericht dazu angeguckt, was er so gepostet hat. Da waren halt schon eindeutig halt diese Sachen dabei, dass man, ja, wie in dem April-Scherz vorhin, weißt du? Mhm. Also der hat schon halt militanten Scheiß geredet, auf jeden Fall. Ja. Ja, aber da kriegen wir jetzt natürlich keine Bewegung, die irgendwie sagen, wir müssen aufpassen, was wir hier irgendwie normalisieren, ne? Ob irgendwelche Intellektuellen das vielleicht irgendwie unterstützen, solche Sachen, auch wenn sie jetzt selber natürlich nichts machen, ne? Wie ist das mit dem stochastischen Terrorismus irgendwie, ne? Hier in diesem Fall wieder nicht gegeben. Also ich sage mal, es sind ja glücklicherweise nur Menschen, glücklicherweise in Anführungszeichen, nur Menschen verletzt worden, schwer verletzt teilweise. Aber ich glaube nicht, dass den Toten ein ähnlicher Tumult wie George Floyd zu Ehren gekommen wäre oder so. Also sagen wir mal so. Ne? Also Obwohl man natürlich da auch das Fass aufmachen könnte, dass es halt einen großen Anteil schwarzer Täter gibt an Morden an weißen Menschen. Ist alles halt schwierig, da ja rauszukommen. Deswegen sollte man solche Pandora-Büchsen von Rasse und Hautfarbe vielleicht gar nicht erst aufmachen. Ja. Aber ja, da würden die ja dann wieder sagen, das ist ja aber nicht strukturell halt. Ne? Auch wenn sie ja diesen ganzen Race-Obsessed-Kram in sämtliche Strukturen reinhaben wollen. Ja, aber ab wann ist es denn nicht mehr strukturell? Also bis wohin ist es, muss es 49,9% Progressivismus haben, bevor es dann mit einem Tropfen mehr auf einmal strukturell wird, oder? Wahrscheinlich, wann wird, ja. Oder wird, nee, Progressivismus wird nie strukturell, weil der ja immer vorne weg ist. Das wird sein. Wahrscheinlich, ja. Endlose, wie heißt es? Endlose, na, was wollen sie machen? Revolution, endlose Revolution. Wahrscheinlich. But will it be televised? Ja, das wurde ja nicht televised, weil das WLAN, wo die Security-Kameras dran waren, ist ausgefallen. Ich habe diese Bilder gesehen, wie die Leute aus dem Waggon da rausgerannt kommen. Das war schon ziemlich spooky. Ja, eine Sache, die ich seltsam fand an dem ganzen Fall, ist, dass er selber die FBI-Tipline für Verbrecher angerufen hat und sich selber dabei dem gemeldet hat. Aber weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll. Naja, vielleicht wollte er nicht erschossen werden. Also jetzt mal ganz dumm, also jetzt nicht, weil er schwarz und die Polizisten vielleicht weiß oder so, sondern einfach, weil die amerikanischen Polizisten, weil er halt weiß, was das bedeutet, wenn er einen falschen Griff macht oder ähnliches. Ja. Vielleicht wollte er lieber von vorher abklären, dass er sich stellt und gut ist. Er wollte auch, wahrscheinlich nur Futter für ein paar Verschwörungstheorien. Ich habe eine Verschwörungstheorie nämlich gehört. Und zwar, dass das abgelenkt hat von dem Vizegouverneur von New York, der an demselben Tag hier festgenommen wurde wegen Korruptionsvorwürfen. Klar, und dann hat das CIA oder NSA hat dann so einen Typ in so einer Kiste, die machen sie auf. Okay, der Tag ist gekommen. Ja, drücken ihm irgendwie ein paar Rauchbomben in die Hand und eine Waffe und schicken ihn los, oder was? Ja, wahrscheinlich, ja. Was die Leute sich mal ausdenken. Ja, aber das sind auch so Themen, von denen man nichts hört, ne? Weil das ist ja Demokratische Partei halt natürlich da in New York, ne? Apropos, ja nicht darüber reden. Was Leute sich alles ausdenken. Ja, und apropos will be televised. Ja, hier haben wir unsere beiden Lieblingslinken Rechtsexpertinnen. Und die sind dieses Jahr bei der Republika, Frau Brockschmidt und Frau Strobel. Und das wird garantiert der Talk, um alle Talks zu beenden. Also, da wird die Revolution ausgerufen. Keynote. Wir könnten so ein Trinkspiel machen, wo wir alle online sind und bei jedem Rechts- oder Faschismus oder irgendwas in der Richtung müsst ihr einen kurzen trinken. Die haben auch noch zusammen ein Buch geschrieben, oder was? Ist es nicht wunderbar? Radikalisierter Konservativismus, ja geil, ne? Weil ihr das auch ist überhaupt wie so ein, nicht radikal seid. Das ist ein Feminismus, Dingsbums Cinematic Universe. Erst gab es die nur einzeln, jetzt kommen sie als Team. Wart nur ab, bis die alle zusammen haben. Laurie Penny, Ingrid Brodnik, Anne Wizurek, Sibyl Schick, Quattro Milf. Dann kommen die SJW Avengers und machen uns. Du hast wieder den Namen gesagt, aber gut. Oh, shit. War and Conflict Studies. Als ob die davon irgendwelche Ahnung hätten. Ihr Bestseller, Amerikas Gotteskrieger. Von jemandem, der nie in Amerika war. Ja, und das habe ich... Ja, mit der Hauptthese, dass das alles irgendwas mit Weißsein zu tun hat. Ne? Was ich ja neulich auch schon hier gezeigt hatte, dass das vollkommener Quatsch ist. Also... Spitzenmäßig. Als ob. Kreuz und Flagge. Ja. Schreibt dem, was die Leute kaufen wollen. Ne? Ja, 2000 hat angerufen, will seine politischen Themen wieder haben. Ja, so ungefähr. An welchen Themenprojekten arbeitet ihr momentan? Natascha, ich beschäftige mich nach wie vor mit dem Thema meines letzten Buches, weil ich ein One-Trick-Pony bin. Also radikalisierten Konservativismus. Deswegen beschäftige ich mich auch mit der Frage, was Faschismus heute bedeutet, nämlich eine andere Meinung zu haben als ich. und ob wir von einer Renaissance des Faschismus stehen. Hoffentlich, weil dann werden meine Bücher weitergekauft und gebt mir Macht. Annika, ich schreibe gerade an meinem dritten Sachbuch und denke mir dafür gerade neue Dinge aus. Und halte nebenbei Vorträge von Leuten, die es mit großen Gabeln aufmampfen, weil ich ja eine Expertin bin. Über religiöse Rechte in den USA und schreibe politische Analysen. Ja, für verschiedene Medien, die es auch aufgabeln, weil ich ihnen genau das erzähle, was sie hören wollen. Ich spiele alle ihre Lieblingshits. Unglaublich, ey. Ja, das ist auch so einer aus dem Game. Aber von der anderen Seite. Das hier ist ein guter Artikel vom Aereo Magazin, Alexander Dugin and the Parrots of Postmodern Ethno-Nationalism. Und der Herr Dugin ist ja ganz beliebt im rechten Spektrum. Und hier in diesem Artikel schreiben sie halt auch nochmal auf die ganzen Schnittmengen, die es da gibt zum linken Spektrum, weil er ja halt eben auch ein Fan der Postmoderne ist und die Moderne ja einer seiner Lieblingsfeinde ist, gleich neben dem Liberalismus. Und sagen auch die ganzen Sachen, die mir auch aufgefallen sind, als ich sein Buch von der vierten politischen Theorie gelesen habe, nämlich, dass er das alles vage ist, dass man da alles schön reininterpretieren kann, genauso wie man das meint. Und dass man dann nur halt eben die Sachen, die man halt als schlecht darstellen will, die zeichnet man irgendwie fein und die eigene Geschichte, die lässt man schön schwammig. Und deswegen hat mir dieser Artikel natürlich gefallen, weil das war auch mein Eindruck. Und ja, also der ist auch der Meinung, dass das mit dem Gender alles nicht so sicher ist und so. Hat auch eine interessante Herleitung dafür, an die ich mich jetzt auch nicht mehr genau erinnern kann. Aber das ist auf jeden Fall hier der Hufeisenman. Und ja. Da heißt es, ich gehen oder du gehen. Aber genau, irgendwelche Leute meinen, dass irgendwelche Liberalen irgendwie entweder die totalen SJWs sind in Wahrheit oder dass das alles in Rechtsradikalismus führt. Und in Wahrheit, es ist halt dieser ganze postmoderne Krempel, der passt halt auch prima hin. Und im Endeffekt auch das Ganze, die haben ja auch hier diese wie heißt es, Idealismus und Marxismus, kommt ja auch beides auf Hegel fußend. Auf Hegel und Udo Kier. Udo Kier? Wir müssen die Psychomanipulatoren online bringen, Herr Präsident. Okay. Ja. Aber guter Artikel auf jeden Fall. Unbedingt lesen. Von Ario. Nicht von Aero. Wow. What is it good for? Ja, kommen wir zum besten Grund, aus der evangelischen Kirche auszutreten, seit der Kirchensteuer. Ja. Ja, das Synodenpräses der evangelischen Kirche, Anna-Nicole Heinrich. Falls man sie noch nicht kennen sollte, vielleicht willst du bis auf 15% runterscrollen, da ist so ein kleines Snippet, was sie ganz gut charakterisiert. Ja, die Dame hat ein Interview gegeben. Da geht es im Endeffekt um den Ukraine-Krieg und was für einen Sinn macht es noch, ja genau, hier perfekt, in der evangelischen Kirche zu sein, was hat die Kirche noch für eine Berechtigung, gerade für junge Menschen, und wer wäre besser dazu zu befragen als die Chefin des Kirchenparlamentes, was ja die Synode ist. Ich möchte das freie Radikal bleiben. Mhm, ja, die 25-jährige Studentin Anna-Nicole Heinrich ist halt Präses der EKD-Synode. Ein schönes Zitat. Was mich am meisten nervt, ist diese unendliche Dankbarkeitskultur in der evangelischen Kirche. Wie mein? Das ist geil. Das ist so, ey, das ist wieder wie bei den Gamern auch, jetzt halt auch bei den Religiösen. Religion muss erwachsen werden. Ja. Religion muss erwachsen werden. Religion war zu lange von weißen Männern geprägt. Ja. Also, ja, befragt, warum braucht die Kirche braucht mehr Mitglieder, wie kann man mehr Mitglieder bekommen? Ich glaube, wir müssen ganz realistisch annehmen, dass wir kleiner werden. Aber es ist auch wichtig, klar zu benennen, dass Kirchenmitgliedschaft einem was bringt, dass es einen Mehrwert hat, Kirche stark zu halten und auch in Kirche zu bleiben. Ja, Wenn es dir nicht gefällt, dann mach dir auch deinen eigenen Gott, Alter, ja. Genau. Ja, warum wir wollen euch eure Kirche ja nicht wegnehmen. Die evangelische Kirche keinen wichtigen gesellschaftlichen Prozess mehr bei so Sachen wie Umweltschutz oder aktuell Klimabewegung. Ich finde es aber auch nicht schlimm, dass es die Kirche nicht macht, denn es gibt starke Akteurinnen, die diese Rolle jetzt ausfüllen. Als Kirche habe man jetzt die Chance, eine neue Rolle zu finden. Das sind nur ein paar Snippets schon mal vorweg. Aha, Zitat der Folge. Ja. Ja. Die auf die ganze Kriegsproblematik angesprochen. Normalerweise ist ja Frieden ein Thema der Kirche und die Rolle der evangelischen Kirche in der Geschichte der Friedensbewegung ist an sich relativ groß gewesen in der Vergangenheit. Und ja, das ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, den Putin, den Russland gegen die Ukraine führt. Und die Ukraine hat alles Recht, sich dort zu verteidigen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der jetzt innerhalb der protestantischen Friedensethik diskutiert wird und sicher auch weiter diskutiert wird. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil das ist ja auch was, womit wir lernen müssen, umzugehen und auf diesem Grad sozusagen weiterzuwandern. Bei allen Friedensbemühungen und auch pazifistischen Bewegungen anzuerkennen, da geschieht Unrecht und die Ukrainerinnen haben ein Recht, sich zu verteidigen. Auf der Grundlage des Evangeliums sind wir zutiefst davon überzeugt, dass Frieden letztlich nicht mit Waffengewalt zu schaffen ist. Dennoch sehen wir das Dilemma verschiedener Optionen zwischen dem grundsätzlichen Wunsch nach einer gewaltfreien Konfliktlösung und dem Impuls angesichts eines Aggressors, die Ukraine mit Waffen zu unterstützen. Okay. Also wenn ich da mal Luther bemühen darf, der hat die Bauern damals einfach verraten beim Bauernaufstand und hat sie praktisch ausgeliefert an die Herrschenden. Vielleicht ist das was, wo ihr Luther nachfolgen könnt dann, wenn das was für euch ist, Luther. Den Evangelien weiß ich ja nicht. Das Recht auf Selbstverteidigung ist unbestritten und ich glaube also, das ist zumindest für mich der Satz, der in der Stellungnahme der Ausschlaggebende ist und damit auch Waffenlieferungen rechtfertigt. Friedenstaube Number One. Ey, Waffenlieferung und Selbstverteidigung? Stand bei denen irgendwie nicht an der Scheune, dass man nicht töten soll? Das habt ihr vergessen, ne? Ah, da ist ein Sternchen dran, nehme ich an. Und in der Scheune stehen die ganzen Wände voll mit Ausnahmen. Schwere Waffen liefern, ja oder nein? Ich spreche von meiner Haltung. Und da muss ich natürlich vorneweg sagen, dass zu beurteilen, welche Waffen dienlich für die Ukrainerinnen zur Verteidigung ihres Landes sind, das liegt nicht in meinem Kompetenzrahmen. Politisch um eine Frage rumlavieren. Welche Waffen dafür notwendig sind, müssen als allererstes die Ukrainerinnen entscheiden. Und dann die Politik, welche liefern wird. Also meine persönliche Haltung dazu ist, Waffen werden Menschen töten. Läuft. Und was ist angesichts eben eines Angriffskrieges, der mitten in Europa stattfindet, christliche Friedensethik neu gefasst werden? Und wenn ja, wie? Das steht hier so. Ich glaube, dass die Situation, diese neue Aggression in der Welt auf alle Fälle dazu führen wird, dass wir wieder in Diskussionsprozesse gehen. Aber ich würde niemals zusagen, dass wir hatten bis jetzt ja keine perfekte Antwort, sondern es ist immer eine Spannungsbeschreibung. Und ich glaube, genau darin liegt ja auch der Wert einer christlichen Reflexion von solchen Situationen, dass wir nicht die perfekte Antwort liefern, sondern eher dabei helfen, in aller Spannung irgendwie handlungsfähig zu bleiben und ChristInnen Ideen, Motive, Argumentationen anbieten, in denen sie sich selbst eine Meinung bilden können. Waffen töten Menschen. Und wer einen Mensch tötet, überschreitet eine Grenze, macht sich schuldig, kann aber auch mit dieser Schuld leben. Okay. So, warum sollten junge Menschen Mitte 20 sich eigentlich noch für die christlichen Kirchen interessieren? Jada, jada, jada. Also ich würde es immer so ein bisschen sagen, dass mich mein Christsein stärker darin macht, auf dem Schwebebalken zwischen Gut und Böse irgendwie weiterlaufen zu können und einen Weg zu finden, Neue. In ganz kleinen, aber auch in großen Krisen. Jetzt ist ein Satz, den der Chris besonders gut findet. Was es hat die Kirche noch für eine gesellschaftliche Bewandtnis? Diakonie und Kirche ist nicht zu trennen. Das sind wichtige Pfeiler unserer Gesellschaft. Ja, da freuen die sich mit den kirchenrechtlichen Gehältern, ne? Mit den Arbeitsausnahmen, die die alle haben dürfen. Ja. Und wie können wir neue... sind Sie auf dem Weg zur Nische? Und wenn ja, können Sie sich in dieser Nische einrichten in der deutschen Gesellschaft? Also ich habe nicht das Gefühl, sondern wir sind ja in einer Gesellschaft. Da ist feste Bindung nicht mehr so wichtig, ist nicht mehr en vogue. Das betrifft ja nicht nur die Kirchen, das betrifft ja auch andere Institutionen. Das ist ja unser Verhalten mit Handyverträgen. Also wenn ich jetzt den einen Monat abschließen kann und er mich nicht mehr kostet als 24 Monate, nehme ich natürlich den einen Monat, weil ich schneller wieder rauskommen würde. Wenn es mir doch nicht gefällt oder wenn es mir doch nicht das gibt, was ich brauche. Ja, ja, das sind die jahrtausendalten Werte, ich sehe das schon. Ja, die Leute verwechseln das, ne? Handyverträge und Kirche, ne? Eintritt, Austritt. Nö, ich glaube, die haben das endlich eingesehen, wie es läuft. Oh, ja, Mann. Der ganze Rest ist wirklich nur passend zum heutigen Tag, bla bla bla. Und ja, können wir einfach mal weglassen. Ich denke mal, ihr habt festgestellt, wie die Dame drauf ist. Ne, sorry, dass ich da so einen etwas verächtlichen aber das passt einfach zum Bild. Ja, die haben sich einfach dann gewöhnt, dass sie jeden Blödsinn erzählen können. Ich habe die Woche durch Zufall mehr oder weniger so ein Interview gesehen mit der Margot Käßmann. Was die für ein dummes Zeug erzählt hat, ne? Was für ein Hin und Her und widersinnig und so, also richtig schlecht. Ja, hier haben wir einen kleinen Buchtipp, und zwar das letzte Buch von David Graeber, im Endeffekt, was er geschrieben hat, bevor er gestorben ist, Anfänge, eine neue Geschichte der Menschheit. Also David Graeber und David Wengrove haben das zusammengeschrieben. In dem Artikel geht es um zwei unterschiedliche Menschen und gesellschaftsanthropologische, historische Interpretationen. Das eine Buch, The Journey of Humanity, die Reise der Menschheit durch die Jahrtausende, beschreibt im Endeffekt eine stetige Progression, dass ja immer alles besser geworden ist und damals waren die Menschen halt einfach dumm und konnten nichts und wir haben immer weiter dazugelernt und deswegen wird es auch weiter in diese Richtung gehen. Während halt Anfänge eine neue Geschichte der Menschheit mehr darauf eingehen, dass es halt nicht so ein lineares Geschichtsbild gibt. In unterschiedlichen Kulturen sind halt unterschiedliche Phasen von Unterdrückung, Herrschaft, Freiheit, wirtschaftlicher Tätigkeit, Religiosität, die Wirtschaftstätigkeit verboten hat, sind halt immer wieder eingetreten, verworfen worden. Es ist ein ständiges Hin und Her in der Geschichte und einfach dieses moderne anthropologische Bild. Die Menschen damals waren einfach dumm und konnten nicht anders, aber heute sind wir viel intelligenter, deswegen wird alles immer nur besser werden. Ist einfach historisch nicht so wirklich belegbar. Und das wird in dem Artikel halt anhand einiger Beispiele aus den Büchern auch gezeigt. Ja, da geht es um die Mayas oder um andere Kulturen, die ja schon bestimmte Sachen, anthropologische Errungenschaften erreicht haben, lange bevor es andere Kulturvölker hatten und die eine komplett andere Entwicklung genommen haben als andere Kulturvölker. Ja, da geht es halt zum Beispiel um Ackerbau. Ne? Ackerbau, was ja den Menschen sehr viel mehr Freizeit ermöglicht, beispielsweise. Dann müssen sie nicht immer jagen und sammeln, sondern sie können auf einmal planen. Sie sind gezwungen zu planen. Sie sind gezwungen, größere gesellschaftliche Strukturen einzurichten, Regierungen mit Beamten, in Anführungszeichen. Das hängt ja zusammen. Aber das ist nie eine stetige Progression gewesen. Es wurde immer wieder überworfen. Ja, unter anderem halt natürlich auch durch äußere Einflüsse von anderen Kulturkreisen. Generell, David Graeber ist ja ein anarchistischer Anthropologe gewesen, was eine sehr interessante Kombination war. Gebe ich als alle Bücher, die der geschrieben hat, gebe ich als Leseempfehlung, nicht unter dem Gesichtspunkt, dass das der Weisheit letzter Schluss ist und dass alles, was er schreibt, immer stimmt, aber es ist auf jeden Fall immer fundiert und ein interessanter Gedankenanstoß. wie gesagt, eine anarchistische Anthropologe ist schon sehr interessant. Vielen Leuten, der ist zu einer Bekanntheit gekommen, weil er ein Mitbegründer der ganzen Occupy Wall Street Bewegung gewesen ist. War auch sehr antikapitalistisch eingestellt. Ne, umso interessanter, dass ich euch den als Autoren empfehle. Ein Intellektueller ist gestorben vor kurzem, aber das Buch war quasi sein letztes Werk, was er vollendet hatte. Ja. David Graeber. Ach ja, hier haben wir das viel zitierte Interview mit Robert Habeck, unserem tollen Wirtschaftsminister. Ja, unter anderem so Zitate wie, ja, 10% können doch die Menschen einsparen, das ist doch gar nicht so schlimm und sowas sind ja überall rausgekommen. Hier sind ein paar andere Klopper drin gewesen, die ihr auch nochmal loswerden wollte, weil der Habeck ist eine Fehlbesetzung, muss ich einfach sagen. Der haut einfach Sachen raus, die man als Wirtschaftsminister so nicht sagen sollte. Auf die Frage, liefern Sie auch schwere Waffen an die Ukraine? Wir stehen in der Pflicht, sie mit Waffen zu unterstützen. Zugleich haben wir eine Verantwortung dafür, nicht selbst zum Angriffsziel zu werden. Das ist der Rahmen, innerhalb dessen wir alles liefern, was möglich ist. Mein Haus ist für die Ausfuhrkontrolle von Industriegütern zuständig und wir haben innerhalb dieses Korridors alles unverzüglich genehmigt und werden auch in Zukunft alles unverzüglich genehmigen. Also quasi Blankocheck für die Waffenindustrie. So. Sollte man als Wirtschaftsminister nicht so aussprechen? Die Kanzlerpartei SPD würde am liebsten gar keine Waffen mehr liefern. Antwort: Kluge Entscheidungen bekommt man hin, wenn man andere Argumente zulässt, gemeinsam abwägt und dann gemeinsam entscheidet. Aber wir haben eine Verpflichtung auf uns geladen. Es müssen mehr Waffen kommen. Punkt. Wunderbar. Die Grünen haben ihre Wurzeln in der Friedensbewegung. Verabschieden Sie sich endgültig vom Pazifismus? Pazifismus ist im Moment ein ferner Traum. Für mich gilt, dass Zuschauen die größere Schuld ist. Okay. Ich nicht. Wo ist denn die Verpflichtung her? Wo holen Sie die denn her? Ich verstehe das wirklich nicht. Haben Sie sich vorher verpflichtet dazu? Das würde das ja bedeuten. Aber da wüsste ich jedenfalls nichts von. Oder ein anderer Satz, wo ich mir gedacht habe, hat er das ernsthaft gesagt? Putin gibt sich unbeeindruckt von den Sanktionen. Warum verzichten Sie auf einen Importstopp für russisches Gas? Ein sofortiges Gasembargo würde den sozialen Frieden in Deutschland gefährden. Hat der das ernsthaft gesagt? Ja, und die reden nur über irgendwie 10% weniger Temperatur und sowas und der haut da solche Schoten raus und darüber wird nicht ordentlich berichtet. Die Wirtschaftsweisen halten ein Gasembargo für machbar. Ich schätze die Analysen der Wirtschaftsweisen, komme aber konkret zu einem anderen Ergebnis. So gibt es beispielsweise regional eine sehr unterschiedliche Betroffenheit in Deutschland. Wir müssen also besonnen agieren, die Schritte genau vorbereiten und sie durchhalten können, wenn wir Putin schaden wollen. Ja? Kennt man ja vom Amtseid. Nicht vom deutschen Volk abwenden, sondern jeglichen Schaden Putin zufügen, hat er ja in seinem Amtseid geschworen. Kennt man ja. Ne? Thema Fracking. Also hier, erstmal, warum setzen Sie nicht stärker auf Gasförderung in Deutschland? Auch sehr interessant als Grüner. Wir haben die Gasförderung sehr zurückgenommen, weil die konventionellen Förderfelder weitestgehend ausgeschöpft sind. Aha. Nicht wegen Umweltschutz oder so, sondern, das sagt er als Grüner seltsam. Es würde helfen, ihn kurzfristig zu steigern, mit der Konsequenz, dass man am Ende früher aussteigt. Unsere Probleme können wir dadurch aber nicht lösen. Also wir können mehr Gas fördern, aber das würde unsere Probleme nicht lösen. Darum machen wir es einfach nicht. Ja, auch nicht kurzfristig oder so, nein. Genau. Sie könnten mit der Fracking-Technik fördern, komische Frage, dann reden wir von Schiefergas. In der norddeutschen Tiefebene sitzen wir auf einer großen Menge Gas, an das man nur mit Fracking rankommt. Es würde Jahre dauern, neue Förderungen hochzuziehen und die Genehmigungsverfahren hinzubekommen. Da sind wir schneller mit den zusätzlichen Anlandekapazitäten für Flüssiggas. Schneller. Auch interessant als Grüner? Okay. Ne, das dauert einfach zu lang. Gutes Argument. Gut, das mit dem persönlichen Heizen. Ne, und hier, einen schönen Satz fand ich noch gut. Und wenn man an Ostern Bahn oder Fahrrad nehmen kann, auch gut. Das schont den Geldbeutel und ärgert Putin. Yes, yo. Genau, darum geht's. Wir müssen den Putin richtig ärgern, weil, ja, was sonst, ne? Ja, und doch, sorry, ein letzter Satz noch, weil das ist einfach wieder als Wirtschaftsminister sowas zu sagen, bevor private Haushalte von der Energieversorgung abgekoppelt werden, ist die Industrie an der Reihe. So regelt es die EU. Welche Betriebe wären die ersten? Habeck, dazu lässt sich pauschal nicht sagen, dazu ist das Gefüge zu komplex. Das stimmt überhaupt nicht so. Ja, da gibt es ganz explizite Regeln für. Ne, die Kritis-Infrastruktur-Sache hatte ich ja mal hier am Rande erwähnt. Das ist alles genau geregelt. Wer, wann, was, wie, alles geregelt. Der sagt, dazu lässt sich pauschal nicht sagen, dazu ist das Gefüge zu komplex. Ja, weiß er nicht schon. Meine Güte. Hätte sagen können, das ist alles in den Notfallplänen geregelt. Punkt. Das wäre die richtige Antwort gewesen. Herr Habeck, setzen 6. Ja, ich habe auch den Eindruck, dass er ein bisschen überfordert ist da. Und vor allem schwer dazulernt. Aber ja, davon ab. Gab es heute Theater in Schweden? Ich glaube, es war heute. Das ist eine sehr aktuelle Meldung, dass in Schweden eben Krawalle in Städten waren. Und man hat so den Eindruck, dass es irgendwie von den Rechten ausgegangen ist. Das ändert sich so leicht im Laufe des Artikels, dieser Eindruck. Ja, es ist der Chef der islamfeindlichen Partei, Stramme Kurs, hatte angekündigt, bei einer Demo einen Koran verbrennen zu wollen, weil Schwedens Behörden die Kundgebungen der Rechtsextremisten genehmigten, protestierten Gegner. Ja, der Rest geht eigentlich nur noch im Konjunktiv weiter, beziehungsweise im Passiv weiter. Muss an dem heißen, es kam zu Ausschreitungen. Wer dann wann wie ausgeschritten ist, in Schweden ist es in mehreren Städten am Samstagabend und in der Nacht zu Sonntag zu gewalttätigen Protesten gekommen, nachdem einer rechtsradikalen Partei Kundgebungen erlaubt worden waren. Ja, zu Protesten gekommen, gewalttätigen. Also ich gehe mal davon aus, so im Prinzip aus den ersten Sätzen, dass es vielleicht doch die Gegner waren, die das Theater gemacht haben, hauptsächlich. Ob der jetzt den Koran verbrannt hat, weiß ich gar nicht genau. In Malmö brannten Fahrzeuge und Mülltonnen. Ja, brannten Fahrzeuge. Auch ein Bus geriet in Flammen. Geriet in Flammen. Also ich finde diese Darstellung echt ein bisschen komisch. Weiß man das wirklich überhaupt nicht, wer das war? Natürlich weiß man, wer das war. Nachdem er mit einem brennenden Gegenstand beworfen wurde, ja, berichtet der schwedische Sender. SVT-Polizisten seien mit Steinen und Molotow-Cocktails beworfen worden. Ja, beworfen worden. Berichte über Verletzte gab es nicht. Ja, okay, immerhin. Ja, ja, das, inzwischen hat sich das auf 3 weitere Städte ausgebreitet. Mhm. Mhm. Da werden Autos angezündet, Sachen kaputt gemacht. Ja. Ja. Alle wissen, worum es geht. Ja, um gewaltbereite junge Männer. Aus dem islamischen Spektrum der Bevölkerung, die das jetzt zum Anlass nehmen, da zu wüten und Sachen anzuzünden und Dinge kaputt zu schlagen und vielleicht auch zu plündern, wer weiß. Auf jeden Fall passiert das jetzt in Norrköping auch. Ich kann hier leider nicht raussehen, wo es noch überall ist, aber es geht heute auf jeden Fall weiter. In Linköping soll er den Koran dann sogar angesteckt haben, in anderen Orten blieb es offenbar bei der Ankündigung. 3 Leute wurden in Norrköping verletzt, als die Polizei Warnschüsse auf Rioter abgegeben hat. Mhm. Aber die Frage ist, ob das halt Live-Ammunition war oder Gummigeschosse oder was auch immer. In Landskrona hatten laut Polizei zunächst etwa 100 meist junge Leute mit Steinen geworfen und Autos, Mülltonnen und Reifen entzündet. Nach der Verlegung nach Malmö eskalierten auch dort die Proteste. Parteichef Paludan sei dabei mit einem Stein beworfen und getroffen worden. So. Was mir halt ein bisschen Angst macht, ist, ich weiß noch, wie das damals in der Silvesternacht war. Da hatten wir das auch aus ganz Europa, als das einmal losgegangen ist. Ich hoffe nicht, dass das bei so Sachen auch so funktioniert. Also in den vergangenen Tagen hat es verschiedenen Städten Proteste gegeben. Nachdem der Stramme Kurs in Grundgebungen angekündigt hatte, unter anderem Stockholm, Norrköping, in Örebro, waren am Freitag Polizeiautos angezündet worden. Ja, Polizeiautos anzünden. Ja, die wollen antreten von der Parlamentswahl, heißt es hier noch. Und Malaysia wurde reagiert. Naja, nächstes Thema. Ja, hier haben wir den Deutschen Ethikrat mit seinem Papier Vulnerabilität und Resilienz in der Krise. ethische Kriterien für Entscheidungen in der Pandemie. Stellungnahme. Und ja, das war letzte Woche schon, hat das so ein bisschen, ist das ein bisschen rumgegangen. Also es hat ja auch 160 Seiten, ich auch nicht alle gelesen habe, aber ein paar Leute haben was drin gefunden. Zum Beispiel die Anna Schneider von der Welt hat gefunden, dass es sich an einer Stelle auf einen Artikel aus dem Neuen Deutschland beziehen. Very ethical, sehr gut für ethische Kriterien für Entscheidungen in der Pandemie. Und die haben ja halt so diverse Bestandsaufnahmen gemacht. Und ja, teilweise habe ich mir aber auch gedacht, irgendwie, okay, zum Beispiel schreiben sie da an der einen Stelle darüber, dass ja nicht nur die Alten und so vulnerabel sind. Und das, man sollte das ja auch nicht so sehen, dass die vulnerabel sind. Also halt irgendwie anfällig für eine Erkrankung. Sondern die ganze Gesellschaft muss ja einsehen, dass sie alle schwach sind und solidarisch sein müssen, alle miteinander, weil sie alle betroffen sind und so weiter und so fort. Und an solchen Stellen bin ich auch schon so, nee, wenn du dir die Zahlen anguckst, dann gibt das nicht her. Also ist bei der ersten Corona-Variante war das ja schon so, dass es da ab 40 Jahren irgendwie anfängt. Ne? Vorher ist es überhaupt gar nicht, gibt es zwar natürlich auch Fälle, die für die Leute schlecht verlaufen, aber halt eben in so kleiner Art und Weise, dass es kaum in dieser Grafik sich irgendwie niederschlägt. Ne? Und was ja auch überhaupt gar kein Thema war, hier drin vielleicht auch nicht, weiß ich nicht, ich habe es zumindest noch nicht gesehen, ist ja auch dieser Geschlechterunterschied. Ne? Der wurde ja überhaupt nicht mehr thematisiert. Da kam Ralf Bönd, der gesagt hat, lass mal die Männer bei der Impfung priorisieren, weil die stärker vulnerabel sind. Und alle Leute haben sich nur aufgeregt und die Frauen werden wieder hier benachteiligt und geschrien. Und dann hat ja niemand jemals wieder davon geredet. Aber jetzt wollen sie ja alle ganz genau wissen, wer jetzt hier was für wen auf alles verzichten soll und so weiter und so fort, ne? Das ist alles wieder klar, ne? Das ist ethische Kriterien für Entscheidungen in der Pandemie. Und auch schön war hier die Seite 20. Da heißt es hier gleich oben, Massenmedien und insbesondere der öffentlich-rechtliche Rundfunk und Fernsehanstalten haben gerade in Krisenzeiten die für eine republikanisch verfasste Demokratie unverzichtbare Aufgabe, das strittige Für und Wider von Maßnahmen in einer resonierenden Öffentlichkeit hör- und sichtbar zu machen. Der kritische Teil dieser Aufgabe wurde zu Beginn der Corona-Krise nicht immer im wünschenswerten Maß erfüllt. Zwar mag die Zurückhaltung angesichts der Größe der Neuartigkeit sowie der Plötzlichkeit der pandemischen Problemlagen, jedes Detail mit scharfer Kritik zu fokussieren, durchaus verständlich und berechtigt gewesen sein. Im weiteren Verlauf der Pandemie jedoch wurden selbst offenkundige Fehlentwicklungen von einem sich selbst als korrektiv oder gemeinwohlsensibel verstehenden Journalismus kaum in der notwendigen Deutlichkeit aufgegriffen. Ja, no shit. Ist das jetzt auch Selbstkritik? Nee, noch nicht, ne? Ja, es ist der Ethikrat. Aber ja, da gab es auch irgendwie sowas. Es ist natürlich alles unglaublich wichtig, was die machen, ne? Und diese lenkende Funktion, die haben, für unsere Demokratie, aber sie haben halt nicht das gemacht, was sie eigentlich hätten machen sollen. Upsi. Gemeinwohlsensibel. Ja, sie haben schon das gemacht, was sie machen sollten, aber das war eben was anderes, als wir dachten oder so. Also, die Merkel hat das eingerichtet, damit sie das machen, was sie gemacht haben. Das haben sie gemacht, jetzt können sie meinetwegen wieder abbauen. Können sie auch zumachen, meine nächsten Dinge. Braucht kein Mensch. Ethikrat. Ja, der hat ja nicht die Merkel eingerichtet, den Ethikrat. Gibt schon länger. So. Ja, gibt schon ewig. Ja. Die Merkel hat die auf jeden Fall dauernd zu Rate gezogen. Vorher ist mir das nicht aufgefallen. Großartig. Und zumindest ihr Vorsitzender ist da auch von ihr bestückt, oder was? Die Büchs. Oder nicht sowas? Wie auch immer. Das ist auch gut. 87 Mal geimpft. Ist das der Trollo, der sich für andere Menschen hat impfen lassen? Ja, hat wohl für einen Pass kassieren lassen. Ja, 86 Mal geimpft, 86 Mal ist nichts passiert, aber beim 87. Mal hat es Zoom gemacht und der Herr wurde von einem Mitarbeiter in einem Impfzentrum, beziehungsweise beim 86. Mal wurde ein Hinweis gegeben, wenn der Herr nochmal kommt, soll bitte die Polizei informiert werden. Und ja, ist natürlich eine sehr seltsame Meldung, die ich persönlich auch nur aus den internationalen Medien mitbekommen habe, wo halt sehr, sehr lustig drüber berichtet wurde auch teilweise. Und ja, viel kann ich auch nicht sehr viel dazu sagen, außer ja, ein geschäftsfindiger Mann und die Wissenschaftsexperten, die ärztlichen Experten sagen dazu, ja, hat keine negativen Auswirkungen, sich so oft impfen zu lassen und es ist aber auch nicht förderlich für den Impfschutz. Also einfach nur eine sehr seltsame Meldung. Hätte ich mir gedacht, dass es ein bisschen breiter gefächert irgendwie auftritt. Aber wie gesagt, ich habe es nur aus den englischsprachigen Medien überhaupt mitbekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwo mitbekommen habt im deutschsprachigen Raum. Vielleicht als Meme irgendwo. Ich habe es auch gehört, aber ich weiß nicht, ob das Englisch oder Deutsch war. Keine Ahnung. Also, ne, war 4. April, also auch kein April-Scherz. Ich denke, man kann davon ausgehen, dass so Leute auch beobachtet werden und als Forschungsobjekte jetzt dienen. Das habe ich gerade letztens in einem Artikel über Drogen gelesen, dass Leute, die halt eine LSD-Überdosis genommen haben, dass sich da Forscher für interessieren halt und bei solchen Fällen dann halt einen Kontakt herstellen und versuchen, von der Person so viel Daten wie möglich zu bekommen. Es wird hier wahrscheinlich auch so laufen, dass die sagen, okay, jetzt hast du das zwar gemacht, aber wir gucken mal, wenn du dich gut führst und wir dich dein Leben lang irgendwie Blut abnehmen dürfen, um zu gucken, wie das läuft. Tja, zu impfen in kurzen Abschnitten bringe keinesfalls einen besseren Schutz, denn der Stoff werde schnell wieder abgebaut. Okay. Das Immunsystem aber passe sich der andauernden Auffrischung an und reagiert am Ende gar nicht mehr. Interessante Aussage. Ja, also zur vierten Impfung in Israel auch gesagt ungefähr, dass es immer schneller nachlässt. Ja, ja. Eine Sache, die ich ganz viel mitbekommen habe in ganz vielen deutschen Medien, war hier Allensbach-Institut, 31% der Deutschen stellt politisches System in Frage. Da wurde eine repräsentative Umfrage zu radikalem Denken von Corona-Gegnern vom SWR in Auftrag gegeben, im Rahmen einer Dokumentation über den Tankstellenmörder. Ich glaube, so haben sie es selber ausgedrückt. Sollte das einen Hintergrund bieten? Ich habe dann ein bisschen geguckt, ob ich diese konkrete Studie irgendwo finde, beziehungsweise diese Umfrage. Und ich habe auch was gefunden, wo diese Zahl 31% der Deutschen stellt politische Systeme in Frage halt auch als Ergebnis rauskam. Ich weiß nicht, ob die, hast du die mit reingenommen? Weil die konnte nee, das ging haben. Nicht, weil sich das mal runtergeladen hat. Ja, ja, das ist ein bisschen blöd gewesen, weil man konnte das nicht ordentlich archivieren. Und wir wollen ja nur Archivlinks nutzen, soweit es geht. Ja, vielleicht kriegen wir die nochmal archiviert, dann können wir sie durchgehen. Im Endeffekt ist es eine laut eigener Aussage nicht repräsentative Studie. Und ja, wie gesagt, schauen wir uns nochmal an, wenn wir eine archivierte Situation finden, weil ein paar interessante Randdetails sind schon dabei gewesen. Wie welche Leute aus welchem politischen Spektrum die staatliche Gewalt ablehnen und Verschwörungstheorien anhängen. Also den Schluss rauszuziehen, dass es repräsentativ ist, kann man nicht machen, weil es waren nur 1090 Leute oder sowas, die befragt wurden. Und sobald das nach politischem Spektrum aufgeschlüsselt wurde, war doch eindeutig die staatsablehnende Haltung dem linken politischen Spektrum zuzuordnen. Und ja, einige interessante, lustige Fragen waren auch dabei. Ich kann es ja vielleicht doch mal kurz im Hintergrund öffnen und vorlesen. Muss ich es aber noch mal kurz finden, wo es ist. Zack. Jetzt zähle ich das natürlich nochmal runter. Verzeihung. Also es sind auch 80 Seiten. Die ganze Methodik ist dran, aber es sind an sich nur ein paar Sachen, die interessant sind. Apokalyptisches Denken beispielsweise. Ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Gesellschaft unaufhaltsam auf eine ganz große Krise zusteuert. Mit den derzeitigen politischen Möglichkeiten können wir diese Probleme nicht lösen. Das schaffen wir nur, wenn wir unser politisches System grundlegend ändern. Und ja, das sogenannte apokalyptische Denken, ja, 28% stimmen der Sache zu, 48% stimmen der Sache nicht zu. Und ja, jetzt muss ich nochmal gucken. Anhänger der AfD und der Linkspartei stimmen dem überproportional zu. Und apokalyptisches Denken, Analyse nach politischer Orientierung. Linksradikal 95%, ausgeprägt links 53%, ausgeprägt rechts 63%, rechtsradikal 85%, also leicht bei links mehr. Mitte gemäßigt und gemäßigt rechts alle eher nicht Zustimmung bei dieser apokalyptischen Frage. Ja, generell politische Aussagen, ja, Verschwörungstheorien. Na, also wir müssen da einfach nochmal durchscrollen, weil das wäre jetzt auch ein bisschen zu viel, das alles vorzulesen. Allerdings hier, das, die Frage, 31% der Deutschen stellt politisches System in Frage. Wir leben nur scheinbar in einer Demokratie. Tatsächlich haben die Bürger nichts zu sagen. Bevölkerung insgesamt 31%. Das ist ja das, womit überall rumhausieren gegangen wurde. Und ja, linksradikal stimmen 95% zu, ausgeprägt links 48%. Rechtsradikal stimmen 100% zu, was natürlich, ne, es ist ein statistischer Ausreißer, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und ja, generell sind die dann wohl auch überproportional gewichtet worden, weil, wie gesagt, das ist das Ergebnis einer Repräsentativumfrage im Auftrag der FF Framework TV und Media GmbH. Ich weiß jetzt nicht, ob das konkret die Studie ist, weil es wird ja immer geschrieben im Auftrag des SWR. SWR kommt hier nicht vor. FF Framework TV und Media GmbH. Ne? Framework. Frame. Ja, klingt so ein bisschen verdächtig. Das ist wirklich. Ja, ja. Und dann malen Sie da diese. In eine Mehrthemenumfrage aufgenommen, für die in der Zeit vom 3. bis 16. Februar insgesamt 1033 Personen mündlich persönlich befragt wurden. Und diese ganze Reaktion der Medien auf diese 31% ist echt so eine Direktor Skinner-Nummer, ne? So. Ja, Mann, echt viele Leute, die irgendwie der Demokratie nicht mehr vertrauen. Könnte das vielleicht irgendwie am handelnden Personal? Nein. Das sind die Bürger, die out of touch sind. Ja, also ich muss sagen, wenn man einfach so statistische Ausreißer hat wie 100% stimmen zu, dann muss man da wirklich mit einer sehr, sehr kleinen Datenbasis arbeiten, sonst kriegt man solche Werte nicht hin. So viel zur Repräsentanz. Ja. Ja, P-Werte kann man sich schon rechnen. Statistisch noch bereinigt wurde. Das ist ja in solchen, bei solchen Umfragen teilweise ja auch sinnvoll, gerade wenn man eine sehr geringe Anzahl der befragten Leute hat. Wie gesagt, 1033 ab 16 Jahren. Wie will man daraus eine Repräsentanz hochrechnen? Sehr, sehr schwierig. Sehr schwierig. Oh, Mastodon. Ja, ja. Mastodon ist schön. Schön, ja. Ja, ist auch sehr beliebt bei den SJWs. Zwar nicht nur bei denen, aber auch bei denen. Und bei Bundesministerien und anderen Verwaltungsstrukturen des Bundes habe ich die Woche gelesen. Echt? Okay. Ja, weil die mussten doch von Facebook runter. Irgendwer hat sie doch von Facebook runtergeklagt. Ah, okay. Und die haben dann und angefangen auf Mastodon halt. Okay. Für 30 Leute zu spielen. So. Ja, sehr schön. Ja, weil Elon Musk hat ja jetzt angekündigt, Twitter komplett übernehmen zu wollen. Und das hat natürlich die üblichen Leute. Wird das so dann eigentlich in Mastodon umbenennen? Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall fand ich das ganz passend hier, dass der Volksverpetzer ausgerechnet bei Digital Courage auf deren Server da irgendwie sich abspielt. Weil Digital Courage ist ja auch so ein Laden, den ich schon länger im Auge habe. Hatte ich auch vor Jahren schon mal gezeigt, deren ganzen Feminismusfaden, auf dem die da drauf sind. Und die geben auch diese Big Brother Awards raus und gleichzeitig ein Buch für feministische Sprache von Luise Pusch. Also das müsst ihr erstmal schaffen. Ein Buch für Neusprech und ein Big Brother Award rausgeben. Und das ist Digital Courage, ne? Also das war ja damals so Piratenpartei ganz schickig, da irgendwie Mitglied zu sein bei diesem Digital Courage Verein. Aber auch deren Obermotz hat mich von einer Ewigkeit schon geblockt, als er hier mal bei mir in Hannover war. Und er war eigentlich häufiger in Hannover. Einmal habe ich ihn sogar fotografiert bei einer Veranstaltung. Und da war er bei so einer Feminismusveranstaltung. Und ich hatte ihn nur gefragt, worum es da geht. Also es war irgendwas, was er da geschrieben hatte. Ich hatte dazu eine Nachfrage und er hat mich direkt weggeblockt. Also ganz besonders progressive Leute da bei Digital Courage und dass sie da den Volksverpetzer aufgenommen haben auf ihren Server, das, ja, das passt auf jeden Fall. Da können sie da die auch ihren Schreibsel da machen lassen. Über politische Narrative. Hört sich für mich an wie eine Echokammer irgendwie. Anti-Fake News, Frame-Checks. Frame-Checks. Frame-Checks. Anti-Fake News. Es gibt aber ein sehr gutes Lied, das heißt Mr. Mastodon Farm und ist von der Band Cake. So, ah ja. Er wird gerne gedacht, die Schwesig soll zurücktreten, weil die so viel Russisch mit den Russen zu tun hat, sozusagen. Und bezieht sich da auf ihren komischen Verein oder er hat, glaube ich, eine Stiftung, mit der sie da zusammengearbeitet hat, um Nord Stream 2 ein bisschen zu pushen oder so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und der Röttgen meint jetzt irgendwie, dass sie zurücktreten müsste. Unter anderem deswegen, da kommt noch was hinzu. Gerät wegen der Russland-Kontakte immer stärker unter Druck. Der Außenexperte der Röttgen, ne? Legte der SPD-Politikerin nun den Rücktritt nahe. Ja, also noch eine, sozusagen, die da hart in der Kritik steht. Wenn die zuletzt in Medien beschriebenen Sachverhalte zutreffen, dann kann Frau Schwesig nicht im Amt bleiben, meint er. Das ist völlig ausgeschlossen. Ja, ich weiß nicht, wie er das überlebt hat. Jahrelang war er ja irgendwie auch ein bisschen von so weg vom Fenster. Aber Schwesig habe mit einem russischen Unternehmen gemeinsame Sache gemacht, ja. Ich dachte, das war aber eigentlich auch bekannt, oder nicht? Also ich weiß es nicht genau, ob die da zurücktreten muss. Der Röttgen fordert das aber. Ja. Vielleicht sollte man bei allem erstmal so ein bisschen diese Hexenjagd-Komponente rausnehmen. Also alles, was russisch ist, irgendwie. Ja, der Röttgen hat sich jetzt besonders erfreut. Also vielleicht nicht, dass ich irgendwie finde, dass man da mit Samthandschuh dran gehen sollte, aber vielleicht sollte man irgendwie abwarten, bis das ordentlich untersucht ist, alles. Und weil jetzt in diesem Druck machen durch den Krieg sozusagen. Mit Blick auf andere SPD-Politiker wie Altkanzler Gerhard Schröder fügt der Röttgen hinzu, es ist die Verantwortung der SPD, diese langjährigen geheime Verstrickungen mit dem russischen Staat und mit von Russland gelenkten Unternehmen systematisch aufzuarbeiten. Ja, also es wären da irgendwie noch solche Sachen im Hintergrund oder so, was Illegales oder so, das deutet da so an, geheim auf jeden Fall. Ja, wenn da Beweise für was Illegales vorliegen, dann bin ich sofort auf seiner Seite. Ja, genau. Ja, aber ich finde trotzdem, man sollte halt jetzt nicht nur weil Krieg ist sozusagen, einfach blind um sich schlagen. Ich mag die Schwesig auch nicht besonders, aber ja, in dubio pro reo, da müssen Beweise auf dem Tisch liegen. Ja. Und jetzt schon nach Rücktritt ist, ich meine, wenn sich das zeigt, dass das so ist, dass sie halt Leute die Öffentlichkeit getäuscht hat, um halt dem russischen Unternehmen irgendwie zu Diensten zu sein, dann ist natürlich ein Rücktritt fällig, keine Frage. Aber bitte ermittelt das doch zuerst mal. Ja, Schwesig räumt Fehler ein. Naja, okay. Untersuchungsausschuss kommt. Ja, für so ein Bullshit machen sie dann einen Untersuchungsausschuss. Genau, das war das Ergebnis sozusagen. Das wird jetzt aufgearbeitet. nicht. Naja, soll sich die politische Kaste doch gegenseitig fressen. Ja, whatever it takes, Energierecht im Gasembargo. Im Hinblick auf Robert Habecks Ausführungen, was mit dem Gasembargo passieren würde, dass es alles so kompliziert wäre und dass es, man das explizit nicht sagen könnte. Es gibt ganz konkrete Regeln für den wirtschaftlichen Betrieb und es gibt halt auch ganz konkrete Regeln im rechtlichen Bereich. Ja, da gibt es im Endeffekt mehrere Stufen, die durchlaufen werden müssen. Ne? Es gibt ganz klare Regeln. Ja, der ganze Energiesektor ist ja in Privatunternehmen organisiert. Es gibt ja keine staatlichen Energieversorger mehr in Deutschland, die zumindest sich auf so einer supranationalen Ebene mit Gasimporten und Speicherungen und sowas befassen. Das sind alles private Sachen. Tatsächlich ist der Staat aber im Wesentlichen nur noch in Form kommunaler Beteiligung und in Baden-Württemberg aktiver Teil der Energiewirtschaft. Entsprechend kauft auch nicht Deutschland Kohle, Erdgas, Öl und Brennstäbe für Atomkraftwerke, sondern private Unternehmen. Allerdings gibt es Regeln, nach denen diese Unternehmen quasi vom Staat gezwungen werden können, so zu handeln, wie der Staat es empfiehlt. Damit gilt, drehen Deutschland oder Russland den Gashahn zu, muss der Bedarf gedrosselt werden. Regeln für den Embargo-Fall. Es gibt eine europäische Richtlinie, die SOS-Verordnung, eine Vorgabe für die Mitgliedstaaten, wie mit Notfällen in der Gasversorgung umzugehen ist, ganz klar. Dann gibt es das deutsche Energiewirtschaftsgesetz, da, wo die Fernleitungsbetreiber zu Maßnahmen verpflichtet werden für einen Krisenfall. Dann gibt es das deutsche Energiesicherungsgesetz von 1975, da haben wir ja schon vor ein paar Wochen gesprochen, die 70er Jahre kommen zurück. Da gibt es die Versorgungsermächtigung in Form der Gassicherungsverordnung. Dann gibt es noch einen weiteren, im Rahmen der europäischen SOSVO, einen Notfallplan, mit denen Maßnahmen zur Beseitigung oder Eindämmung von der Folgen einer Störung der Erdgasversorgung auszuarbeiten sind. Im Endeffekt Ablauf im Embargo-Fall. Feststellung des Notfalls. Die Regierung muss feststellen, dass ein Notfall besteht. Das geht in drei Stufen. Zunächst gibt es die Frühwarnstufe. Die Frühwarnstufe haben wir seit dem 30.03.2022. Die wurde ausgerufen. Die Frühwarnstufe greift, wenn konkrete Hinweise auf eine wahrscheinlich eintretende Verschlechterung der Gasversorgungslage vorliegen. Also vor Eintreten eines Versorgungsengpasses. Wie gesagt, seit 30.03. haben wir das. Die Frühwarnstufe dient insbesondere der Beobachtung und institutionalisierten Vorbereitung der ersten marktförmigen Maßnahmen. Darum ist das jetzt ja auch in aller Munde. Die zweite Stufe ist die Alarmstufe, die festgestellt wird, wenn die Gasversorgungslage sich erheblich verschlechtert hat. Hier geht es nicht mehr um eine Prognose, sondern um eine bereits bestehende Unterversorgung, der allerdings noch durch marktbasierte Maßnahmen begegnet werden kann. Was sind marktbasierte Maßnahmen? Oder marktbezogene Maßnahmen, insbesondere den Einsatz von Ausgleichsleistungen, vertragliche Regelungen über eine Abschaltung und den Einsatz von Speichern. Das heißt, man versucht auf dem freien Markt weitere Kapazitäten zu bekommen. Dann gibt es technische Sachen. Es werden Regelenergie zugeteilt. Also beispielsweise stillgelegte Kraftwerke werden wieder aktiviert. Es werden alternative Energieträger aktiviert. Stichwort weniger Energie aus Erdgas, sondern alte Kohlekraftwerke werden wieder eingeschaltet oder Atomkraftwerke werden länger benutzt. Lastflüsse werden optimiert, heißt sowas wie Brownouts, dass zum Beispiel gesagt wird, alles klar, ihr habt nicht mehr den ganzen Tag Energie, sondern von, nehmen wir mal jetzt mal eine realistische Zeit, in der Zeit von 3 Uhr nachts bis 5 Uhr morgens wird der Strom einfach abgestellt, um einen begrenzte Energieversorgung weiterhin sicherzustellen, allerdings nicht zu Spitzenlastzeiten halt Industrieprozesse zu unterbrechen oder halt die Normalbevölkerung ihrem Alltag zu stören. Ne, wenn man schläft, fällt es einem nicht so auf, dass das Licht gerade nicht angeht oder so, muss man lapidar zu sagen. Nennt sich halt Lastflüsse optimieren bzw. Einspeisungen zeitlich oder räumlich verlagern und dort, wo unterbrechbare Verträge bestehen, diese Option zu nutzen. heißt bestimmte Unternehmen, die säumig sind mit Zahlungen beispielsweise oder die spezielle Zuteilungen bekommen haben, weil sie sagen, okay, wir sind gerade in der Saison, wir wollen jetzt mehr produzieren, weil wir außerhalb der Saison nicht so viel Nachfrage haben. Die werden dann halt im Endeffekt abgeschaltet. Das hat halt nicht nur, da geht es nicht nur um Gas, sondern es geht halt auch um Strom, weil, wie gesagt, sehr viel Strom auch aus Gas produziert wird. Und wenn weniger Strom aus Gas produziert werden kann, muss der Strom anderweitig zugeteilt werden. Das sind die sogenannten marktbezogenen Maßnahmen. Also das ist jetzt noch nicht das, was der Staat einsagt, das ist das, was die privaten Unternehmen dann selber machen müssen. Dazu sind die verpflichtet. Das wird natürlich alles koordiniert durch den Staat, aber da gibt es halt dann ganz viele Richtlinien für, ne? Dann gibt es, also wie gesagt, Frühwarnstufe haben wir, Alarmstufe, das, was ich gerade gesagt habe. Und dann, erst wenn alle marktbasierten Maßnahmen versagen, folgt die letzte und äußerste Eskalation, der Notfall. In diesem Szenario würden alle marktbasierten Maßnahmen ergriffen, alle. Ja, Brownouts überall, sage ich nur. Aber es reicht trotzdem nicht. Erst auf dieser Stufe dürfen ordnungsrechtliche Maßnahmen ergriffen werden. Heißt alles bis zur Enteignung. Ja, hoheitliche Maßnahmen per Rechtsverordnung. Schon ein kurzer Blick in Absatz 1 Energiesicherheitsgesetz zeigt, in der Stunde der Not darf der Staat quasi alles. Er regelt per Rechtsverordnung auf allen Wertschöpfungsstufen vom Gastransport über Verteilung, Abgabe, Bezug, Verwendung, Preise und natürlich die ganzen Ausgleichsmechanismen. Wie gesagt, betrifft auch Strom, weil wir ganz viel Strom aus Gas herstellen. Und wenn dann gesagt wird, wir schalten die Gaskraftwerke ab, dann muss der Strom anderweitig produziert werden und anderweitig verteilt werden. Also Gas ist nicht nur Gas, sondern Gas ist auch Strom. Die Bundesnetzagentur kann Erzeugern, Händlern, Netzbetreibern und Verbrauchern praktisch alle erforderlichen Schritte aufgeben, um den Notfall entweder zu beseitigen oder doch wenigstens den lebenswichtigen Bedarf an Gas und Strom zu gewährleisten. Vertragliche Beziehungen sind dabei kein Hinderungsgrund. Die Bundesnetzagentur kann Privaten aufgeben, Verträge zu ändern, neu abzuschließen oder die Verträge selbst zur Verfügung schließen. Heißt, Zivilrecht wird außer Kraft gesetzt. Das ist allerdings noch nicht der Schritt zur Enteignung. So. Ne, fehlen kurzfristig unsubstituierbar mehr als 50% der Gasimportmenge. Ist absehbar, dass viele Industrieunternehmen abgeschaltet werden müssen. Geschützt sind Haushaltskunden, besonders wichtige Infrastruktur wie Polizei oder Krankenhäuser, aber auch Fernwärme erzeugende Heizkraftwerke, da sie unverzichtbar für die Wärmeversorgung von Haushalten sind. Stichwort Kritis-Infrastruktur. Allerdings, die Versorgungspflicht besteht nicht absolut, sondern nur in den Grenzen der wirtschaftlichen Zumutbarkeit. Das ist dann wieder Interpretationssache. Weil wenn ein Unternehmen durch diese staatlichen Regelungen absolut unwirtschaftlich wird und in die Insolvenz schlittern würde, dann würden sie einfach verstaatlicht werden. Sagen wir, wie es ist. Und dann wird es trotzdem passieren. So. Deutschland wehrt sich in Brüssel mit Händen und Füßen gegen ein Gasembargo. Doch ob am Ende nicht doch die energierechtliche Notfallkaskade greifen muss, ist aktuell schwer abzusehen. Ja, schauen wir mal. Was passiert? Rein rechtlich gesehen ist vieles möglich und das ist alles sehr unappetitlich, deswegen ist es halt auch ein Notfallplan. Aber die Notfallpläne gibt es, die liegen in der Schublade. Vieles davon ist natürlich auch nicht öffentlich, aber vieles lässt sich halt aus den Berichten von den privaten Energieversorgungsunternehmen ja ableiten, was die für Auflagen haben, wie viel sie rückstellen müssen und so weiter und so fort. Ja, interessante Zeiten, sage ich einfach nur, interessante Zeiten. Und besonders interessant, dass der Habeck das halt einfach so lapidar sagt, ach, das ist ganz kompliziert, das kann man gar nicht so sagen. Ja, ist das so kompliziert gewesen? Ich habe es gerade gesagt. Zwar sehr allgemein, aber so ist das nun mal. Ja, die Europäische Union, die Europäische Kommission hat ein internes Memo verfasst, weil, ihr habt es ja alle mitbekommen, Russland hat angekündigt, wir verkaufen nur noch gegen Rubel, aber weiterhin wird das an uns verkauft. Ich habe das ja ganz allgemein einfach so ausgeführt, dass es einfach im Hintergrund mit irgendwelchen Finanzinstrumenten, Currency Swaps oder anderen Bankkonstruktionen einfach ausgehebelt wird, also dass wir weiterhin in Euro und Dollar zahlen, allerdings dass dann irgendwie in Rubel umgewandelt wird und dann halt an Russland so fließt, wie die russische Regierung das halt fordert, was sie auch darf, weil das so in den Verträgen drin steht. Was im Endeffekt jetzt gemacht wurde, ist the EU buyer would still pay Gazprom Bank in the contract currency euros or dollars, but the purchase would only be complete once Gazprom Bank exchanges the currency into rubles in a deal with the Russian Central Bank and deposits the rubles in the second account. Das ist im Endeffekt der konkrete Mechanismus, wie das Ganze umgangen wird. Es wird halt das Geld wird aufs Euro- bzw. Dollarkonto bei der Gazprom Bank eingezahlt. Die Gazprom Bank beschafft sich intern bei der russischen Zentralbank die Rubel, hinterlegen dafür eine Sicherheit in diesen Auslandskonten und dann wird die Rechnung in Rubel bezahlt. Und die Europäische Union Kommission sagt, nein, nein, nein, nein, aber liebe Mitgliedstaaten, ihr dürft das nicht machen. Klammer auf, wir als Deutschland machen das aktuell so, Klammer zu. Ihr müsst das bald beenden. Das heißt, die Europäische Union wird im Endeffekt dafür sorgen, dass wir bald ein Gasembargo machen müssen, weil wir es halt nicht mehr in Rubeln bezahlen dürfen und die Russen sagen, wir wollen aber eine Rubel haben und ist alles auch nicht sehr schön. Ja, was dann passiert, habe ich euch ja gerade erzählt und das ist ja auch der Grund, warum wir uns da mit Händen und Füßen gegen wehren als Deutschland. Aber die Europäische Kommission hat halt das Problem erkannt und ja, leitet Schritte ein, uns zu unserem Glück zu zwingen. Eine andere Sache, auf der ich auch ganz gerne mal rumreite, ist, wie Sanktionen umgangen werden. Und jetzt, ne, es kommt ja alles raus und jetzt haben sie festgestellt, Kasachstan verkauft im Endeffekt russisches Öl und deklariert das als kasachisches Öl. Wer hätte es gedacht? Ne, weil die Pipeline, aus der Kasachstan Öl exportiert, geht durch Russland durch. Und da konnten jetzt einige, in Anführungszeichen, Experten, Geheimdienste, die ganze Sache nachvollziehen. Experts are tracking energy supply routes, thanks to which Russia is desperately trying to finance its military machine. Und sind halt Schiffsbewegungen und Tankerbewegungen und Pipeline-Volumina untersucht worden. Und man hat festgestellt, nein, Kasachstan hat ganz, ganz still und heimlich russisches Öl verkauft. Ja, so eine Sache ist halt Usus. Das passiert andauernd. Ja, habe ich ja auch schon oft gesagt, die Türkei macht das auch ganz gerne, importiert Sachen, deklariert die um Sanktionen zu umgehen. Das haben die angefangen vor 15 Jahren, wo wir aufgehört haben, russisches Schweinefleisch beispielsweise zu kaufen. Das nehme ich immer ganz gerne als Beispiel. Ja, das ist einfach nur als kleines Beispiel, wie Sanktionen umgangen werden können. Und das passiert tagtäglich. Ja, venezuelanisches Öl wird ja teilweise auch noch gehandelt, obwohl das da nicht, gar nicht gehandelt werden darf. Und hier haben wir einen kleinen Artikel, ein kleines Roundup an weiteren Kurzmeldungen auf dem Energiesektor. Kann mich mal ganz kurz so. China, aktuell ist China unter der Zero-Covid-Policy so krass im Lockdown, dass 40% von dem, was sie normalerweise für Mobility benutzen würden, an Öl, Gas, Benzin wegfällt. 40% an allem Benzin, was sie normalerweise benutzen würden bei einer normalen wirtschaftlichen Tätigkeit, wird derzeit nicht nachgefragt. 40%? Krass, krass. Moskau arbeitet einen Hochdruck an neuen Pipeline-Projekten innerhalb von Russland und hatte ich ja schon gesagt, aber da sind einige Projekte schon fertiggestellt, neue werden gebaut. China importiert allerdings weniger Öl aus vorhin genannten Gründen, weil der Verbrauch so krass zurückgegangen ist. Aber im Endeffekt fahren jetzt auch ihre Raffinerien runter. Die Raffinerien, die sind dann nicht nur für den chinesischen Markt relevant, sondern auch für Ölexporte in andere Länder. Beispielsweise, ja, Öl geht nach China, wird da raffiniert und wird dann in ein Land exportiert, was keine Raffineriekapazitäten selber hat. Und das gilt ja nicht als Export von chinesischem Öl, sondern weil es ja nur da raffiniert wurde, was weiß ich, aus Kasachstan oder wo auch immer die das herholen. Nehmen wir einfach mal Kasachstan, weil wir es ja gerade als Beispiel haben. Ja, die Europäische Union hat ja jetzt schon festgelegt, dass keine Kohle mehr aus Russland importiert werden darf. Das heißt, derzeit steigen die Kohlepreise durchschnittlich 15% von Woche zu Woche auf dem Weltmarkt, weil wir ja weiterhin Kohle nachfragen und weil viele Länder keine Kohle mehr aus Russland kaufen wollen, weil sie befürchten, dass sie dann auch Sanktionen von der Europäischen Union bekommen. Und deswegen alle Leute, die sonst Kohle am Exportieren sind, verdienen sich daran eine goldene Nase. Ne? 15% durchschnittlich von Woche zu Woche steigt das jetzt gerade, seitdem das beschlossen wurde, also seit einem Monat ungefähr. Amerika. Aus Amerika wollen wir ja ganz viel Liquid Natural Gas, Fracking Gas bald importieren. Da gibt es nur leider gerade ein Problem, und zwar Stichwort Umweltschutz. Ja? 85% of Texas oil fields land suffering from worst drought for months. Das heißt, dass die Steppen davon bedroht sind, dass sie in Flammen aufgehen, Waldbrände und weitere Umweltschäden können entstehen, und dann werden diese Energieförderungsunternehmen von der Bundesbehörde angewiesen, ihre Kapazität zu drosseln, bis halt dieses Brandrisiko wieder weg ist. Italien macht eine Kooperation mit Ägypten, um das Zohr-Field weiter auszubauen, um ganz viel Liquid Natural Gas aus Ägypten nach Europa importieren zu können. Schweröl aus Singapur, was über Singapur umgeleitet wurde, hauptsächlich bestimmt für den weltweiten Frachtschiffverkehr. Da gab es eine Panne. Sulfur fuel oil that subsequently tainted bunker fuel of some 200 vessels, also 200 aktive Frachtschiffe sind außer Kraft gesetzt, weil die erstmal ihre Motoren reparieren müssen, weil es da ein technisches Problem gab mit kontaminiertem Treibstoff. Und das ist natürlich eine gute Sache für den weltweiten internationalen Frachtverkehr, der ja sowieso derzeit angespannt ist. 200 weitere Schiffe fallen einfach aus technischen Gründen wieder aus. Teilweise sind die auch mit Fracht beladen und können nicht weiterfahren deswegen. Und die Fracht muss irgendwie umgeladen werden. Die müssen irgendwie in Häfen geschleppt werden, damit sie repariert werden können. Keine schöne Situation. Ein kleiner Roundup, was gerade alles noch schief läuft. Was derzeit sehr gut läuft, ist die grüne Wasserstoffstrategie der Europäischen Union. Die von Deutschland läuft nicht so gut, warum, sage ich gleich noch. Aber generell ist es so, dass im Endeffekt Erdgas mittlerweile so teuer ist, aus Gründen, dass die Wasserstoffindustrie quasi den grünen Wasserstoff günstiger kaufen kann, ja, weil es hat sich einfach verdoppelt, vervierfacht der Preis teilweise. Vor einem Jahr waren für eine Tonne grauen Ammoniak noch bei 350 Euro, grüne Ammoniak 600 bis 700 Euro kostet. Ja, jetzt wo sich der Preis für Erdgas vervielfacht hat, hat sich das gedreht. Ja, heißt, Ammoniak aus Erdgas beispielsweise über 1000 Euro und aus regenerativen Energien 700 Euro. Ist klar, was sich jetzt mehr löst. Das hat im Endeffekt einen Boom bei Investoren und bei Bauunternehmen und Energieunternehmen ausgelöst, die jetzt halt ihre langfristigen Verträge aufgrund dieser Zahlen machen. Grüner Wasserstoff ist ein wichtiger Baustein für das Gelingen der Energiewende. Hergestellt wird er mithilfe eines Elektrolyseverfahrens aus erneuerbarem Strom, zum Beispiel aus Wind und Sonne. Dabei wird Wasser mithilfe von Strom in seine Bestandteile, Sauerstoff und Wasserstoff, zerlegt. Das ist einfach, ne, wir haben die überschüssige Energie, die wir nicht ins Netz einleiten können, aus Gründen, Grundlastfähigkeit und so, habe ich ja schon öfters drüber geredet. Und dann können wir das doch einfach mal in Wasserstoff umwandeln und später den Wasserstoff wieder zurückgewinnen und Energie aus dem Wasserstoff wieder erzeugen oder Treibstoff oder weitere Sachen. Da verlieren wir natürlich über 50% der Energiedichte bei, und es ist richtig, richtig teuer, aber Geld spielt ja keine Rolle mehr. Ne? Wir haben es ja. Stichwort Energie-Soli. Mit der neuen Wirtschaftlichkeit stellen Wasserstoffunternehmen eine deutlich gestiegene Nachfrage fest. Mhm. Alle Wasserstoffunternehmen? Nein, ein kleines deutsches Land kann daran nicht partizipieren, weil wir uns selber größere Umweltauflagen gegeben haben. Im Gegenzug zu anderen Ländern besteht die Bundesregierung für Elektrolyseprojekte in Deutschland auf das Prinzip der Zusätzlichkeit. Das heißt, wir machen nicht das, was alle anderen Länder machen und nehmen den Strom, den wir nicht benutzen können, den wir nicht ins Netz einspeisen können, der sowieso produziert wird, aber der quasi als Abfallprodukt nicht verwendet werden kann. Was ja das Grundprinzip dieser ganzen Power-to-X-Strategie ist. Nein, wir bauen immer extra Anlagen dafür. Das steht so im Gesetz. Ja, das bedeutet, dass grüner Wasserstoff nur aus Wind- und Solarparks gewonnen werden darf, die da extra dafür zusätzlich gebaut werden. In Klammern, was sich auf die Kosten des grünen Wasserstoff auswirkt. Ja, in seinem neuen Osterpaket hat Wirtschaftsminister Robert Habeck das Ziel für Elektrolysekapazität in Deutschland nochmal deutlich angehoben. Bis 2030, Klammer auf, kurzfristig verfügbar, Klammer zu, sollen 10.000 Megawatt-Projekte entstehen. Zwar sind zahlreiche Großprojekte in Planung, angesichts von aktuell gerade mal 60 Megawatt installierter Kapazität, klingt das Ziel von 9.540 Megawatt innerhalb der nächsten 7,5 Jahre jedoch sehr ambitioniert. Jo, unsere tolle Energie. 60, yay. High 60. Energy. 60. Ja, hier kommen wir zu einem weiteren wirtschaftlichen Punkt. Ostseehäfen und Ukraine-Krieg, Einbruch im Schiffsverkehr durch Sanktionen. Ja, Beispiel, Lübeck. Ja, Lübeck, Ostseehafen, absolute wirtschaftliche Abhängigkeit von Russland. Ja, wurden gerade mehrere Kooperationen in den letzten Jahren getroffen. Und im Endeffekt muss man sagen, okay, die Sanktionen, es gab in der Vergangenheit schon Sanktionen, die waren allerdings nie so schlimm, dass sie die wirtschaftliche Tätigkeit total in Frage gestellt haben. Die Stimmung war schon so, dass man das als Zukunftsmarkt ansieht, der Handel mit Russland. Es wäre ein Bereich gewesen, in dem Wachstum hätte generiert werden können. Ne? Lübeck machte Nägel mit Köpfen. Um das Russlandgeschäft in Schwung zu bringen, eröffnete Lübeck in St. Petersburg sogar ein eigenes Büro. Jetzt arbeitet dort niemand mehr. Es ging darum, über genau diese Wege auch Einfluss zu nehmen auf die Entwicklung von Russland. So, aber in der Wirtschaft hat sich relativ schnell die Meinung durchgesetzt, dass das relativ zahnlos war. Aber beim Russlandhandel geht es um mehr als nur um Tonnage, Euros und Bruttosozialprodukt. Russland hat für Lübeck auch eine emotionale Bedeutung. Na ja, gut. Aber gut, was macht man da jetzt im Endeffekt? Der Rostocker Seehafen ist der größte Hafen Mecklenburg-Vorpommerns und der einzige Tiefwasserhafen an der deutschen Ostseeküste. Ungefähr ein Fünftel des Umschlags machte Rostock mit Russland. Das fällt jetzt auch weg. Trotzdem herrscht hier eher Aufbruchsstimmung als Wehmut, denn jede Krise hat auch Gewinner. Aha, was hatten wir gerade als Thema? Wasserstoff lässt alle hoffen, das Gas der Zukunft soll auf der Ostsee produziert und im Hafen gespeichert werden. Goldene Zeiten für die Rostocker Industrie. Es winken Steuereinnahmen und Arbeitsplätze. Die Pläne liegen schon in der Schublade. Aber es sollte jetzt auch gemeinschaftlich energisch angegangen werden, diese Energiewende auch schnellstmöglich zu realisieren. Hatten wir ja gerade, ne? 2030, ne? 60 Megawatt haben wir gerade. Alles muss noch neu gebaut werden, damit wir das benutzen dürfen. Aber in Rostock herrscht Aufbruchstimmung. Ja, im Endeffekt wird da ein ganzer Wirtschaftszweig kaputt gemacht und es wird jetzt dafür gesorgt, dass das halt auch nachhaltig in der Zukunft nicht mehr stattfinden kann. Es wird auf diese Wasserstoffstrategie gesetzt. Da werden riesige Investitionen jetzt gefahren, dass es sich halt auch in der Zukunft sollten die Sanktionen jemals zurückgefahren werden, was ja anscheinend nicht im politischen Interesse von manchen Leuten ist, Klammer zu. Selbst dann würde es sich wirtschaftlich für die Leute nicht mehr lohnen, diesen Handel aufzunehmen. Also es wird im Endeffekt darauf ausgerichtet, das, was wir jetzt an Sanktionen gegen Russland haben, bleibt bis in die Ewigkeit bestehen. schon ein interessanter Ansatz der ganzen Sache. Ja, anderes Thema. Oberlandesgericht München zur Spionage. Ein Jahr Bewährung für russischen Wissenschaftler. Was ist passiert? Ein 30-jähriger wissenschaftlicher Mitarbeiter. Der russische Doktorand hatte im Prozess jede Absicht bestritten und betont, ich bin kein Agent. Er habe zwar öffentlich zugängliche Informationen an einen Mitarbeiter des russischen Generalkonsulats in München weitergegeben, der inzwischen als Mitarbeiter des Geheimdienst SWR enttarnt wurde. Der Angeklagte gab aber an, nichts von der Tätigkeit des Mannes gewusst zu haben. Er habe sich nicht vorstellen können, dass der russische Geheimdienst Interesse an Informationen hat, die ohnehin öffentlich zugänglich sind. Aber nein, das Oberlandesgericht wertete die Weiterleitung der Informationen durch den 30-Jährigen trotzdem als geheimdienstliche Agententätigkeit. Ein Jahr Bewährung. Also passt auf, wem ihr öffentlich zugängliche Informationen gibt. Würde ich nie tun, sowas. Zeitungsartikel archiviert, genau. So wie wir das auch machen oder so. Ne? Also wenn irgendwelche russischen Agenten zugucken, bitte jetzt alle wegschauen, sonst kriegen wir Ärger. Ne? Bitte. Ach ja, in Africa, US-trained militaries are ousting civilian governments in coups. Über Mali habe ich ja schon geredet, im Rahmen des deutschen Einsatzes dort. Wir haben ja einen Friedenstrupp, der dort zumindest helfen soll, irgendwie Stabilität herzustellen. Aber eine viel wichtige Mission ist es ja die Trainingsmission, wo wir halt die Militärs dort trainieren, damit sie besser sind. Ja, die Amerikaner machen das in einem noch viel größeren Maßstab. Das Ganze erinnert so ein bisschen an die legendäre School of the Americas, wo sehr viele südamerikanische Militärs ausgebildet wurden, die dann später einen Militärcoup gestartet haben und dann auf einmal Diktatoren in Südamerika waren und halt alle vorher von Amerika ausgebildet wurden. Hauptsächlich war das allerdings eine diplomatische Schule und da ging es nicht so sehr um Militärtaktik, teilweise auch. Aber jetzt einfach mal eine kurze Liste von Ländern, wo... Warte mal, war das diese Young Global Leaders? Waren das, das ist nochmal eine andere Sache. Das ist ja eine transatlantische Angelegenheit. Da geht es ja um Amerika und Europa. Ja, Gladio hieß das. Jetzt fällt es mir eine kleine Liste von Ländern, wo die Amerikaner halt die offiziellen Regierungstruppen ausgebildet haben, entweder vor Ort in Amerika oder halt mit Ausbildern vor Ort in den Ländern. Mali hatten wir ja schon, aber Mali. Burkina Faso, Guinea, Sudan, Äthiopien, Ghana, Elfenbeinküste, Benin, Togo, Malawi. Ja, läuft, ne? Sehr lange Artikel der Wall Street Journal. Sehr interessant. Ne? Ein Schelm, der sich was Komisches dabei denkt. Ein anderer Agent, mutmaßlicher türkischer Agent Ali D. Ne? Wir hatten ja gerade den russischen Agenten, den russischen Studenten, der jetzt quasi geheimdienstliche Tätigkeit vorgeworfen wurde. Und was er im Endeffekt gemacht hat, öffentlich zugängliche Sachen an den Konsularmitarbeiter, der sich später als Agent rausgestellt hat, was der gemacht hat. Jetzt sehen wir mal zum Vergleich einen anderen. Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen den mutmaßlichen türkischen Agenten Ali D., nicht mit Ali G. zu verwechseln, erhoben. Dem Mann wird vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf eine geheimdienstliche Agententätigkeit sowie ein Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen. So, was er gemacht hat, er soll in Deutschland Informationen über Mitglieder und Unterstützer der PKK sowie des islamischen Predigers Fethullah Gülen gesammelt haben, um diese an türkische Geheimdienste weiterzuleiten. Konkret hat er Informationen über drei deutsche Staatsbürger weitergegeben, einen dafür ein PKK-Mitglied, die beiden anderen sollten der Gülen-Bewegung nahegestanden haben. Zu drei weiteren Personen soll er ebenfalls Informationen gesammelt haben und weitergegeben haben. Dann hat er im März 2021 soll D. eine erworbene Schreckschusspistole bei einer Autofahrt bei sich getragen haben, um seinem Auftreten als Kontaktperson türkischer Nachrichtendienste in seinem Umfeld mehr Gewicht verleihen zu können. Das heißt, er ist damit offen umgegangen und hat gesagt, ja, ja, ne, hier, wisst ihr, ne, klar, arbeite ich für einen türkischen Geheimdienst. Ne? Einfach nur im Vergleich öffentlich bekannte Informationen weitergegeben. Ja, und nach Spiegelinformationen hatten die Ermittler D neben einer Schreckschusspistole, auch 200 Schuss scharfe Munition und Schriftstücke mit weiteren Namen von Anhängern der türkischen Gülenbewegung gefunden. Und ja, seit Jahren hat die Türkei immer wieder bei den deutschen Behörden darauf gedrängt, gegen Gülen-Anhänger vorzugehen, die sich angeblich in Deutschland aufhielten. Mal gucken, wie viel mehr der bekommt. Ne, der andere hat ein Jahr Bewährung bekommen, dafür, dass er öffentlich zugängliche Daten an einen Konsularmitarbeiter weitergegeben hat. Ne, der Herr hat ein bisschen mehr gemacht und ist selber rumgelaufen, hat sich selbst als türkischen Agenten bezeichnet. Wie gesagt, bin ich mal gespannt, was dabei rumkommt. Ich wette, in 30 Jahren werden die Gutachter sagen, er hat niemandem geschadet. Ja, ja. Ja, kommen wir zu China und Taiwan. Da gab es mehrere Entwicklungen in letzter Zeit. Erstmal, hier geht es um ein strategisches Panel in Amerika, wo halt bestimmte Taktiken, die China fahren könnte, besprochen wurden. Um es kurz zu machen, China setzt auf die Strategie, wie Amerika das im Irak gemacht hat. Ja, man muss so schnell wie möglich reingehen, um internationale Gegenwehr quasi, beziehungsweise muss ganz schnell reingehen, den Gegner überrollen. Warum? Damit halt diplomatisch es nicht zu Gegenwehr kommt, wenn Tatsachen vor Ort geschaffen worden sind, dass man keine Sanktionen verhängt, weil sie eh sinnlos werden. Ja, gerade im Hintergrund mit der ganzen Ukraine-Angelegenheit hat halt China Bedenken, dass halt so krasse Sanktionen gegen China gefahren werden, wie gegen Russland beispielsweise. Das ist für China in der derzeitigen Situation eine Abschreckung tatsächlich. Das sagen die Chinesen auch selber. Ja, Beijing warns, US Indo-Pacific Strategy could cause Ukraine-style tragedy. Mit Hinweis, dass Russland sagt, ja, immer mehr NATO-Staaten, immer näher an Russland. Sagt halt China gegenüber Staaten wie Vietnam und anderen asiatischen Ländern so, ja, Amerika schmiedet quasi eine Koalition gegen uns. Was ja tatsächlich der Fall ist, habe ich ja auch drüber berichtet, ne? Also, mit Australien und weiteren Ländern haben die ja Militärbündnisse geschmiedet mit Japan für den Fall eines Falles in Taiwan, dass man gegen China vorgehen könnte. Und das wird von China halt quasi verglichen mit dem, was die NATO mit Russland machen würde. Ne, von Russen lernen heißt Siegen lernen in dem Fall jetzt anscheinend. Und in diesem Panel geht es halt um krasse, konkrete Gegenstrategien, wie man halt China aufhalten könnte, sollten die tatsächlich Taiwan angreifen. Es geht natürlich darum, dass man so schnell wie möglich dann auch militärisch eingreifen kann. Es gibt ja keine Truppen, die in Taiwan selber stationiert sind. Das heißt, man müsste es von außerhalb machen. Da gibt es einige Möglichkeiten, die man hat. Guam ist ja die größte amerikanische Militärbasis, die in der Gegend ist. Die wird derzeit extrem militärisch aufgerüstet, weil es da in der Vergangenheit einige Fauxpas der US-amerikanischen Regierung gegeben hat. Die wollten beispielsweise einen sogenannten Elephant Walk machen. Das ist ein Aufmarsch von extremer Truppenkapazität, um eine abschreckende Wirkung einfach zu machen, wie eine Militärparade, um zu zeigen, hier, wir sind stark und mächtig. Das sollte in Form von ganz vielen Kampfjets und Bombern und weiteren Flugzeugen stattfinden, die von Guam dann quasi über Taiwan fliegen, um zu zeigen, hier, wir können das machen. Und das Ganze wurde abgesagt, weil die Militärs gesehen haben, Moment mal, wir haben da die chinesische Kapazität unterschätzt, was da an Luftabwehrmöglichkeiten bzw. Erstschlagmöglichkeiten gegen Guam eingesetzt werden könnte, was zur Folge hat, dass jetzt Guam von dieser in Anführungszeichen Flugzeugträgerstrategie weggeht, mehr zu einem U-Boot-Hafen und einer Raketenbasis, dass man Raketen von dort abschießen kann, und extrem aufgerüstet wird und die verschiedene weitere Militärbasen in der Gegend werden ausgebaut, um sollte Guam halt quasi, also es würde davon ausgegangen, wenn China Taiwan angreift, würde China auch Guam angreifen, um quasi eine amerikanische Gegenstrategie, um den Truppenvormarsch schnell zu unterbrechen, entgegenzuwirken. Ich meine, ihr wisst, was das heißt. Dann werden China und Amerika im heißen Krieg miteinander. Nur mal so nebenbei. Die Situation heizt sich dort mittlerweile auch auf. Ja, und wenn China wenig zu verlieren hätte, wirtschaftlich gesehen, jetzt haben sie ja gerade die ganzen Probleme wegen den Corona-Lockdowns, was ja ihre Wirtschaftlichkeit sowieso einschränkt, aber wenn China halt wenig zu verlieren hätte, weil sie Sanktionen à la Russland nicht mehr befürchten müssten, kann man davon ausgehen, dass China einfach sagt, fuck it, let's do it. Und das wäre keine gute Situation und damit rechnen gerade sehr viele Länder und deswegen bauen die ihre Militärkapazitäten extrem aus. Stichwort, ne, die ganze Angelegenheit der Aufrüstung von Australien, der kompletten Umwandlung des japanischen Militärs von einer Selbstverteidigungsmacht hin zu einem normalen stehenden Militär. Und keine schöne Auswirkung. Da kann man wirklich nur hoffen, dass da noch diplomatische Wege gefunden werden. Ja, dass der Xi, der jetzt ja bald seine dritte Amtszeit antreten wird, dass der halt sich nicht in seiner Machtbasis gefährdet sieht und sagt, komm, fuck it, let's do it. Hoffen wir es mal. Kamerun-Situation, Situation Report. Hier haben wir einen UN-Report über das, was gerade in Kamerun vor sich geht. Hatte ich ja schon gesagt, Kamerun wird wahrscheinlich einer der nächsten Hotspots sein. Mittlerweile gibt es so Sachen wie, es gibt ein internationales Memorandum, dass Leute nicht mehr nach Kamerun ausgewiesen werden, weil halt vor Ort die Situation so menschenrechtsunwürdig ist, dass man das den Leuten quasi nicht antun kann. Die Amerikaner haben zum Beispiel sehr viele Kameruner, die sich illegal dort aufhalten, die immer mal wieder gerne abgeschoben werden und die machen das auch mittlerweile nicht mehr. Hier haben wir einen Report, der etwas weiter zurückliegt, der noch nicht beinhaltet, was in den letzten Wochen und Monaten da passiert ist im Rahmen der Lebensmittelkrise, dass die Lebensmittelversorgung in Kamerun absolut katastrophal mittlerweile ist. Aber auch hier, Cholera, alle internationale Hilfsorganisationen werden von Rebellen und auch teilweise von Regierungstruppen angegriffen. In 3 separate incidents, 4 humanitarian workers were abducted and one of them suffered beatings. Also Leute werden entführt. Es gibt eine Flüchtlingswelle aus Kamerun heraus. Ja, es gibt verschiedene Rebellenfraktionen, die ja quasi regionale Warlords sind und gegen die Zentralregierung vorgehen. Und die ganzen Situationen hat halt jetzt mittlerweile auch dazu geführt, dass Nigeria teilweise mit Regierungstruppen in Kamerun aktiv ist, um dort Befriedungsorganisationen durchzuführen, militärische Aktionen, wie auch man auch immer das nennen will. Und wie gesagt, in diesem Report sind die ganze Hungerkrise, die jetzt die ganze Situation verschärft hat, ist noch gar nicht beinhaltet. Aber selbst ohne diese Situation, dass die Leute nichts mehr zu essen haben, was das alles, was ich gerade gesagt habe, ja noch weiter verschärft, ist die Situation in Kamerun sowieso schon nicht schön gewesen. Und für alle Leute, die Kamerun nur von ihrer Fußballnationalmannschaft kennen, es ist halt ja eine sehr schwierige Situation gerade dort, wie in sehr vielen anderen afrikanischen Ländern. Es hat noch keinen offiziellen Regierungscoup gegeben, aber wer weiß, vielleicht haben die Amerikaner die ja auch trainiert, vielleicht passiert das ja auch bald. Das war jetzt böse, aber ja, ne, es ist halt sehr traurig, was da passiert. Ja, Jordanien. Jordanien steht auch kurz vor einer Revolution. Das wäre extrem schlimm, weil Jordanien für die gesamte islamische Welt ein extrem wichtiges Land ist. Das ist ja die das Haschimiten-Königshaus, was ja, bevor Saudi-Arabien, Mekka und Medina für sich beansprucht hat, waren die ja quasi die die Heiliger, die Hüter der heiligen Städte und quasi die Leute, die prägend waren für die ganze islamische Umma von ihren Entscheidungen her. Das Haschimitenkönigreich hat jetzt quasi noch symbolisch diesen Sonderstatus, aber würde da wirklich was passieren, hätte das extreme Folgen für die Stabilität in verschiedenen islamischen Ländern, die ja aufgrund der Religion den Machtanspruch aufrechterhalten und das Land quasi einen können. Und hier stellt sich das Ganze so dar, dass ein Sohn des aktuellen Königs Abdullah II., dass der sich vom Königshaus abgespalten hat und gesagt hat, ich bin nicht mehr einverstanden mit der ganzen politischen Situation, ich bin nicht mehr einverstanden mit dem, wie quasi das Königreich geführt wird. Er gilt in der Bevölkerung als The People's Prince, ja. Hier ein Zitat. When Hamza visited us, he came without guards or anything. He was just driving a truck. This is how the people of Jordan love their leaders. During the Arab Spring era demonstrations, driven in large part by economic discontent, blamed on King Abdullah II's economic liberalization and privatization policies, some protesters had vocalized their preference for a transition to Hamza's rule. Also hier gibt es einen familiären Streit zwischen einem extrem modernen Prinzen und einem traditionellen König. Das alle sind beliebt im Volk. Es ist jetzt nicht so, dass es jetzt mittlerweile schon so weit gekommen ist, dass es da Fraktionen gibt, die sich gegenseitig militärisch begegnen oder auf der Straße verprügeln. Das Ganze hat alles noch einen rhetorischen Charakter. Allerdings hat es im Endeffekt dazu geführt, dass das Königshaus sich dazu genötigt gefühlt hat, verschiedene Voting Liberations einzuführen. The modifications to the 2020 electoral law, which will enact measures to encourage the formation of political parties, will be the government's last chance of encouraging democracy. Otherwise, there will be a revolution. So, also das Wahlrecht wird quasi modernisiert, neben der autokratischen Herrschaft im Geheimdienststaat Jordanien, muss man ja dazu sagen, autokratisch absolut nicht, hat nichts mit Demokratie zu tun. Da sollen jetzt Parteien erstmal erlaubt werden und die Art und Weise, wie das jetzt stattfindet, ob die Bevölkerung damit einverstanden ist und ob der Prinz Hamza damit auch einverstanden ist, wie das Ganze umgesetzt wird, wird im Endeffekt entscheiden, ob es in Jordanien in den nächsten Jahren auch eine politische Revolution geben wird. Und wenn das der Fall ist, habe ich ja schon gesagt, was in der gesamten islamischen Welt los sein wird. Das wird Farbenrevolution mal 10. Ja, also ganz schlimm wird das sein. Ja, in Pakistan. Pakistan nimmt das Ganze schon mal ein bisschen vorweg. In Pakistan ist der regierende Präsident, ist er Präsident, Premierminister, ja, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, Imran Khan, der ja schon seit einiger Zeit dort auch wie ein autokratischer Herrscher im Endeffekt regiert, ist vom Parlament abgesetzt worden. Mit Begründungen wie, er ist zu Amerika-freundlich und er hat das Land verraten und verschiedene andere politische Anschuldigungen, die vielleicht alle gar nicht mal ungerechtfertigt sind. Wie gesagt, Imran Khan ist Premierminister, musste zurücktreten. So. Daraufhin hat er quasi seine gesamte politische Macht genutzt, um einen politischen Gegenwahlkampf zu starten und dafür zu sorgen, dass ganz viele Regierungsmitglieder aus dem Parlament ausgeschieden sind, sodass quasi das Parlament in Pakistan nicht mehr handlungsfähig ist, weil sie keine Mehrheiten, sie können nicht mehr irgendwelche Gesetze beschließen, weil einfach zu wenig Parlamentarier dauernd vorhanden sind. Und er besteht jetzt im Endeffekt darauf, wenn ich nicht mehr wieder in mein Amt eingeführt werde, lege ich den politischen Prozess komplett lahm in Pakistan. Und er hat sich von der von dem Militärapparat quasi getrennt, was auch eine Säule seiner Machtbasis war. Also er ist jetzt komplett auf Kriegsfuß mit dem Militärapparat. Und ja, das Militär sieht sich dann jetzt quasi bald genötigt zu sagen, gut, wenn das mit der Demokratie nicht so klappt, wenn das Parlament nicht handlungsfähig ist, irgendwer muss die Entscheidung treffen. Also entweder wird der Imran Khan wieder irgendwie ins Parlament kommen und dann wird der demokratische Prozess weitergeführt. Dann hat er sich quasi da reingezwungen, was ja nicht so im Sinne einer Demokratie ist. Demokratie in Pakistan muss man immer mit großen, großen Anführungszeichen sehen, ja. Aber es ist keine de facto Militärdiktatur, weil der Militärapparat quasi, ja, macht mal ihr Ding hier, solange ihr uns nicht auf die Füße tretet. Das war bis jetzt immer der Status quo. Aber jetzt, Pakistan geht's bald ab, ist meine Prognose. Und Pakistan, 220 Millionen Einwohner, Nuklearmacht, ja, wird auch nicht schön. Und auch natürlich tief religiös geprägt alles. Da gibt es gerade mehrere Sachen, die wie Dominosteine umkippen können. Ne? Also wenn das in Jordanien umkippt, dann kann das sein, dass es da auch direkt umkippt. Und es gab ja dieses Wochenende, wo man nicht mehr mäßigend aufs Volk einwirken kann und sagen, ja, nein, unterstützt, ne, greift nicht zu den Waffen, unterstützt das Parlament oder das Militär wird es schon richten. Da gibt es halt immer noch eine dritte Option. Ne? Taliban. Es gab ja auch dieses Wochenende wieder Meldungen darüber, dass es Grenzscharmützel zwischen Pakistan und Afghanistan gibt und dass die Taliban den Botschafter einbestellt haben. Also die ganze Meldung mit Afghanistan hatte ich halt in der zeitlichen Reihenfolge jetzt auch da gesehen, da wäre ich direkt drauf eingegangen, weil Afghanistan ist direkt nebenan. In Afghanistan regieren schon die Taliban und das ist ja auch immer eins der Horror-Szenarien gewesen, was an die Wand gemalt wird, wenn halt extremistische Islamisten Pakistan übernehmen, dann haben die Atomwaffen. So, und ihr wisst ganz genau, was dann passiert. Ja, dann marschieren wir in Pakistan ein. Mit mir meine ich die Coalition of the Willing unter Federführung von Amerika. Auch nicht sehr schön. Nicht sehr schön. Also, naja, da könnte sich aber doch auch eine örtliche Schutzmacht ändern. Stimmung drüben, aber es ist schon böse, was da passiert. Und wie wenig darüber hier berichtet wird. Ne? Ja, aber das Vakuum könnten ja auch örtliche Schutzmächte sozusagen ausnutzen, sei das jetzt China oder Indien. Oder der Iran. Oder Afghanistan. Ja. Ich habe die Woche ein paar Mal über dieses Bild auf Twitter gelacht, mit dem eindeutiger Scherz auf Kosten von Homosexuellen oder klarer Gay-Witz. Aber hier darüber kann ich nicht lachen. Ökonomisch und ökologisch unsinnig. Es geht natürlich wieder um die Eigentumshäuser, die Einfamilienhäuser, die jetzt auch bei der Bundes-SPD offensichtlich auf die Schlachtbank kommen. Wir haben das ja aus Hamburg schon gehört. Und das rufen ja die Spatzen von allen grünen Dächern. Aber jetzt scheint es dann auch SPD-Linie zu werden. Anfangs werde noch zu 5 auf 150 Quadratmetern gewohnt. Aber dann ziehen die Kinder aus und das Haus schrumpft in dem Moment nicht. Seit den 1950er Jahren seien hunderttausende Einfamilienhäuser gebaut worden, in denen leben meist keine Familien mehr, sondern ein oder zwei Senioren. Die Lösung sei ein anderer Nutzungszyklus, sagte sie. Gut wäre, wenn die nächste Generation von jungen Familien alte Häuser erwirbt und saniert. Dafür müssen wir staatliche Anreize setzen. Da kann man beides vereinbaren, Fläche sparen und den Wunsch vom eigenen Haus ermöglichen. Also sowas wie ein Immobilienmarkt stellt sie sich, glaube ich, für Deutschland vor. Oder wie soll ich mir das vorstellen? Müssen dann die alten Leute ausziehen? Werden die Häuser beschlagnahmt? Und die kriegen dann so eine Kiste, in einer Hasenkiste zugewiesen? Oder wie läuft das? Wie alt darf man denn sein, bevor man das Haus weggenommen bekommt, Frau Gewitz? Nötig sei eine Debatte über gutes Wohnen. In den vergangenen Jahren sei die, Jahrzehnten sei die Wohnfläche pro Person immer weiter gestiegen. Es müsse anders gebaut werden, sagte sie, mit kleineren Wohnflächen, aber größeren Gemeinschaftsflächen. Kommunalka, ich höre dir trapsen. Das waren die sowjetischen Wohnhäuser nach, ich glaube, Stalins Gusto oder so, wo du halt einen Haufen kleine Zimmer hattest außenrum. Und in der Mitte waren halt, gab es halt eine Küche und irgendwie einen Aufenthaltsraum, wo sich die Männer geschlagen haben nach dem Wodka trinken. Ja, ich hatte ja Plattenbauten mal gelobt. Ich möchte das wirklich, fühle mich da genötigt, das jetzt nochmal in Kontext zu setzen. Natürlich nicht die Wohneinheitsgröße, sondern die Art und Weise, wie sie gebaut wurden. Das war sehr effizient. Ne, die Wohneinheitsgröße, wo gesagt wird, der sozialistische Mensch braucht nur so und so viel Quadratmeter, das ist ja genau die Denkweise, die du gerade auch kritisierst und ja, die den Leuten immer unterstellt wurde und jetzt zeigen sie langsam ihre wahren Farben. Ne? Aber wir werden keine Vorschriften machen, wie viel Quadratmeter eine Wohnung haben darf. In anderen Bereichen setzen wir auf Reparieren statt Wegwerfen oder Teilen statt Besitzen. Wenn wir die Klimaschutzziele erreichen wollen, brauchen wir auch ein Umdenken im Wohnbereich. Also mehr gemeinsam statt alles meins. Und wieder missverstehen erwachsene Politiker die Grundlagen der menschlichen Natur. Es ist unsagbar. Wenn wir nicht hier alles meins hätten, dann hätten wir auch keinen Mangel an Speiseöl, weil dann nicht irgendwelche Hirbel hingegangen wären und ihre Vans damit vollgeladen hätten, als gäbe es morgen keins mehr. Das alles meins ist. Hat die jemals irgendwie Säugetiere in freier Wildbahn beobachtet, die Frau? Mal so eine Doku über Löwen in Afrika oder so. Das ist nicht der Mensch, das ist die Evolution, die sagt, alles meins. Ja, Handelsblatt hat sich mit dem unliebten Thema Energieeinsparung befasst in Gebäuden. Im Endeffekt kommen sie aber auch nicht auf viel mehr, als dass man eben die Temperatur senken könnte. Das ist so ihr Hauptthema und das bringt im Höchstfall, glaube ich, 10% Einsparung. Also eigentlich irgendwie nicht sonderlich wichtig, ne? Was sie dann herausgefunden haben. Also ein bisschen empfehlen natürlich irgendwie Sachen mit Umbau und Ausbau und Dämmung und Wärmetauscher statt Heizung oder sowas. Aber das baut natürlich nicht ganz Deutschland mal eben alles so um. Ne? Das dauert natürlich ein paar Tage oder so. Deswegen ist das alles ein bisschen unrealistisch, was sie da vorgestellt haben. Außer eben, dass man ein bisschen runterdrehen könnte. Aber wie gesagt, da ist 10% und dann 10% beim privaten Verbrauch, das macht natürlich nicht gerade den Kohl fett, ne? Das lohnt sich also wohl nicht. Naja, man muss nur die Grafik so zeichnen, damit es aussieht, als würde es sich lohnen. Ja, und der nächste Krisenherd, bitteschön. Ja, das ist der Krisenherd, ist gut, ne? Die sind richtig gefallen sozusagen. Also die bedienen jetzt erstmal ihre Schulden nicht mehr. Das heißt, sie sind im Prinzip pleite oder so, ne? Zahlungsunfähig. Wollen jetzt ein bisschen umschiften, haben aber auch einiges an Kreditlasten, die sie noch abtragen müssen in nächster Zeit und ja, eben einfach nicht das nötige Geld dafür da. Und das wird immer schlimmer, sozusagen. Inflation ist 20%. Und wenn der Pakistan ist ja, glaube ich, auch irgendwie nebenan oder so, die haben auch Schwierigkeiten oder was hast du gerade gesagt. Ja, es ist vielleicht nur einer der ersten Steine, die dann fallen oder was, ich weiß es nicht. Ne? Also. Die Armen, die kriegen es echt von allen Seiten. Ja, da wurden auch so viele Fehler gemacht. Hatte ich auch mal drüber berichtet, was da alles schiefgelaufen ist. Ja, das ist ja die logische Konsequenz. Ne? Sri Lanka bedient seine Schulden nicht mehr. Das heißt, sie werden noch weniger Sachen aus dem Ausland importieren können. Sprich, Stichwort Lebensmittel. Ja. Das war diese Geschichte, wo sie unbedingt auf Bio umstellen wollten, alles, ne? Unter anderem war das das, ne, wo sie von einem der Hauptexportländer zu einem Hauptimportland quasi gewechselt sind, vor ein paar Jahren, ja. Und andere, ja. Ja, bei uns ist ja auch sowas auf dem Weg, aber gut. Jetzt muss man nochmal vielleicht genauer gucken, was sie da vorhaben. Diese Parallele fände ich jetzt überzogen, aber die Tendenzen kann man sehen, ne? Stichwort Weizen, Nutz für menschlichen Verzehr und nur als Futterprodukt. Ja, die Krise auf dem Transportsektor geht weiter. Ne? Ich meine, ihr habt das zwar jetzt schon mitbekommen in den letzten Wochen nach, es gibt einen Mangel an LKWs und LKW-Fahrern. Die Supermärkte werden nicht mehr so regelmäßig beliefert und so weiter. Ne, Logistikkrise. Das Ganze wird qua heute noch weiter verschärft werden, weil heute ein weiterer Sanktionsschritt in Kraft getreten ist. Und zwar, das russische und weißrussische LKW-Flotten und Fahrer nicht mehr auf europäischem Gebiet unterwegs sein dürfen. Deswegen haben die natürlich so schnell wie möglich noch alles erledigt und haben sich dann in Richtung Heimat aufgemacht, um halt rechtzeitig vor heute wieder auf russischem Territorium zu sein, beziehungsweise nicht mehr auf europäischem Territorium, weil was dann passiert, ist nicht so ganz klar. Stilllegung, Beschlagnahmung, weiß keiner so ganz genau. De facto ist die Situation so, dass halt die sind rein physisch in der Lage, einfach nicht mehr über die Grenze zu kommen. According to data from Poland's National Revenue Administration, also Finanzamt, the wait at the Koroszyny crossing was 33 hours on Friday morning, while at the more northerly Bordowniki checkpoint it was 56 hours. Ja, also knappe Geschichte und the queue at the Koroszyny border crossing into Belarus, which lies on the main route from Berlin to Moscow, has reached 80 kilometers. 80 Kilometer LKWs hintereinander, die versuchen, über die Grenze zu kommen. Heißt Zoll und so weiter und so fort. Deswegen dauert das auch so lange. Sonst können sie einfach rüberrollen. Gleichzeitig haben wir auf der anderen Seite über 3000 EU-registrierte LKWs, die sich noch in Weißrussland oder Russland aufhalten, weil die auch Sachen aus Kasachstan oder anderen Ländern, Kasachstan wird hier sogar explizit genannt, Kasachstan taucht in letzter Zeit immer wieder auf. Und deswegen wird halt gesagt, okay, wir müssen halt aufpassen, dass wir, auch wenn die Deadline jetzt verstreicht, dass wir nicht zu harsch gegen diese Leute vorgehen. Wie gesagt, was wird da gemacht? Werden die LKWs stillgelegt? Die Leute werden verhaftet? Werden die LKWs und die Waren beschlagnahmt, die drin sind? Ist alles nicht so ganz klar. Die Betriebserlaubnis zumindest und der Versicherungsschutz ist nicht mehr da und ja. We should look for a benign solution, also nicht zu harsch, because any aggressive form of actions by Europe against the Russian and Belarusian trucks at the border will instantly spark retaliation against our trucks that are on the way or coming back from markets like Mongolia, Kazakhstan and Uzbekistan. De facto, ich habe jetzt noch nicht gelesen, was jetzt hier gemacht wurde, auch von europäischer Seite, aber von weißrussischer Seite haben die schon gesagt, okay, alle, die sich jetzt noch in Weißrussland aufhalten, dürfen nicht mehr weiterfahren und werden beschlagnahmt, wenn ich es richtig verstanden habe. Vielleicht werden sie auch nicht beschlagnahmt, aber sie werden zumindest stillgelegt und dann werden die Fahrer an die Grenze eskortiert und dürfen das Land verlassen. Wenn ich es richtig verstanden habe, wie gesagt. War nur ein Artikel, den ich durch Google Translate jagen musste, der darüber berichtet hat. Ist ja vom Kyrillischen ein bisschen schwierig. Läuft auch. Ne? Weniger LKWs, mehr Lieferkettenschwierigkeiten, wird immer besser. Deutschland ist ein Geldwäscheparadies, ja. Hier haben wir einen Artikel, der ein Problem aufzeigt, worüber in Deutschland relativ selten gesprochen wird. Und hier geht es im Endeffekt um Geldwäsche qua Kunsthandel. Seit 2 Jahren gibt es da eine Novelle des Geldwäschegesetzes, das explizit Sachen, die in anderen Wirtschaftssektoren gelten, auch für Kunsthandel gelten müssen. Sprich, wenn ein Kunstwerk verkauft und gekauft wird, muss es einen Mittelverwendungsnachweis geben. Und es muss halt geprüft werden, sind irgendwelche an dieser Transaktion beteiligten Firmen oder Privatpersonen, stehen die auf irgendwelchen Sanktionslisten, auf irgendwelchen Terrorfahndungslisten, Embargo-Listen, Stichwort Know Your Customer Checks, ja. Und das Ganze ist jetzt in Kraft getreten. Da gibt es natürlich immer Übergangsfristen und das Ganze ist halt technisch noch nicht so ganz gelöst. Und da gibt es jetzt natürlich schöne Fintech-Startups, die sich in diese Lücke schlagen wollen. Hier der Herr, der hier in diesem Artikel, der leider ja mittlerweile hinter einer Paywall verschwunden ist. Archiv ist leider auch nicht in der Lage gewesen, daran zu gehen. Ne, der hat da eine Lösung. Lege Artis ist ein einzigartiges Joint Venture, das gegründet wurde, um den internationalen Kunstmarkt zu bedienen. Und das Dienstleistungsportfolio gibt Risikoanalyse, vollständige Bestandsaufnahme der unternehmensspezifischen Risiken für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, insbesondere Identifizierung und Berücksichtigung der Aspekte der Kunden-, Produkt- sowie transaktions- und standortbezogenen Risiken. Heißt, alles muss transparent gemacht werden. Ne? Geldwäsche-Präventionsrichtlinien, Mitarbeiterschulungen, sehr gut, Mitarbeiterzuverlässigkeitsprüfungen, Hinweisgebersystem, wo man quasi anonymisiert Tipps an Finanzbehörden geben kann. Das wäre analog wie Geldwäsche-Verdachtsmeldungen im Rahmen von normalen Banktransaktionen. KYC-Checks, Identifizierung des Kunden nach Vorgaben des Geldwäschegesetzes, insbesondere die Überprüfung, ob es sich um eine politisch exponierte Person handelt, sowie Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten. Und dann natürlich ein Backend-System, Meldungen von Verdachtsfällen an die zuständige Behörde, Financial Intelligence Unit. Das ist übrigens das, was der Olaf Scholz so in den Sand gesetzt hat, was immer noch nicht richtig funktioniert, weil die Meldekriterien wurden so hochgeschraubt, dass die so viele Meldungen bekommen, automatisiert durch irgendwelche Systeme, dass sie das einfach nicht bearbeiten können, fristgerecht. Und ja, da kommt jetzt der ganze Kunstmarkt nochmal dazu. Wer sich irgendwie ein bisschen mit Geldwäsche auskennt, weiß, dass es beim Kunstmarkt, der Kunstmarkt und Geldwäsche sind an sich untrennbar verbunden. So, und deswegen erzielen Kunstwerke auch immer so einen hohen Wertzuwachs. Ja, ich meine, jeder kennt doch diese Meldung, wieder ein Picasso-Gemälde für neuen Rekordwert irgendwie versteigert. Ja, das hat genau diesen Hintergrund. Geldwäsche. Heißt aber im Endeffekt, es werden sehr viel weniger Kunstwerke im europäischen Raum gehandelt werden zukünftig und B, der Preis wird wahrscheinlich geringer werden. Vielleicht hat das den angenehmen Nebeneffekt, dass dann wirklich mal wieder ein paar wertvolle Kulturschätze aus privaten Händen wieder in irgendwelche Museen kommen, wo die Allgemeinheit sie anschauen kann oder so. Aber vielleicht sehe ich das Ganze zu rosig. Ja, weil ich glaube, es wird einfach nichts passieren, sondern die ganzen Kunsthändler werden einfach auf nicht-europäische Märkte ausweichen und dann haben wir noch weniger Möglichkeiten, in Europa überhaupt an solche Kunstschätze ranzukommen, sei es als Leihgaben in Museen oder solche Sachen. Also generell ein sehr komisches Thema, was angesichts der jetzigen Situation habe ich mich von einem großen Lebenstraum verabschiedet. Ich hätte gerne mal Schliemanns Goldschätze aus Troja gesehen, aber ich glaube, solange ich irgendwie noch auf dieser Erde verweile, wird das wahrscheinlich in Russland schwierig werden, weil die liegen da seit dem Krieg im Puschkin-Museum rum. Ja, ich hätte immer gehofft, dass das Bernsteinzimmer vielleicht irgendwann mal auftaucht. Ja, die Luca. Der Stoll wusste da was. Ich bin mir sicher, deswegen haben die den auch auf den Aldebaran versetzt. Ist kalt. Ja, Verzeihung. Die Luca-App sammelt 30 Millionen Euro von Investoren ein. Ja, der Wandel der Kontaktverfolgungs-App Luca hat dich ja immer mal ein bisschen hier mit begleitet. Ja, wie die halt quasi ihren Kundendatenstamm, ich nenne es jetzt einfach mal zweckentfremden, um daraus Profit zu schlagen, wer hätte es gedacht. Und jetzt haben sie was gefunden, womit sich gut Geld machen lässt, und zwar, einfach Zahlungsabwicklung miteinander, ne? Dass man sich über die App, wenn man dort angemeldet ist, gegenseitig Geld schicken kann. Gibt es ja gar keine anderen Möglichkeiten, das irgendwie zu machen. Läuft. Die haben ihr Geschäftsmodell jetzt quasi gefunden. Ursprünglich war es ja irgendwie so gedacht, okay, können wir irgendwie Konzerttickets verkaufen, weil wir haben ja schon die ganzen die ganzen Daten von den ganzen Gastronomiebetrieben und Eventveranstaltern, die ja diese Kontaktnachverfolgungsdinger immer melden mussten und deswegen da an das System angeschlossen waren. Aber jetzt geht es im Endeffekt darum, dass die jetzt die Wandlung von Health Startup zum Fintech Startup hingelegt haben und sich direkt 30 Millionen Euro eingesackt haben von Risikokapitalgebern, um ja dieses Zahlungssystem irgendwie stattfinden zu lassen. Wie das Ganze läuft, ist mir noch nicht so ganz klar. Vielleicht wollen die auch noch ein bisschen Geld bei der ganzen Krypto-Community abgraben, indem die sich irgendeine Luca-Coin oder sowas da ganz irgendwie reinprogrammieren oder so. Ist mir noch nicht so ganz klar. Wenn da was Neues kommt, werde ich wieder darüber berichten. Einfach nur schön wieder einfach schamlos das ausgenutzt wird, ne? Polizeistaat. Die Regierungskontakte sind halt ein Risikokapital und jetzt haben sie noch mehr Risikokapital aus der Fintech-Branche bekommen. Wusstet ihr, dass beim Polizeistaat SMUDO buchstabiert? Ja, der ist weiterhin dran beteiligt. Der hatte sich ja mal eine Zeit lang distanziert, zumindest rhetorisch, aber nö. Nö. Gott, ist das lang her, dass die gut waren. Ein photonischer Quantencomputer aus Deutschland, bald auch für Raumtemperatur. Eine interessante Meldung, die mich überrascht hat, aus verschiedenen Gründen. Also ein Quantencomputer, ich denke mal, wissen die meisten Leute, was es ist. Ja, aber das Problem mit Quantencomputern ist ja, dass es halt noch nicht so ganz funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Und dass das nur funktioniert, wenn man die ganzen Komponenten fast auf den absoluten Nullpunkt runterkühlt. Und da hat jetzt im Endeffekt eine deutsche Forschungsgruppe, das Projekt Foquant, behauptet, wir kriegen das innerhalb von 5 Jahren hin, einen funktionierenden Quantencomputer mit 100 Qubits Rechenleistung herzustellen. Wir bauen eine neue photonische Rechnerarchitektur. In 2,5 Jahren haben wir einen funktionierenden Prototyp und in 5 Jahren haben wir, beziehungsweise in 2,5 Jahren haben wir einen Proof-of-Concept-Prototyp und in 5 Jahren haben wir ein funktionierendes System. In 2,5 Jahren wollen die Projektpartner einen ersten Prototyp vorlegen. In spätestens 5 Jahren soll ein Quantencomputerchip entstehen, der großflächige Berechnungen durchführen kann. 5 Jahre? Ernsthaft? Ja, mir war nicht bewusst, dass die Technologie schon so weit fortgeschritten ist und mir war auch nicht bewusst, dass wir in Deutschland überhaupt die wissenschaftlichen Kapazitäten haben, um so ein Projekt stemmen zu können. Naja, auf jeden Fall wird das Projekt Foquant mit 50 Millionen Euro finanziert. Davon kommen rund 42 Millionen Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Was auch eine Summe ist, wo ich mir denke, 50 Millionen Euro? Die wollen mit 50 Millionen Euro in Deutschland in 5 Jahren einen funktionierenden Quantencomputer mit 100 Qubits bauen, der bei Raumtemperatur funktioniert. Also entweder stehe ich total auf dem Schlauch, wie der wissenschaftliche Stand bei dieser ganzen Sache ist. Also für mich hört sich das an wie ein absolut unmöglich zu erreichendes Ziel. Wenn Sie am... Da müsste der OPEX mal was dazu sagen. Jetzt hat er einen Grund, mal wiederzukommen. Vielleicht wenn Sie am ISA-Bus einsteigen. Aber in Deutschland mit 50 Millionen Euro das hinzubekommen, ich meine, warum gehen wir denn nicht gleich 100 Millionen Euro und dann machen die auch noch einen Supraleiter bei Raumtemperatur? 10 Minuten. Wenn 10 Sie Minuten da machen, in den Bus, in den Bus von der CPU bis zum Ausgang. 10 Minuten. Und so weiter. Also wie gesagt, entweder stehe ich da total auf dem Schlauch und da gab es schon mehrere Quantensprünge in der Forschung, die ich nicht mitbekommen habe. Ansonsten hört sich das einfach an wie die eierlegende Wollmilchsau für 10 Cent. Ja, aber wir haben doch auch den Jäger 90 gestemmt und Stuttgart 21 und den Berlin Airport. Wir kriegen das schon hin. Wir sind eine tolle Industrienation. Ja, und damit das auch so bleibt, werden wir bald aus Amerika die genetisch modifizierten Bäume importieren. Die können wir dann neben die Windanlagen im Wald stellen. ne, dann haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja, genetisch modifizierte Bäume sollen schneller wachsen und mehr CO2 speichern. Das lehne ich ab. In Oregon State University, glaube ich. Das muss ich mal aufmachen. Startup Living Carbon hatte sich zum Ziel gesetzt, bessere Bäume zu entwickeln, die effizienter Photosynthese betreiben und CO2 länger speichern. Bessere Bäume. Alliterationen sind immer gut. Bei der Photosynthese entstehen Giftstoffe, die Pflanzen über einen Prozess namens Photorespiration wieder abbauen müssen. Dieser Prozess ist energieaufwendig und nur 75% des aufgenommenen Kohlenstoffes werden auch dauerhaft absorbiert, im Baum oder im Boden. Deshalb hat quasi dieses Start-up-Unternehmen Gene aus Kürbispflanzen mit Grünalgen gemixt und das Ganze in Pappeln injiziert. Und die behaupten jetzt, die Bäume wachsen deutlich schneller. Die wachsen in Böden, die normalerweise für reguläre Pappeln ungeeignet sind. Also vielleicht auch in Kalamitäten-Wälderflächen neben Windrädern. Ne? Und das nächste Ziel ist, dass die Bäume eine höhere Resistenz bzw. Toleranz gegen Schwermetalle in der Erde haben sollen und mehr CO2 in großen Teilen in den Boden verlagern sollen, weil das Problem mit Bäumen ist ja, wenn Bäume sterben oder abbrennen oder vermodern, dann setzen die ja CO2 wieder frei. Deswegen wäre es halt cool, wenn die Bäume das halt mehr in den Boden transferieren würden und nicht im Holz einlagern würden, dann wäre das Ganze ein bisschen mehr sinnvoller. Das haben sie allerdings noch nicht geschafft. Zusätzliche Genmodifikationen sollen dafür sorgen, dass der Zersetzungsprozess der Pflanzen verlangsamt wird und sie so das CO2 weniger schnell wieder abgeben, während mehr davon im Boden gebunden wird. Ja, und wenn das klappt, dann steht dem Hashtag guten Wald mit den Hashtag besseren Bäumen nichts mehr im Weg. Und wir können so viel Kohle in die Atmosphäre ballern, wie wir wollen, weil die Bäume uns alle retten werden. Ist es nicht schön? Ein weiterer Grund, in den Wald zu gehen, würde ich sagen, oder? Ja, und das Thema haben wir gar nicht besprochen. Deswegen doch, das haben wir kurz besprochen, ja. Ja. Als es um Mastodon ging. Ja, oh, ja. Aber eigentlich hätte man ja ausführlicher darüber sprechen können, wie er eine feindliche Übernahme versucht, die ihm offensichtlich erstmal nicht gelingt. Aber für die, die uns nur zuhören, sei gesagt, hier steht Simba Elon Musk mit Twitter in der Hand. Und nee, das ist nicht Simba, das ist Rafiki. Nee, Mufasa, sorry. Nee, Rafiki hieß der Affe. Ach, das ist, ja stimmt, das ist ja der Affe, das ist ja gar nicht sein Vater, das macht mich alles durcheinander hier. Ich gucke keine Disney-Filme. Ja, aber der König der Löwen, das ist doch der schlimmste Disney-Film von allen. Wie und unser die Hyänen Freund, unten sind die Parias. Das unser passt Freund, auch. Der Kulturmarxist von der Filmanalyse gemeint hat. Könnt ihr euch nochmal wieder anschauen, habe ich mir die Woche über mal wieder angeschaut, unseren Stream, die fabelhafte gelbe Angst. Ein sehr unterhaltsamer Stream mit vielen guten Einwürfen von Abel auf jeden Fall. Mir sehr gefallen. Kann ich empfehlen. Ja, ich hoffe, das mit den Eiern hat bei euch gut hingehauen. Ihr habt alle gefunden und auch genug. Und dann bleibt einem ja fast nichts mehr zu sagen, als dass man halt das fördert, was der Freiheit dient und das zerschmettert, was ihr schadet. Ja, lest Miete pro Kopf und Knicklicht. Kürbisse kann man auch zerschmettern. Ja, hybride Kürbisalgen pappeln. Ja, geht auf thatsafespace.net, beschwört den OPEX. Der muss mich aufklären mit den Quantencomputern, was da dran los ist, oder nicht? Aber der kennt das doch nur, wenn die irgendwas mit Linguistik machen können, oder? Ja, aber der ist in dem Thema auf jeden Fall drin, das weiß ich. Der kennt zumindest den aktuellen Stand der Forschung. Mein Vater hat immer gesagt, solange du deine Quanten noch unter meinen Tisch trägst, gibt es keinen Computer. Vielleicht haben die Holländer ja schon einen Käse-Quantencomputer. Und davon weiß ich auch noch nichts. Ja. Lasst euch nicht gendern. Jebus liebt euch.